Ja, irgendwie habe ich gerade viel mehr Bock mit diesem Musikdings rumzu. Aber gut, ne? Man hat halt nicht immer die Wahl, was man so macht im Leben. Das mit den Sendungsnummern habe ich schon wieder nicht hingekriegt. Also, darum, herzlich willkommen zur Karleitung Nummer 10. Eigentlich sollte das jetzt Karleitung Nummer 9 sein, nachdem Karleitung Nummer 8 eigentlich Karleitung Nummer 7 hätte sein sollen. Aber vielleicht benenne ich die Sendung auch ganz einfach um in die Sendung mit... Warte mal, habe ich ein bisschen mehr Bass? Nee, habe ich gar nicht. Ich habe schon die Effekte schon. Na gut, die Sendung mit den seltsamen Zahlen. Oder so. Herzlich willkommen zu Ausgabe 3 der Ferngespräche, die so heißen, weil ich mit euch telefoniere, um diese Sendung irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Mein geheimer Geheimplan ist ja, dass ich mit allen, die sich das hier anhören, früher oder später mal anhören werden, auch mal telefoniert habe, um mal mit euch gesprochen zu haben, in der Hoffnung, dass das sich dann selbst perpetuiert. Cleverer Geheimplan, ne? Um mitzumachen, solltet ihr bei mir im Blog vorbeigucken. Das Blog heißt Wer redet, ist nicht tot. Ein Zitat von Gottfried Benn. Wrint.de ist da die Adresse. Und da gibt es eine Anleitung zum Mitmachen. Ich habe ja in Ermangelung eines echten Einbeinigen, der immer die Anrufe entgegennimmt und ins Studio stellt, wenn ich eine Radiosendung mache, hier einen halbautomatischen Einbeinigen. Da müsstet ihr euch dann anmelden, auf dass ich eure Anmeldung übernehmen und dann in Skype eintragen kann, weil ich nämlich per Skype mit euch zu telefonieren versuche. Und ich habe jetzt hier schon mal irgendwie total, ne, so im Hintergrund schon mal geschaltet und so. Ich hoffe, das funktioniert. Und müsste eigentlich jetzt den Hannes dran haben, wenn die Technik mitgespielt hat. Hannes? Ja, hallo. Es hat funktioniert. Ich bin glücklich. Sitzt du gerade auf dem Klo, Hannes? Nein, eigentlich nicht. Ich habe bloß kein richtiges Headset, sondern das ist dieses MacBook-Mikrofon. Meine Fresse, klingt das scheiße. Hast du einen Kopfhörer da dran irgendwie? Ja, habe ich. Echt? Boah, krass. Ja, nee, da müssen wir dann jetzt mit leben. Also ja. Weswegen rufst du an? Ja, ich habe eigentlich mal gedacht, das ist ja gerade irgendwie ein aktuelles Thema, dass man irgendwie mit Google Plus jetzt gerade seine Freundesliste wieder einsortiert und... Naja, ein paar Kollegen und ich arbeiten eben daran, dass man das vielleicht nicht unbedingt jedes Mal machen muss, wenn man eine neue Seite aufmacht. Kannst du einen Tick näher an dein Mikrofon rangehen vielleicht? Ja, so besser? Ja, ein bisschen. Also dann klingt es nicht ganz so toilettig. So, sag nochmal, was du gesagt hast. Das habe ich nämlich nicht verstanden und zwar akustisch nicht. Okay, dann sage ich es nochmal. Also es gibt ja gerade die Situation, dass man im Prinzip seine Freundesliste nochmal zusammensortiert, weil jetzt Google Plus da ist. Genau, ja. Also ja, stimmt, ist etwas ärgerlich. Also wenn man Facebook benutzt hat, ich habe Facebook ja nie so richtig benutzt, von daher bin ich da einigermaßen fein raus, denke ich mal. Ja gut, aber ich meine, wenn jetzt das nächste Twitter kommt, bist du wahrscheinlich auch dabei, ne? Ja, stimmt auch. Ja. Und ja, ich fand es eigentlich ganz lustig, weil da gibt es eigentlich seit mehreren Jahren so eine Technologie, an der ich und ein paar Kollegen eben arbeiten, wo man sich vielleicht einfach irgendwann an den Punkt kommen kann, wo man das sich sparen kann. Und das wollte ich vielleicht ein bisschen erzählen, wenn dich das interessiert. Eine Technologie, mit der ich mir sparen kann, in allen Social Networks die Freundeslisten neu zu sammeln. Genau. Wie geht das? Naja, also das Hauptproblem dabei ist ja das, dass diese sogenannten Silos, ne? Dass halt, du hast halt das Google-Silo, du hast das Facebook-Silo und da gibt es dieses schöne Bild von dem Walled Garden. Silo? Wie Silo? Ja, ein Datensilo in dem Sinne. Ach so, Datensilo. Okay, verstehe. Okay, ja. Also ja. Hm? Ja, und es gibt eben mehrere und die weigern sich ja auch im großen Teil dann eben untereinander mal Daten auszutauschen. Ne? Ja, kann ich verstehen. Also, weil die wollen ja, das Problem bei denen ist ja, dass deren Geschäftsmodell jeweils ist, mit genau diesen Daten, die sie selber aggregieren, irgendwie an den Markt zu gehen oder die irgendwie an den Mann zu bringen. Ne? Ja, genau. Und dann gibt es auch so lustige Sprüche von irgendwie Sugar Mountain, der dann sagt, ja, das ist mein Server, das sind meine Daten. Mhm. Ja? Und da hat er ja auch recht. Also ja. Ich meine, er bezahlt dafür irgendwie, ja nicht direkt, aber und die Leute daddeln da fröhlich ihre Sachen ein und dann passiert da irgendwas. Ne? Ja. Ja, das ist eigentlich auch nicht schlecht, ja, solange es nur eins gibt. Und naja, es gibt jetzt eben dieses Konzept, das nennt sich Linked Data. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast. Noch nie, nee. Ich bin in solchen Dingen ja prinzipiell total unbewandert. Ich tue ja immer nur so, als hätte ich Ahnung. Ja, du redest so viel mit Tim, hätte ja sein können, dass... Ja, nee, aber wenn es dann nicht gerade on air ist, dann rede ich mit Tim auch über so normale Sachen. Ach so. So wie, hat das Butter Chicken geschmeckt oder nicht? Also solche Dinge. Ach so. Nee, also genau, die Idee ist im Prinzip die, dass du das Web maschinenlesbar machst. Ja. Ist es das nicht? Bitte? Naja, also stell dir vor, du bist jetzt irgendwie, du guckst dir eine Webseite an, ja, und dann kannst du, weil du ein Mensch bist, kannst du die einfach angucken und du siehst, aha, hier ist ein Text, hier steht irgendwas, du kannst diesen Text lesen, du kannst den Inhalt verstehen und dann hast du diese Informationen nehmen und irgendwas damit machen. Ja. Ja? So weit, so gut. Ja. Und jetzt kommt, und das kann man, kann dann auch ein Programm machen, jetzt kommt irgendwie Google an und sagt, aha, Seite, nehme ich mal den Text, kopiere ich mir mal rein. Und wenn jetzt jemand danach sucht, dann kann ich ganz clever in diesem Text rumsuchen und dem Nutzer die Suchergebnisse präsentieren. Genau. Ja, genau. Das ist natürlich schön für Text. Aber sobald die Daten irgendwie strukturiert sind, klappt das ja nicht mehr so richtig. Strukturiert im Sinne von, ich bin jetzt dein Freund. Oder wie das, strukturiert? Genau, das ist ein gutes Beispiel. Oder ich schreibe einfach eine Webseite, schreibe ich hin, hallo, mein Name ist irgendwie Holgi. Mhm. Und ich habe die E-Mail-Adresse so und so. Und wenn du mich erreichen willst, dann twitter mich halt an oder keine Ahnung was. Mhm. So was in der Form. Und das kannst du halt in einem Text nicht machen. Das kannst du schon machen, aber dann kann es halt irgendwie ein Rechner nicht verstehen. Klar, oder? Stimmt, ich muss ihm irgendwelche Steuerelemente theoretisch dann mitgeben. Ne? Genau. Dass also im Text nicht nur steht, ich bin dem Hannes sein Freund, sondern irgendwie einen kleinen Marker, der eindeutig macht, dass ich dein Freund bin. Genau, genau. Und das ist die Idee bei Linkdata. Also man sagt jetzt halt, wir haben jetzt nicht nur Webseiten, sondern wir haben jetzt halt Daten, die miteinander, die eben auf diesen Webseiten stehen und die maschinenlesbar sind. Ja, und das ist eigentlich schon relativ weit gediehen. Da gibt es einen ganzen Satz von Standards und so weiter und so fort. Und eine der Anwendungen, die ich halt persönlich ganz interessant finde, weil da habe ich auch mal eine Diplomarbeit drüber geschrieben, ist eben diese Sache zu nehmen, um so ein globales Social Network zu bauen. Aber macht Google das nicht sowieso gerade? Also, Google macht sie nicht. Ne? Was meinst du? Na, ich meine, ein globales Social Network zu bauen. Ja, ach so, ja, ja. Oder meinst du damit, meinst du würdest gerne ein Meta-Social Network bauen, dass also scheißegal, wo ich rumlungere, ich exakt in irgendeiner Form meine Freunde, egal wo die rumlungern, erreichen kann? Exakt. Das heißt, ich müsste mich nicht mehr bei Facebook anmelden. Genau, du würdest halt dann sagen, hier, die Facebook-Freunde können sich halt mit mir vernetzen, auch wenn die bei Facebook sind, ich bin bei Google Plus. Und wenn du jetzt irgendwie ein Nerd bist, weil Nerds sind ja irgendwie ein bisschen anders immer, kannst du halt auch sagen, ich mag diese ganzen Leute nicht, ich bug das irgendwie selber bei mir zu Hause auf dem Server und kann mich dann trotzdem mit den Leuten auf Facebook integrieren und mit den Leuten auf Google Plus und das spielt alles keine Rolle. Mhm. Ja? Und das ist eigentlich eine relativ spannende Sache. Da gab es ja auch jetzt dieses Diaspora-Projekt, was das irgendwie mal so einen ersten Shot da irgendwie hatte, der jetzt irgendwie schon ganz gut aussieht, aber jetzt noch nicht so richtig toll ist. Ja, irgendwie wollten die mich nicht haben. Ich habe da nie reingucken können. Da musste man sich so registrieren und dann kriegte man irgendwann möglicherweise eine Mail, aber die wollten mich nicht. Ja, also zu Recht wahrscheinlich. Aber ich glaube, das System tut es ganz gut, wenn da nicht nur Nerds sind. Das, ich weiß nicht. genau, und dann, das ist eben das, woran ich eben gearbeitet habe oder auch noch arbeite, ist diese Sache mit dem Linkdata, dass man halt hergeht und sagt, okay, das Web ist maschinenlesbar, ich kann einfach eine Webseite packen, jetzt egal, wo die liegt. Ja, scheißegal. Also ob die jetzt bei mir bei Heim auf dem Rechner oder irgendwie bei Google oder sonst wo liegt. Und da schreibe ich einfach mal so mein Profil zum Beispiel hin. Ja? Und da schreibe ich dann zum Beispiel auch hin, keine Ahnung, mit welchen Leuten ich so befreundet bin. Und dann... Ja, sowas Ähnliches habe ich mal gesehen, dass ich glaube, da habe ich mich sogar mal angemeldet, spaßeshalber. Das hieß, scheiße, I am oder so ähnlich, warte mal. Es gab, irgendeine Webseite, da konntest du, allerdings, ja, da hast du dann im Grunde alles reingekübelt, was es so an Kontaktmöglichkeiten gab. Und die hat das dann zentral für dich verwaltet, sozusagen. Ja, genau, das ist ja der Witz, ne? Ja. Dass du eben nicht diesen zentralen Punkt hast, wo du es reinkübeln musst, sondern dass du den halt selber machst. Ja. Würde ich den selber machen oder wäre der einfach, würde der einfach im Hintergrund, also beispielsweise jetzt im Hintergrund von Twitter einfach mitlaufen und Twitter würde automatisch melden, das bin ich? Nee, du würdest es, also kann sein, dass Twitter sowas für dich macht. Ja? Das ist natürlich dann vollkommen freigestellt, den Seiten. Aber die Idee ist halt, ist wie gesagt, dass du einfach eine Seite hast, da schreibst du dein Profil hin, okay? Mhm. Also wie gesagt, und dann schreibst du hin, ich bin mit dem und dem befreundet. Und dann hast du diese ganzen Anwendungen, wie zum Beispiel Microblogging oder... irgendwie Bilder-Sharing und sowas machst du einfach selber, ja? Und die anderen Leute, dadurch, dass das eine Webseite ist, die maschinenlesbar ist, die du dann ins Netz stellst, können sich das einfach angucken, ohne, also in ihrer Timeline legen wir auf ihrer Seite, ohne dass das für die irgendwie so einen Rumsurf-Aufwand darstellt, weil das ist ja schon das, was diese Social Networks ja lösen. Ne? Ich muss mir nicht 20 Webseiten von meinen Freunden anschauen, sondern halt mal eine Seite und dann sehe ich alles, was los ist. Und was du geschrieben hast, würde dazu führen, dass egal wer worum lungert, es bei mir in Twitter immer so aussehe, als würden sie twittern. Exakt. Genau, aber das, also ich muss dazu mich nochmal einschränken. Das habe ich nicht geschrieben. Das haben sehr clevere Menschen gemacht. Ach so. Ich habe da nur so einen Demonstrator geschrieben und das mal angewendet. Ja. Aber da gibt's einen ganzen Zoo von Leuten, die daran arbeiten. Und das ist natürlich nur ein bisschen ein Problem, das ist wie mit den Nerds. Ja. Das kommt so aus der akademischen Welt, diese Initiative. Und das ist ja ganz oft so, dass die dann große Schwierigkeiten haben, mal mit dem Rest der Welt in Kontakt zu treten. Deswegen habe ich gedacht, rede ich mal ein bisschen. Ja. Ja, ne? Und was noch ganz interessant ist, es gibt ja dann auch immer dieses Problem mit Zugriffsschutz, ne? Weil das kannst du dir vorstellen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, du packst jetzt alle deine Informationen, alle deine Freunde auf so eine Webseite, kann dir prinzipiell erstmal jeder lesen. Ja. Ja. Und das willst du ja vielleicht nicht. Keine Ahnung, Google Plus hat das ja schön gelöst mit diesen Circles, ne? Dass du sagst, hey. Alles, was ich an Freunde schicke, schicke ich halt nur an Freunde und nicht an Kreti und Pleti. Genau, aber dafür habe ich dann damals eben die Erweiterung geschrieben, die das dann diese Einschränkungen eben realisiert. Und Du hast die Erweiterung geschrieben, die das bei Google Plus realisiert? Nein, die diese Zugriffsschutz. Ach so, ich dachte schon. Ja, nicht. Google Plus geht es noch nicht lang genug, ja. Das ist ja, aber das ist eigentlich ganz interessant und ich würde einfach ganz gern haben, dass man sich ein bisschen überlegt, ob das wirklich sein muss, jetzt das dritte Datensilo zu füttern oder ob es da vielleicht nicht was Schöneres gäbe, weil das Web ist halt nicht nur drei Firmen, das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt und ist auch einfach so wie es gedacht war und so wie es aufgebaut ist und so, was ist halt auch das hochgradig Interessante dran ist, finde ich, ist nicht, dass du auf den Seiten von drei Firmen rumgurkst, ja, sondern halt, dass du, es gibt diesen unendlichen Zoo und wenn du Seiten haben willst über, keine Ahnung, Lolcats, dann hast du die auch da drin, ja, und da kann keiner und macht was rum und es wär doch einfach sehr schön, fände ich, wenn das genauso für die Social Networks gelten würde. Lässt sich das vermarkten? Naja, das Problem ist, das Businessmodell ist halt nicht so klar, ne? Also du hast nicht so dieses, wo Google sagt, haha, Werbung, wir sind safe, ja. Genau. Oder Facebook, wir verchecken die Daten an Werbetreibende, wir sind safe. Das ist mehr so ein Ding, kannst vielleicht ein bisschen mit Linux vergleichen, ja. Da gibt es ja auch kein Businessmodell in dem Sinne, dass die Leute, die das bauen, da jetzt reich mit werden, sondern die bauen eine Software und die Leute benutzen diese Software und machen damit coole Sachen. Naja, ja, aber ich will das ja überall haben. So, und ja. Google beispielsweise muss da ja mitmachen, damit ich meine Google Plus Freunde in Facebook integrieren kann. Genau, das klar, das ist natürlich. Und wenn ich irgendwie so ein Dickschiff wie Google dazu kriegen will, da mitzumachen, dann wäre es vielleicht eine schlaue Idee, auch gut, Google nicht, die brauchen es nicht, aber grundsätzlich ist es ja vielleicht eine schlaue Idee, irgendwas zu haben, was sich auch monetarisieren lässt. Klar. Da, sonst setzt sich das sowieso nicht durch. Gut, das ist natürlich ein sehr guter Punkt mit dem Monetarisierung. Da fällt mir jetzt gerade spontan auch gar keine Antwort zu ein. Das ist ein Dilemma eigentlich, ja. Ne? Weil alle geilen Ideen scheitern daran, dass man damit eben kein Geld verdienen kann. Zumindest nicht hinreichend Geld verdienen kann, um diese Ideen dann auch irgendwie zu pflegen oder fortzuführen oder irgendwie sowas. Ja, das ist, aber es ist ja auch nicht unbedingt notwendig, damit Geld zu verdienen. Es soll sich ja verbreiten. Also mein Problem ist, wenn du willst, dass sich irgendwas verbreitet, dann musst du das in so eine Masse reindrücken. Das muss einfach eine Masse, muss das haben wollen. Und dazu musst du damit Geld verdienen können, damit es sich für alleine schon für einen Investor lohnt, dir vielleicht mal 20 Millionen Euro zu geben, damit du eine große Werbekampagne machen kannst oder sowas. Und die musst du halt machen. Also Facebook, ich weiß gar nicht, ist Facebook so groß geworden, wie sie geworden sind, ohne dass sie geworben haben? Die haben gar keine Werbung gemacht, glaube ich. Also ich kann mich gar nicht dran erinnern. Ich meine nicht, nee. Also die hatten, glaube ich, die haben das doch sehr clever gemacht mit diesem erst nur Stanford, dann irgendwie nur drei andere amerikanische Unis und gleichzeitig hat die ganze Welt schon mit den Hufen gescharrt, weil sie da dringend rein wollte. Das war echt ganz interessant. Dann wäre das eine gute Strategie für jede coole Idee auch oder für jede andere coole Idee auch. Ja, auf jeden Fall, ja. Und also dann machst du einen Flatter-Button hin und wenn es 1 Million Leute benutzen und von diesen 1 Million Leute nur 10% auf den Flatter-Button klicken, dann hast du auch den Betrieb finanziert. Ja, das ist ein guter Punkt, auf jeden Fall, ja. Also falls es jemand interessiert, ich kann das irgendwie ein paar Links in den Chat reinhauen, wenn sich da jemand weiter informieren will. Also ich finde halt, gerade dieses Social Web irgendwie so dezentralisieren, sagt man da. Das wäre mir so ein Anliegen irgendwie. Ja, das wäre sehr schön, wenn man das machen könnte. Ja, weil sonst, ja, du hängst dann eben doch immer nur. Vor allen Dingen, wenn du nicht, ich sag mal, wenn du nicht ohnehin schon dich leicht dezentral bewegst in diesem Ding, sondern relativ neu dazukommst, hängst du dann letztendlich den ganzen Tag auf Facebook rum und hältst das dann fürs Internet. Ja, ja. Wobei natürlich, diese Technologie, wie hieß das? Linked Data, die würde dann natürlich dazu führen, dass ich erst recht den ganzen Tag auf Facebook rumhänge. Ja, oder halt auf deinem eigenen selbstprogrammierten Teil, beziehungsweise dem, was dein Kumpel dir gebaut hat, was halt genau das Ding so anzeigt, wie du es gerne hättest und wo du nicht darauf angewiesen bist, dass Facebook da irgendwelche schlauen Dinge mit deiner Timeline tut. Ach, das wäre schon echt ganz geil, wenn ich irgendwie von einigen Leuten die Facebook-Streams auf mein Standalone-Webradio-Display routen könnte. Ja, oder zum so. Beispiel. Also ja, stimmt. Also das sind lauter so Sachen. Oder wir schauen dir Twitter an. Ja, das ist super erfolgreich, aber am Ende sitzt halt eine Firma da und kontrolliert das Ganze. Ja. Und das gibt's im Internet sonst eigentlich nicht. Ja, das ist auch brandgefährlich. Ich meine, Twitter muss den Scheiß morgen nur abschalten. Ich muss nur sagen, ach komm, weg den Kack. Klick ist das aus. Und dann ist einfach mal ein sehr großes Soziotop ist dann damit einfach mal gestorben. Ne? Genau, und zwar auch unwiederbringlich, weil also diese Konstellation kriegst du ja auch nie wieder hin. Stimmt. Wenn ich so ein Link-Data-Ding hätte, dann würde ich einfach auf meiner Webseite einfach das Häkchen woanders hinklicken. Ne? Würde sagen, oh, Twitter bin ich nicht mehr, ich bin jetzt bei Und das System würde das selbst anpassen? Naja, das System ist halt wie im Web halt auch. Ja? Ich meine, wenn irgendwas runtergeht, weil irgendwelche Twitter-Accounts nicht mehr gehen, dann gehen halt die Twitter-Accounts in der Timeline nicht mehr. Mhm. Aber das ist dann ja nicht so dramatisch, weil es gibt ja noch vielleicht 5 andere Gruppen von Nutzern oder 200 andere Gruppen, die halt weiter funktionieren. Stimmt. Ja. Aber wie würde meine Timeline erfahren, dass die Twitter-Timeline nicht mehr rüberläuft? Ja gut, da gibt es dann ja, also wenn du sowas baust, dann kriegst du ja normalerweise Fehlermeldungen, bla bla bla. Das ist jetzt ja nicht so das dramatische Ding. Das ist wahrscheinlich dann nachgelagert, ja. Ja, also das ist sozusagen. Das, wenn du das dir halt auch anschaust unter diesem Kontext mit Revolutionen und keine Ahnung was wir jetzt ja vor 2 Monaten hatten und die Iraner klemmen irgendwie Facebook ab und die Leute sind erstmal stehen und da und haben keine Ahnung mehr, wo sie zum Demonstrieren hingehen sollen. Das sind einfach so Dinge, finde ich, wo man nicht hinnehmen sollte. Also diese, gerade was du auch meintest, wenn Twitter morgen beschließt, abzuklemmen, das ist einfach keine Situation, die wir wollen. Der Rest vom Web funktioniert halt auch nicht so. Ich meine, wenn wir den Iran morgen feststellt, dass jetzt, oder ein gutes Beispiel, war ja Bitly, hast du mitbekommen? Nee, was? Ja, die sitzen ja in Libyen, ne? L-Y ist ja Libyen. Ach du Scheiße, ja stimmt. Ja. Also da habe ich aber echt noch nie drüber nachgedacht. Ja, also sie selber nicht, aber die Domain ist ja halt die, Libyen. Ja klar, die können ja sagen, ja. Stimmt. Ja, Allahu genau. Akbar, wir schalten das ab. Ja. Den Fall gab es sogar vor ein paar Monaten. Da hat irgendwer einen Bitly-Link gepostet auf so ein Video, wo halt irgendwie Mohammed-Karikatur irgendwas was in dieser Größenordnung war. Und dann haben die gesagt, ach ja, dann klemmen wir halt hier mal die Bitly ab, ne, bis die diese Links rausnehmen. Ja. Ja, und die, also konnten die halt machen. Und aber das hat halt nicht das ganze Web zerstört, sondern nur diese 2 Promille, die halt irgendwie Bitly-Links verwenden. Und das ist halt genau das, was ich finde. Du hast dieses wunderbare dezentrale System wie das Web. Und man sollte sich halt einfach nicht kaputt machen lassen von so Zuckerbergs, ja. Also die nicht mal ein paar irgendwie Haare am Kinn haben. Ja, davon ob der jetzt Haare am Kinn hat oder nicht, ist mir fast mal egal. Ich finde den einfach unsympathisch. Ja, gut. So, und das ist zum Beispiel, also wir haben ja auch, also mit der Radiosendung, also mit dem echten Radio, die ich da mache, also diese Late Line, da gibt's ja auch einen Facebook-Chat dazu. Ja. Und ich ignoriere den konsequent, obwohl es eigentlich irgendwie die Admins irgendwie ganz nett fänden, wenn wir das Ding immer mal ein bisschen in die Sendung integrieren würden, weil das natürlich ein Kanal in die Sendung ist und das ist prinzipiell wertvoll. Ich weigere mich aber, das groß anzukündigen oder auch groß als Feedback-Kanal zu nehmen, weil ich einfach nicht möchte, dass irgendjemand denkt, er müsse sich da anmelden und sich dem Zuckerberg ausliefern, nur damit er mir eine Nachricht schicken kann. Das finde ich eben total schrecklich irgendwie. Ja, und ich finde halt, stell dir das halt einfach so wie E-Mail. Ja? E-Mail funktioniert auch. Ja? Genau, und hat auch jeder seinen Server am Start, welchen er halt gerade haben will. Und ich meine, klar, die Hälfte der Menschheit hängt irgendwie bei 5 Firmen rum, aber es gibt halt auch noch irgendwie die andere Hälfte, die sich auf Hunderttausende von Servern zersplittert. Und das funktioniert wunderbar. Ja. Also wenn du jetzt dann, wenn jetzt, stell dir vor, dein Stream ins Studio würde halt einfach per E-Mail funktionieren, dann würdest du niemanden zwingen, sich irgendwo anzuwählen. Mhm. Und es würde einfach laufen. Genau. Und jetzt pack da irgendwie noch ein bisschen Social drauf, dass du halt irgendwie deinen Freundeskreis hast da und dann und das Ganze trotzdem noch irgendwie schön dezentral, dass da keiner irgendwie gezwungen wird, sich bei so einem Silo irgendwie seine Seele zu verkaufen. Und dann hast du eigentlich was Cooles. Ja? Das also, ist echt cool. Ja. Und dass da sowas läuft schon? Also sowas gibt es zum Ausprobieren? Naja, Diaspora unterstützt sowas prinzipiell schon. Ja, aber die wollen mich ja nicht. Ja, die wollen mich nicht, genau. Und die haben auch ein bisschen das Problem, dass ich nicht so richtig gesehen habe, wie man diese Software tatsächlich auf seinem Rechner zum Laufen bringt, ohne sich erstmal den Ruby-Göttern zu verschreiben. Aber genau, also hier kommt hier gerade im Chat, sehe ich gerade, ja, die sagen auch die Diaspora, ja, es ist im Prinzip genau, das ist der erste Ansatz für sowas. Es ist noch nicht perfekt und es ist auch nicht das, denke ich, wo es drauf rauslaufen wird. Weil die sehr viel, sagen wir mal, Sachen selber definiert haben. Aber wenn ich jetzt mal wieder meine Sache pushen darf, ja, mit Linkdata hätte das Problem halt nicht, weil das ist sozusagen offen, das ist irgendwie standardisiert. Ja. Da kannst du strukturierte Daten von A nach B schicken und auch integrieren, ohne dass da was groß passiert. Und das ist eigentlich schön. Ja? Also so will man das eigentlich haben. Wie weit ist das noch entfernt? Also wie würdest du schätzen, wie weit ist das noch davon entfernt, tatsächlich für eine breite Masse einsetzbar zu sein? Also das nicht nur so Viertel-DAOs, wie ich das begreifen, sondern auch die Voll-DAOs. Naja, also das Problem ist ja, dass was ich finde, dass die Voll-DAOs ja mittlerweile immer noch nicht checken, dass E-Mail verteilt ist. Also weißt du, was ich meine? Also stimmt, ja. Aber es wird ihnen auch schwer gemacht. Ne? Also ich im Büro zum Beispiel bin ich gezwungen, Lotus Notes zu benutzen. Ja. Und selbst die Voll-DAOs im Sender sagen, als der Teufel ein gefallener Engel wurde, da war Lotus Notes schon erfunden. Also das ist so eine totale Katastrophe und man versteht es halt nicht. Also es wird den Leuten nicht leicht gemacht zu begreifen, wie E-Mail beispielsweise funktioniert. Ja, ja, genau. Aber das ist im Prinzip ein sehr gutes Beispiel für diese Technologien. Und sagen wir mal, diese Basistechnologien von Linkdata, die sind da, die sind standardisiert, die sind da, die kannst du dir angucken. Ja. Darauf jetzt diese Social Network-Geschichte zu bauen, ist eigentlich nicht so schwierig. Also das ist eigentlich das Interessante an der Sache. Das ist eigentlich keine Sache, wo man jetzt irgendwie noch sagt, ja, in 5 Jahren. Da wartet man eigentlich nur drauf, dass da mal irgendjemand rauskommt damit und sagt, hier, guckt mal da, wir haben diese Technologien benutzt. Hier, ja. Und das Notes. Und ich habe auch gerade gesehen, ja, im Chat passieren manchmal lustige Sachen. Gerade schlägt Armin seinen Kopf auf den Tisch wegen Lotus Notes. Ja, das machen wir täglich. Den Kopf auf den Tisch legen. Wir wissen noch nicht mal, also dann so Sachen wie, weiß hier eigentlich jemand, wo man sein Passwort ändert? Das ist wirklich von 20 Leuten, die mit diesem Ding arbeiten, weiß einer, wie man das Passwort ändert. Ja, also wie gesagt, ja. Also die Technologie ist eigentlich da und man wartet darauf, dass es jemand irgendwie cool macht mal. Kann es in Googles, Facebooks und Twitters Interesse sein, diese Technologie einzusetzen? Ja, sicher, wenn du zum Beispiel dann sagst, wir bieten halt den coolsten Zugriff auf dieses Datennetz an im Prinzip. Ja? Wir bieten halt den elegantesten und stressfreiesten Zugriff drauf an. Ich meine, Google Mail ist jetzt ja auch nicht so, dass du nur mit Google Mail an Google Mail schicken kannst. Und trotzdem läuft es, weil die halt einen super komfortablen Mail-Client geschrieben haben. Ja? Naja, das läuft aber auch vor allen Dingen, wo wir wieder bei der Monetarisierbarkeit wären. Das läuft ja vor allen Dingen auch deshalb, weil Google damit Geld verdienen kann. Aber in dem Moment, wo ich sage, so, ich brauche eure Kack-Webseite gar nicht mehr anzugucken und die Werbung, die da ist, wo ich jetzt gerade denke, wann habe ich denn da eigentlich das letzte Mal Werbung gesehen? die wahrscheinlich so dezent ist, dass man sie noch nicht mal sieht, genau. Aber in dem Moment, wo ich nicht mehr genötigt bin, bei Facebook vorbeizugucken, bei Google vorbeizugucken und bei Twitter vorbeizugucken, sondern das alles in der Holgi-App laufen lassen kann, in dem Moment muss ich mir deren Werbung nicht mehr angucken. Dann werden die doch wiederum sagen, so, ja, du kannst mich mal, mein Freund. Ja, aber genauso könnten sie ja sagen, wenn meine Nutzer ein Interesse dran haben, sich den Holgi-Stream aus der Holgi-App anzuzeigen, dann könnte ich das ja mal unterstützen. Stimmt auch. Mit der gleichen Logik, wo Facebook auch einen Twitter-Stream oder einen RSS-Feed aus einer Webseite anzeigt, könntest du das genauso sagen. Die interessante Frage ist nicht das Importieren sozusagen, dass du den Holgi-Stream in Facebook reinkriegst, sondern dass du die Facebook-Streams von Leuten aus Facebook rauskriegst. Das ist tatsächlich die spannende Frage. Und da das meine ich ja, also dass Google oder Facebook oder Twitter ihren Kram dafür freischalten. Ich weiß gar nicht, oder müssen die das gar nicht, weil da sowieso hinten die Daten irgendwo rausfallen? Doch, sie müssten es schon. Also da, ich meine, man kann irgendwie eine App schreiben in Facebook, die das irgendwie rauszuzeln könnte, ja, aber die müssten schon ein bisschen sich ein bisschen bewegen da, aber da Also, sagen wir mal, der Act für die wäre durchaus überschaubar. Mhm. Also, denke ich jetzt einfach mal. Warum programmiert denn dann nicht, warum geht denn dann nicht mal jemand hin und programmiert so eine Holgi-App? Ja, wie gesagt, also ich hatte mal so eine Demo geschrieben und aber ist es jetzt, ja, warum nicht? Ich weiß es nicht. Warum ich meine, wahrscheinlich ist es mit Arbeit verbunden, ne? Also ja, es ist genau. Jetzt nichts, dass du mal eben so an einem Tag zusammenhackst. Genau. Das heißt, du brauchst Geld. Versuch doch mal sowas zu crowdfunden. Das fände ich mal sehr spannend. Das ist total spannend. Ich meine, ich bin ja, meine Hauptarbeit ist ja nicht im Bauen von Webseiten, aber das ist tatsächlich ein guter Punkt. Ja, man sollte das mal anschieben und schauen, was passiert ist. Ja. Wer könnte das machen? Ach, eigentlich wäre das doch hier in Berlin, da gibt es doch bestimmt irgendein Startup, der sich da findet. Also es gibt ja auch in dem ganzen Bereich von Big Data gibt es auch schon eine Menge, die da passiert. Aber es ist halt alles noch unter dem Radar ein bisschen. Ja? Ach, guck mal, ja, sagt auch keiner, genau, es gibt halt auch schon Apps, die Timer rausziehen. Genau, sowas könntest du. Genau, also das wäre zum Beispiel dann der externe Weg. Ja? Eigentlich will man es aber haben, dass das Facebook tut für einen. Ja. Na gut. Naja. Aber hier, was soll die. Was? Ja, du bist aufmerksamer beim Chat als ich, ne? Ja. Ach so, nee, das ist so ein Aufmerksamkeitsproblem, weißt so, du doch. Ja, die ist nicht ruhig, mein Attention Span oder so. Ja, genau, das ist das Problem. Darum gucke ich auch nie so richtig in Chats und auf sonstige Feeds, während ich irgendwie solche Sendungen mache, wo ich mit jemandem rede. Command H, was heißt das? Hide Window. Ah, Hide Window. Echt? Das, ja. Auch beim Mac? Ja, beim Mac. Warte mal, muss ich mal ausprobieren. Command H. Und wie hole ich das zurück? Auf die Applikation im Dock klicken. Ja, toll. Ja. Das ist auch wieder nur halb cool, ne? Warte mal, es gibt bestimmt einen Store. Ach so, nee, doch nicht. Nee, gibt's nicht. Wo hab ich denn jetzt? Warte mal, wo ist denn jetzt das? Jetzt ist das Ding weg. Nee, da ist es wieder. Entschuldigung, ja, ist klar. Ich wollte nicht deine Sendung. Nein, ist doch super. Das ist mir das erste Mal in meinem Leben, als ich in IRC geguckt habe. Das war Anfang der 90er. Ja. Stand in der, das darf man eigentlich keinem erzählen. Funktioniert übrigens heute noch. Ne? Stand in der Subject, also in der Subject-Zeile oben, also in der Topic-Zeile, Alt F4 für Auto-Op. Rat mal, wer als erstes rausgeflogen ist. Oh Mann, das ist so lange her. Aber es funktioniert immer wieder. Und das war jetzt auch wieder so ein ähnliches Ding wie, wo sind meine Fenster? Ja, klar. Ja. Wie gesagt, also falls sich das irgendwie noch interessiert, kann ich da noch irgendwie ein paar Links basteln. Ja, schmeiß doch einfach ins Blog, also wint.de. Mach ich. Dann kann ich, wenn ich hinterher wieder vergessen habe, die Shownotes zu machen, was mir gerade auffällt, ich brauche einen Kuli, damit ich wenigstens ein bisschen was mitschlage. dann kann ich das hinterher in die Shownotes schreiben. Aber vielleicht, ja, fuck, jetzt ist mir hier mein Salzglas ach Gott. Dann vielleicht findet sich ja wieder jemand, der so freundlich ist, mitzuschreiben und mir hinterher wieder eine Mail zu schicken, das ist ja auch mal ganz nett. Wie hieß das? Linked Data. Genau. Ach, steht auch beim halbautomatischen Einbeinigen als genau, Subject, habe ich gesehen. Genau, und dann hattest du halt im Prinzip, also die Idee ist dieses verteilte soziale Netzwerk, also da gibt es auch relativ viele Leute schon, die sich darüber Gedanken gemacht haben, auch schlauere Leute als ich, das will ich jetzt überhaupt nicht auf meinen Mist stellen. Ja, aber sinnvoll finde ich das wirklich, also ich finde ja auch, also wie du sagtest, E-Mail oder also Jabber ist ja eine ähnliche Jabber Technologie. Ist auch ein super Beispiel. Und ich bin, das ist eigentlich das Tool der Wahl, also das ist, ich finde das sehr, sehr klasse. Ja, stell dir vor, Twitter will wie Jabber funktionieren. Ja. Ja, eben, das wäre sehr cool. Das einzige Problem ist da eben jetzt im Moment, dass ich eben sagen muss, okay, ich will dich in meiner Liste haben, also das ist auch symmetrisch. Und das, was ich ja bei Google Plus zum Beispiel ganz cool finde, ist, dass es eben asymmetrisch ist. Ne? Dass ich sagen kann so, ich will lesen, was du schreibst, aber ich will nicht, dass du liest, was ich schreibe. Ja, das würde da aber auch kein Problem sein. Das wäre da kein Problem, aber das ist bei Jabber dann eben das Problem. Das heißt, wenn ich das in Jabber einbauen könnte, wenn es also einen Jabber-Client gäbe, der sowas so verwalten kann, ja, dann wäre das ja schon mal die halbe Miete. Gibt es meines Wissens bei Jabber auch so Publish-Subscribe-Channels, dass du halt dich an so Neuigkeitenkanäle ranhängen kannst? Aber ich glaube, es nicht groß benutzt. Publish-Subscribe-Channels? Ja, meine ich. Das schreibe ich mir mal auf, weil das finde ich nämlich eigentlich ganz cool. Und wenn jetzt nämlich jemand hingehen würde und irgendwie so ein Adium-Plugin schreiben würde oder sowas, das wäre cool. Womit ich einfach das ganze Zeug, was die anderen auf Facebook posten, was die anderen auf Google Plus posten und auf Twitter posten, dann alles in meinen Jabber fallen würde, das finde ich ziemlich geil. Genau, und jemand anderes klickt halt dann bloß auf, yo, ich will das von Holgi lesen, und dann kriegt das. Wäre doch eigentlich cool. Das wäre wirklich sehr cool, ja. Ja, ja, ja. Ja, aber das soll doch gefälligst mal einer schreiben. Ich meine, der Witz ist doch auch eigentlich, also wie viel braucht man denn, um sowas zu programmieren? Also, keine Ahnung, ein paar tausend Euro, und die werden wir doch wohl zusammenkriegen. Theoretisch schon, ja. Also, das muss doch, da gibt doch jeder gerne sofort einen Zehner. Also, ja, es ist im Prinzip nicht das Problem, es zu schreiben. Wie gesagt, die Technologie ist da. Ob das jetzt man da jetzt eben wegen Data oder Java oder was weiß ich oder eben wie mehr E-Mail für einsetzt, das ist nicht so das Problem. Aha. Ich glaube, wie du vorhin schon gesagt hast, dass du es integrierst, kommst mit da, wo die halt die Leute sind und wo auch die Frauen sind, möchte ich mal darauf hinweisen. Wo auch die Frauen, das stimmt, Internet ist, wo die Frauen nicht sind, ne? Nein, das gab doch dieses, irgendwer hat es doch mal getwittert, so Diaspora ist der fiese Männerverein, ja. Ach so, echt? Geil, ich dachte, weil auf Google Plus sind ja auch nur Kerle. Ja, stimmt, genau. Ich krieg's ja immer so, hat dich hinzugefügt, ne, so der und der und 8 weitere haben dich hinzugefügt oder sowas. Und da sind ständig nur Kerle dabei. Das ist echt ein bisschen creepy. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht vielleicht doch auf Facebook aktiver werden sollte, damit ich mal ein paar Frauen kennenlerne. Ja. Meine Freundin ist gerade auf dem Weinfest, darum kann ich das erzählen. Was in Berlin gibt es ein Weinfest? Es gibt ein Weinfest in Wilmersdorf, ja. Es ist aber gerade so arschkalt, dass ich noch nicht mal Lust hätte, hier zu Hause ein Glas Weißwein zu trinken. Aber es gibt ein Weinfest in Wilmersdorf, das gibt es jährlich und das ist auch relativ legendär, ja. Schön. Und, war ich das noch nicht? Ich war nur auf der Biermeile hier auf der Frankfurter, die ist ziemlich unlegendär. Boah, das ist ja wohl das Übelste aller Zeiten. Ich nenne das ja immer den jährlichen Friedrichshainer asozialen Auftrieb. Oh ja. Das muss man das erzählen, das kann sich keiner, also das Ding heißt Biermeile, gleich mal in die Shownotes schreiben hier. Ich schreibe meine Shownotes auf ein Blatt Papier übrigens. Ha, oldschool. Die Biermeile ist vermutlich ein Kilometer zwischen, was ist denn das, Frankfurter Tor, oder? Nee, Frankfurter Tor, doch hast recht, ja, und Strausberger oder sowas. Strausberger Platz, genau, zwischen Frankfurter Tor und Strausberger Platz ist auf einer Seite der Frankfurter Allee in Berlin-Friedrichshain gefühlte 1 Million Bierbuden aufgebaut, wo gefühlte 10 Millionen Hardcore-Prolls stehen und sich volllöten, bis der Arzt kommt. Ja. Und das ist, ja... Ja, es ist das einzige Mal, dass ich echt fast verprügelt worden bin. Das ist das Gruseligste. Also ich komme vom Dorf, ja, und wir hatten so Schützenfest und solche Sachen. Und das ist so, ne, so, also Schützenfest ist ja irgendwie so der Klassiker für Ausfälle jeglicher Art. Also was du haben willst. Nazis, Rassisten, Antisemiten, Schlägerei, Kommunisten, alles, was irgendwie extrem ist und sich auf die Fresse hauen will, haut sich da früher oder später auf die Fresse. Aber diese Biermeile, das da fehlen mir wieder Adjektive, um zu beschreiben, wie wahnsinnig ich das finde. Aber was super ist, kurz hinterm Frankfurter, ich weiß nicht, ob das immer noch ist, das ist ein paar Jahre her, kurz hinterm Frankfurter Tor ist auf der rechten Seite eine, ich spreche jetzt Anführungszeichen, Cocktailbar. Oho. So, die Cocktails servieren, das war damals, gab es da Cocktails für, ich glaube, 4,50 das Stück und die waren alle in diesen großen 03 Standard IKEA-Gläsern. Yeah. Diese, weißt du, diese zehneckig oder wie viel die sind, ne? Diese, also 10, so 8 oder 10-eckig und oben dann eben der obere Teil ist dann einfach nur rund. Da drin gab es Cocktails, die sahen alle relativ gleich aus, also alle irgendwie farbig und hatten dann so ein Billo-Schirmchen drin, weißt du? Aber massiv Alkohol. Und da haben wir uns dann bei Biermeile zweimal haben wir das gemacht, haben wir uns da hingesetzt, haben diese billigen Cocktails in uns reingegossen und haben das Volk an uns vorbei defilieren lassen und fanden uns irgendwie total hip. Sehr schön. Ja, ich habe sowieso das Gefühl, dass in Berlin so diese öffentlichen Veranstaltungen, die irgendwie importiert werden, irgendwie alle immer daneben gehen. Also wenn ihr schon mal den Weihnachtsmarkt auf dem Alexanderplatz näher betrachtet habt. Das ist alles so eklig. Es ist unglaublich, echt. Ich weiß nicht, wo diese Hütten her haben. Ja, nee, das ist das, also das, nee, ja, nee, bah. Also die Sachen, die wir selber erfunden haben, die funktionieren ganz gut. So Love Parade, das war eine coole Sache. Das hat irgendwie echt super funktioniert, weil es aus der Stadt kam. Aber alles, was so... Karnevalszug? Schon mal einen Karnevalszug angeguckt? Nee, ich habe noch keinen gesehen. Gibt's hier einen? Es gibt einen großen Montagszug. Den muss, das ist total klasse. Das ist so, da steht dann hinterher immer im Tagesspitzel, irgendwie, ja, 250.000 Jecken standen haben den Rosenmontagszug geguckt. Und wenn du den selber anguckst, den Zug, dann hast du so, ich komme vom Dorf, aber eigentlich bin ich gebürtiger Kölner und dann irgendwann dann 20 Kilometer außerhalb aufgewachsen. Das heißt, Rosenmontagszug in Köln ist eben, der Zug läuft und dann stehen so am Rand, an beiden Seiten, stehen die Leute so in Zehnerreihen und schreien Kamelle. In Berlin stehen die Leute in Dreierreihen mit Lücken und rufen Hajo. Ja. Was die Abkürzung ist für Heiterkeit und Jokus. So. Was? Und Heiterkeit und Jokus. Ach Gott. Ja, das so, ist und, aber in der vierten Reihe stehen dann aber schon so versprengte Punks mit ihren Kötern rum und irgendwelche Leute, die gerade vom Shopping kommen, ein Typ von irgendeinem Anzug läuft zur Arbeit und so. Also es ist alles so irgendwie so deplatziert, wie ein Feuerwerk. Ich habe mal in Nordnorwegen während der Mitternachtssonne ein Feuerwerk gesehen. Mhm. Na gut, ja. Okay, er dauert immer ein bisschen, wenn man den erzählt. Genau, aber jetzt, ja. So Feuerwerk ist doch schön, ja. Ich habe gerade eine andere Assoziation gehabt. Ich finde irgendwie, also Karneval in Berlin ist wie irgendwie bergab bei der Tour de France. Ich meine, da steht halt auch keiner, weil das ist halt sau langweilig, ja. Also in Köln, da ist es halt geil, da ist die ganze Stadt ja von 8 bis 88 halt stramm, ja, und machen Party. Ja. Und das gibt's hier irgendwie nicht. Nee, das, woher kommst du denn eigentlich? Ich komme aus Stuttgart. Gibt's da? Ja doch, da gibt's sowas auch, ne? Ihr habt Fastnacht da unten, oder? Ja, naja, nicht in Stuttgart selber. Also in Stuttgart selber gibt's ja keine Katholiken, die wurden ja alle irgendwann ausgeräuchert. Und also es gibt auch so ein Feigenblatt-Karneval und die alemannische Fastnacht, die ist so ein bisschen außerhalb. Die gibt's so zum Beispiel in Rottweil, so Kleinstädten außenrum. Da geht da ganz schön was ab. Da haben die auch diese lustigen Holzmasken dann auf und... Das finde ich dann auch wieder ganz nett. Aber ich wollte gerade sagen, also das ist dann also nicht so bunte Zipfelmütze und Bonbons schmeißen, sondern dann auch tatsächlich so Geisteraustreibkarneval, so wie hier Basler Narrenstreich, ne? Oder wie heißt das? Ja, das ist genau, ja, die haben die genau, also sehr ähnliches kulturelles Ding, ja. Glaube ich. Und die gehen auch echt krass ab. Also die haben dann irgendwann eingeführt, dass man, dass diese Leute, die mit diesen Holzmasken rumrennen, eine abreißbare Erkennungsmarke mit sich rumtragen wollten, weil sonst einfach zu viele Kleinkinder nicht zugeordnet werden konnten. Nochmal. Also, du musst dir vorstellen, die haben so ein Ganzkörperkostüm an, ja, und so eine Holzmaske auf. Warum hast du nur eine Maske auf? So, so nach dem Motto, ja. Und und es soll ja vorkommen bei Karneval, dass da auch ganz kurz mal Kinder produziert werden. Ach so, ach, jetzt habe ich... Und damit das also nicht so viele unordnbare Kinder sind, die Berliner Polizei mittlerweile auch, haben die dann so Erkennungsmarken an ihrem Ding dran und müssen die auch tragen, damit also die Partnerin sozusagen im Nachhinein auch irgendwie Unterhalt kriegt für den Bike. Ja, also es ist, Mama, warum heiße ich denn 108? Ja, genau. Super. Finde ich auch ganz groß. Und das haben die da alle oder hat das nur mal einer diskutiert? Also, nee, das haben die eingeführt. Zumindest in Rottweil weiß ich es, ja, dass es kam, weil... Weil, wie gesagt, also es einfach nicht mehr klar ging. Und großartig, oder? Also das finde ich echt gut. Ja. Und dann soll noch mal einer was gegen Kennzeichnung von Polizisten sagen, ne? Ja, eben, ja. Also ich weiß nicht, ob es im 1. Mai so viele Kinder gibt, aber... Nee, aber so Abreißmärkchen wäre noch auch schön. Hinterher hast du dann irgendwie hier vorm LKA in Tempelhof, steht dann irgendwie so eine Rotte Autonoma mit lauter so Biermärkchen in der Hand. Hier, wir wollen uns mal beschweren über 17, 88 und 112. Ja, genau. Ja, also hat schon was, ja? Also ein bisschen wie Dogtags. Ja. Herrlich, herrlich, herrlich. Voll. Also kann man das als Schlussfolgerung feststellen, dass alles, was aus Berlin kommt, läuft, aber die importierten Sachen sind... Hier, Bierzelt auf dem Alex ist gleiches Drama, ja? Bierzelt, ach stimmt, da war irgendwie jetzt auch so ein Bierfestival, was ich verpasst habe. Oder ist das noch? Nee, weiß ich nicht. Ich bin nicht so oft da, ich bewege mich immer außen rum, die haben auch im Oktober stellen die auch immer so ein Bierzelt auf für die Japaner. Das ist echt keine Scham, sag ich dir. Deutsches Bier, daneben ist dann ein Stand, wo Messer von Zwilling verkauft werden. Das gibt es ja auch immer in diesen japanischen Shops. Ist das schon mal aufgefallen? Messer? Ja, es gibt in jeder größeren Stadt gibt's so Läden, in denen Japaner einkaufen gehen. Okay. Und in diesen Läden gibt es dann so typisch deutsche Produkte. Fisslertöpfe, Zwillingsscheren und Messer. Was sonst noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Noch irgendwie so, ja, so lauter so Zeug. Kuckucksuhr. Ne? So. Ja, Kuckucksuhr habe ich mal was Schönes erlebt. Da war ich mal im Schwarzwald, ne? Das ist ja im Süden links, falls es jemand nicht kennt. Unten links. Ja, genau. Und da im hinterletzten Tal, ja, also wirklich da, wo der Öhi noch sein Bart hat und irgendwie ganz krass rumrennt. Und so ein Laden voller Kuckucksuhren, ja, okay, man denkt sich so, okay, die Japaner werden abgezockt. Da drin halt so ein total knorriger Typ. Also wirklich so der krasseste Hinterwäldler. Aber sprach ein Japanisch, da ist dir nichts mehr eingefallen. Wow. Und ich dachte auch so, wow. Hast du ihn gefragt, warum er das kann? Ja klar, hat er gemeint, ja, hier kommen halt Busladungen Japaner vorbei. Und er macht das jetzt seit 30 Jahren, vercheckt halt Kuckucksuhren an Japaner. Naja, klar. Und das läuft. Ja. Da hat er jetzt halt mittlerweile gelernt und macht damit halt dick Business. Weil so Kühe treiben ist halt nicht mehr so geil irgendwie. So langsam sollte er Chinesisch lernen, Ja, stimmt. Ja, die sind auch krass drauf. Das ist, aber ich weiß nicht, kennst du jemanden, der Chinesisch kann? Ich nicht. Kenne ich jemanden, der Chinesisch kann? Nee, ich glaube nicht. Oder? Nee. Na gut, ein Schulfreund von mir, der war jetzt 4 Jahre, drei, vier oder fünf sogar, ich bin gar nicht, also irgendwie, sagen wir 4 Jahre ist in der Mitte, in China für seine Firma, der arbeitet bei irgendwie so einem Laserpräzisions-Bladings. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein bisschen gelernt hat, aber den habe ich nicht gefragt, als ich ihn bei 20 Jahre Abi gesehen habe kürzlich. 20 Jahre Abi, wow. 20 Jahre Abi, ja. Ja, und war gut? Ja, war super. Also hat echt Spaß gemacht. Ich war wieder einer der Letzten und habe dann, glaube ich, dem Taxifahrer für irgendwie 3 Kilometer Fahrt einen 20er in die Hand gedrückt und gesagt, das ist so. Ja, das Problem ist ja, als Schwabe in Berlin, man hat die ganze Zeit irgendwie Schickungen, weil man denkt, man trifft Leute, die man aus der Schule kennt, irgendwie in der Stadt, weil die Quote ist ja recht hoch. Passiert dir das wirklich? Ja, es passiert mir. Also als ich hier angefangen habe zu studieren, war es irgendwie so, da war tatsächlich dann so ein Mädel, so die ich echt nicht so abkonnte, und laufe ich halt über den Weg, hoffentlich hört die jetzt nicht zu. Aber die war ja echt so, weißt du, so erster Tag, neue Uni, alles voll aufregend, kommst du an, yo, hi. Ah, verdammt. Und ich habe ständig in der U-Bahn, denke ich so, okay, das ist doch bestimmt die eine da. Und wenn du jetzt das nächste Mal, dann wirst du bestimmt irgendwie anscheißen, dass es nicht Hallo gesagt hat. Also es ist relativ... Vielleicht bin ich da auch nur so ein Soziopath und kenne sowieso keinen in der Stadt. Deswegen ist das immer dann so ein Ding, wenn man ein bekanntes Gesicht sieht, dass man da vollkommen durchdreht. Aber irgendwie, weiß nicht, ich meine, das geht bestimmt vielen, so habe ich das Gefühl. Also, du wohnst im falschen Bezirk, ne? Wo wohnst du? Ja, in Friedrichshain. Ja, das ist selber schuld. Du musst dann irgendwo hin, wo die Leute nicht hinwollen. Also einfach dahin, was nicht in den Anzeigen steht. Also Friedrichshain, Prenzlauer Berg, Kreuzberg. Ja, ich habe ja heute mal, auf Immobilien-Scout gibt es so eine Übersicht, was die Mietpreise gerade sind, und ich habe das irgendwie nur mal geguckt und habe gedacht, ja krass, vor 3 Jahren hast du halt noch die Hälfte bezahlt. Ach. Also ja, also ganz hart, einfach hier die Straße, hier Mainzer Straße ist ja recht berühmt wegen Randale und so. Ja, letzte ernsthaft besetzten Häuser waren da. Ja, genau. Also vor 3 Jahren war das alles noch voll okay. Ja, Stuttgart ist das größte Dorf. Ich höre, ja, ich mache den Chat jetzt wieder auf H. Stell den Chat auf H. Und hier, das ist echt krass. Also mittlerweile wollen die da auch irgendwie so 12 Euro haben. Also man halte sich irgendwie fest. Ich habe es eben gesehen, was heute getwittert gehabt worden ist. Ne? Diese Karte war, ja, diese Immobilien-Scout-Karte, ja, kannte genau, ich überhaupt nicht. Die fand ich sehr, sehr cool. Wo du einfach mal für ganz Deutschland gucken kannst, was da so für Preise gehandelt werden. Fand ich echt ein ganz, ganz praktisches Ding. Und auch straßenpräzise, ist total cool. Genau. Ja, kannst du gucken, so. Hast du mitgekriegt, es gibt ein, das haben welche geschrieben, packe ich dann auch in die Shownotes. Immo-Scout-Karte-Tool. Dieses für Android-Handys ist es leider nur ein Tool, das irgendwie die Daten von Immobilien-Scout, die haben irgendwie eine API da laufen, also abgreift und in Echtzeit ein Immobilienmakler-Spiel erzeugt. Nee, das habe ich nicht gesehen. Wo du dann irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du dann eben hingehen und kannst sagen, naja, also ich bin jetzt Makler Holgi, suchst dir eine Wohnung aus, du suchst dir eine Wohnung aus, von der du meinst, dass sie als nächste vermietet wird. Und die nimmst du in Besitz sozusagen. Mhm. Und musst dann virtuell, also kriegst irgendwie, ich glaube, 5.000 Euro virtuelles Startgeld, nimmst diese Wohnung in Besitz und musst dann für diese Wohnung Miete bezahlen. Mhm. Und je schneller die vermietet wird, desto besser für dich. Und wenn sie vermietet wurde, kriegst du 2 Mieten Provision. Ja. Und wenn irgendjemand anders die vermieten will, muss er dir, glaube ich, irgendwie noch mehr bezahlen oder so. Das habe ich nicht ganz hinten mitgekriegt. Sehr, sehr sexy fand ich die Idee. Leider nur für Android. Und da habe ich kurz, nachdem ich das gesehen habe, dachte ich, mal gucken, was so ein Android-Handy kostet. habe ich dann zum Glück doch nicht gemacht. So teuer sind die nicht. Ihr kriegst ab 200 Euro oder so, oder? Also? Ja, aber dann ist es irgendwie so HTC Wildfire mit einem noch schlechteren Display als ein altes iPhone. Ja, ich hab gestern, weißt du, die Leute drehen ja mittlerweile auch vollkommen ab. Ja, man denkt so, der iPhone-Hype ist schon vorbei, aber nein. Nix. Gestern so ein Kollege von mir, die Psychologe, kam stolz an mit seinem irgendwie gerade erst gekauften iPhone 3G. Ja, wo ich auch so dachte, so, yo, hi. 3G. Willkommen in 2006 oder keine Ahnung, ja. Hättest mal 3 Monate gewartet, Schwachkopf. Ja, das ist ein Sparfuchs. Ja. Ein Sparfuchs. Aber kein Schwabe, ne? Um diese Frage vorzählen. Ja, und der hat es halt auch, weißt du, und ich denke so, Psychologe, ja, okay, nicht so der Nerd, kauft sich halt ein gesperrtes iPhone bei eBay. Ich so, hey, viel Spaß. Und jetzt hat er es auch spontan geschafft, irgendwie mit so einem komischen Jailbreak-Dingens da sein GPS zu kaputt zu kriegen. wo man auch so, also wo ich echt gesagt hätte, ey, scheiß auf das Teil, ich gebe das wieder zurück, keine Ahnung was, ja. Aber keine, Privatverkauf, keine Garantie, keine Rücknahme. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber, hallo, wo kommen wir denn hin? In einer Welt, wo jemand für seine Produkte gerade stehen muss, das kann ja nicht sein. Nee, und das Geile war aber eigentlich, worauf ich raus wollte, war nämlich, der Typ war halt immer noch super glücklich, dass er jetzt ein iPhone 3G hatte. Ja. Ich dachte so, wie krass ist das denn? Wenn dir jemanden irgendwie einen Golf 2 an dir vor die Tür stellt und sagt, übrigens, der geht nicht, ja. Dann würde ich sofort meinen Schrauber anrufen und sagen, Alter, ich habe endlich einen Golf 2, mach den wieder heil. Also, ja, falsches Beispiel, vielleicht nimm einen Golf 3. Den will eh keiner. Also das ist so ganz, was war wieder mal? Heute habe ich irgendwo gelesen, dass so ein paar, ich weiß gar nicht, was das war, also, amerikanische Wissenschaftler haben rausgefunden, warum Apple-Jünger zu Apple-Jüngern werden. Weil nämlich, wie war das, jeder iPhone-Besitzer durchschnittlich für $100 Software auf sein iPhone gekauft hat, noch zusätzlich, und darum sich extrem schwer damit tut, sich ein anderes Produkt zuzulegen, weil dann nämlich diese dazu gekauften Sachen wertlos werden. Also die These war, dass die Menschen bei Apple bleiben, selbst wenn sie das gar nicht unbedingt wollen, weil sie schon zu viel in ihre Hardware investiert oder in ihre Hard- und Software investiert haben. Fand ich ganz interessant. Mal gucken, ob ich den Link dazu wieder rausfinde. Aber ich meine, das siehst du ja auch schon, wenn die Leute sich dann irgendwie für 500 Euro hier den Zeppelin-Lautsprecher kaufen, der halt nur einen, ja, Stockholm-Syndrom, der dann irgendwie nur ein iPhone-Dock dran hat. Ich meine, dann kaufst du dir auch im Rest deines Lebens kein anderes Telefon mehr, oder? Also, ja. Das ist vorbei. Also, das ist. Stimmt, so ein Dock macht's aus, ne? Ich habe auch so ein, also jetzt nicht so das Zeppelin-Ding, das ist aber auch cool, wenn man eigentlich. Ja, auch, voll. Aber, ja. Gut. 500 Euro kaufe ich mir lieber irgendwie Champagner. Ja, Champagner. So, jetzt rufen wir einfach mal noch jemanden an. Oder willst du direkt auflegen oder willst du den Bericht aus Köln live miterleben? Ich bin gern live mit dabei, du magst. Dann gucken wir mal. Dann gucke ich jetzt mal, ob hier mal den Kollegen. Ach nee, scheiße, falsche Taste. Hannes, bist du noch dran? Scheiße, warte mal. Hannes? Ja. Ah, da ist er noch. Gut. Nee, das muss man ja anders machen, ist mir aufgefallen. Ich wollte jetzt gerade, habe ich dich versehentlich auf Hold gelegt. Hold, please. Kam da Musik? Nee, kam da Musik nicht. Hätte ich aber ganz cool gefunden, dass, wenn da Musik gekommen wäre. So, wir warten auf den Bericht aus Köln. Ja, da ist er. Was? Da bin ich. Frisch gefeutelt. Hier ist Bulli. Namen Bulli. Wir können mich hören. Ja, wir hören dich sehr gut. Empfangen Sie deutlich mit FNF. Kommen. Mit FNF? Weiß ich nicht, habe ich mal irgendwie in so einem Film gesehen, hat irgendwie so ein Stasi-Funker. Und, empfangen Sie deutlich mit FNF. Kommen. Intergalactic Operator. Genau. Bulli war vor ein paar Wochen so freundlich, mir einen Kasten Reisdorf vorbeizubringen. Ich erinnere mich. Ich mich auch, weil du nämlich dienstlich in Berlin warst. Warum klingst du schlechter als Hannes? Ich klinge schlechter als Hannes. Das ist Wahnsinn, oder? Ich habe ein Headset auf. Echt? Ja. Auch nicht besser als das von Hannes. Naja, siehst du. Ja. Das tut mir sehr leid. Ja, nee, ist klar. Was hast du denn mitgebracht für einen Bericht aus Köln? Ehrlich gesagt, ganz kurz bei Facebook habe ich mich angemeldet, auch weil ich musste. Echt? Weil ich mich genötigt fühlte. Ja, genau. Von wem? Durch was? Letztes Jahr hat sich meine Frau den Fuß gebrochen und ich habe ihr meinen Fernseher aus Stuttgart, damals habe ich in Stuttgart gearbeitet, mitgebracht. Ja. Und ich habe mir angeschaut, Wahlberichterstattung aus Nordrhein-Westfalen. Ja. Und da lief dauernd immer ein Chat mit und da hat Michael Müller gechattet. Und ich kenne einen Michael Müller und ich dachte, der wäre das. Michael Müller, ja, ich kenne auch einen Michael Müller, aber ich meine, der heißen nicht irgendwie alle, die nicht Holger Klein heißen, Michael Müller? Ja, aber nach 3 Flaschen Bier meinst du, dass ich nur einen Michael Müller. Stimmt, ja. Ja, so ist es. Deswegen bin ich bei Facebook. Das Rauschen hat aufgehört. Habt ihr das auch gemerkt? Nee, habt ihr nicht gemerkt. Okay. Das Rauschen hat gerauscht und jetzt ist es weg. Jetzt ist das Rauschen wieder da. Jetzt ist wieder da. Ich bin es nicht. Hier ist alles auf den Mut gestellt. Weil ach, Hannes ist das Rauschen. Ja, ja. Oh nee, dann schmeiß ich dich jetzt mal raus. Okay, mach das. Okay. Dann siehst du, wer rauscht, fliegt. Gerauscht hat er auch. Du wolltest wissen, was es Neues aus. Ja, nee, warte, ich muss jetzt erstmal den Hannes raushauen. Tschüss, Hannes, vielen Dank. Tschüss, vielen Dank. Tschüss, auch. Hannes. Tschüss. Ah, das Rauschen ist weg, merkst du? Jetzt höre ich es. Nicht mehr. Jetzt höre, ja. So, Bericht aus Köln. Also du hast gedacht, Michael Müller wäre genau der Michael Müller, den du kennst. So blöd ist man manchmal. Ja, ja, kommt her, kommt vor. Ich kannte auch mal einen Michael Müller, der hat dein Michael Müller mal in einem Wohnwagen gewohnt, Anfang der 90er? Nee, okay. Das ist wieder ein anderer. Michael Müller ist aber einer derjenigen, die Zimmer frei erfunden haben. Dein Michael Müller oder? Ja. Also es gibt ja mehr. Ja, mit dem spiele ich Skat. Alle zwei Wochen wird Skat gespielt und Michael Müller, der ist einer der Erfinder von Zimmerfrei. Wie viele Erfinder hat diese Sendung denn? Also zu wie viel haben die zusammengesessen, als sie sich darüber überlegt haben? Das werde ich den Micha fragen. Der ist zurzeit in Japan und recherchiert über TEPCO. Und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich bin sehr gespannt, ob er überhaupt lebend wiederkommt. Ja, lebend, ja, das dauert ja mal ein paar Tage, bis du da verstrahlt bist. Nee, ich dachte so, sei nur in Köln, bist du immer verstrahlt. Die japanische Strommafia, den irgendwie Betonschuhe verpasst, oder weiß der Geier sowas. Hatte ich jetzt gerade so ein Bild, weil irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass so ein Konzern wie TEPCO, die da ja echt eine Monopolstellung haben, echt was dagegen haben, dass irgendwer gegen sie recherchiert, oder? Ja, ich will jetzt auch gar nicht so viel erzählen, weil der Michael hat mir schon ein bisschen was gesagt und jetzt wollen wir nichts vorzeitig verraten. Genau. Dann frag den mal. Vielleicht ruft er ja auch mal an, dann kann ich mit dem mal über Fernsehen sprechen, das ist ja auch mal ganz interessant. Ja, definitiv. So, weiter im Text. Und dann hast du gesehen, dass Michael Müller da chattet und hast dich bei Facebook angemeldet. So ist es und seitdem bin ich drin. Bist du nur drin, also so wie ich, oder nimmst du auch dran teil? Auf Facebook hast du Freunde von früher, die du mal aus der Schule kanntest. Ja. Auf Facebook hast du Kollegen, die du von heute noch kennst, Freunde, die du von heute noch kennst. Mit denen kommst du in Kontakt, kommst du vielleicht manchmal auch sonst gar nicht mehr. Insofern bin ich immer noch drin, habe jetzt angefangen zu twittern, wie du auch selber weißt. Mhm. Ich finde es aber nicht evil. Aber willst du überhaupt mit denen in Kontakt treten? Also ich denke immer so, die ganzen Leute, mit denen ich da theoretisch in Kontakt treten könnte, wenn ich mit denen in Kontakt treten wollen, dann hätte ich das ja längst getan. Auf irgendwelchen Wegen. Und manche Leute hast du einfach nur vergessen. Und dann findest du es einfach schön, mal wieder von denen zu hören. Ja. Ja, ja gut, das habe ich alle 5 Jahre beim ehemaligen Treffen von der Schule. Das reicht mir dann eigentlich auch. Weil man sich ja doch irgendwie, also das ist so, was ich dann immer wieder feststelle, man hat sich dann eben doch sehr weit auseinandergelebt und hat überhaupt keine gemeinsame Basis mehr, über die man sprechen kann, außer über früher. Und das hat sich dann irgendwann auch relativ überholt, finde ich immer. Ja, einverstanden. Ja. Einverstanden. Aber aus Köln. Wir wollten ja über Köln sprechen. Nee, warte mal, du sagst, du findest das nicht böse, Facebook. Also du findest die Datensammelei findest du nicht schlimm. Nö, wenn du im Internet bist, musst du damit leben, dass alles, was du gemacht hast, irgendwo hinterlegt ist, irgendwo gespeichert wirst. Dann entweder bist du dabei oder bist nicht dabei. Mhm. Wenn du nicht das schreibst, was andere nicht lesen sollen, dann sollst du es nicht schreiben. Und wenn du was schreibst, machst du das, weil es eben andere lesen sollen. Und insofern, was soll passieren? Ja, schreib nichts, was du nicht auch jemandem ins Gesicht sagen würdest, ne? Ja. Ja, einverstanden. Ja. Finde ich irgendwie eine ganz praktische Regel, also wenn es darum geht, wie man sich, also damit kannst du natürlich, das ist natürlich das, was die Social-Media-Berater nicht sagen, weil dann könnten sie keine riesigen Stundensätze mehr verlangen, aber letztendlich ist es ja so, schreib einfach nichts, was du nicht auch demjenigen, dem du es schreibst oder der Menschengruppe, der du es schreibst, ins Gesicht sagen würdest. Einverstanden, ja, absolut. Was trinkst du, Kölsch? Ja, Gaffel. Mhm. Habe ich neulich noch gelernt, die Gaffeln waren sowas Ähnliches wie Zünfte. Ja, was Ähnliches wie Zünfte. Gaffeln waren Berufsstände. Es gab, jetzt fragst du mich zu viel. Das ist jetzt schweifst du ab zu einem Thema, was ich nicht kenne. Im Chat sagt gerade der Handfeger, bäh, Gaffel. Ja, du hast lieber Reisdorf, deswegen hatte ich ja seinerzeit auch den Reisdorfkasten mitgebracht. Ja, ich hatte jetzt neulich, habe ich im Prenzlauer Berg, da kriegst du ja alles, habe ich diverse Kölschsorten hier heißt es Spätkauf und wird abgekürzt Späti, nicht Späti, sondern Späti, der Spätkauf, also Bütchen. Dann habe ich in Bütchen, also verschiedene Kölschsorten gesehen, habe die mal mitgebracht und meine Freundin verkosten lassen. Die hat dafür aber so lange gebraucht, dass ich mich an die Geschmacksunterschiede... Nee, finde die gut. Aber die hat sich nicht an die Geschmacksunterschiede erinnern können, weil die immer nur eine Flasche pro Einsatz benutzt hat. Das war ein bisschen kompliziert. Was sie hatten war Mühlenkölsch gab's. Mühlenkölsch, Gaffel, Früh und... Reisdorf stand da, genau. Und wenn man ihr noch ein Altbier da reingetan hätte und sie hätte die Augen verbunden, hätte sie nicht gewusst, dass es Altbier ist. Wahrscheinlich nicht, nee. Nee. Gab es mal einen Test auf WDR-Fernsehen. Leuten wurden die Augen verbunden, haben Kölsch, haben Pilz und haben Altbier getrunken. Aha. Und zwischen Kölsch und Altbier haben die meisten die Unterschiede nicht erkannt. Ist auch schwer. Also gerade wenn du ein etwas leichteres Altbier nimmst, dann wird das wirklich sehr schwer. Ein leichteres Altbier? Ja, also eins, das nicht so stark nach Malz schmeckt. Ich habe viele Kollegen aus Düsseldorf, weil ich ja normalerweise in Düsseldorf arbeite. Mhm. Und deswegen will ich mich da jetzt gar nicht so sehr darüber äußern. Das würde nur, obwohl, den habe ich eigentlich auch schon ins Gesicht gesagt. Du magst also... Es gibt Altbier, das kannst du da einfach trinken. So einfach ist es. Muss man so sagen. Es gibt was? Es gibt Altbier, das kann man trinken. Ja, natürlich. Ja. Ja, so, also, mein Gott, das ist jetzt richtig lange her, dass ich das letzte Mal Altbier getrunken habe, aber so Ürige zum Beispiel fand ich ganz gut damals, glaube ich. Weil ich habe auch mal ein Jahr in Düsseldorf gearbeitet. Ich glaube, Ürige ist das einzige Altbier, was meine Frau jemals getrunken hat. Wir waren letztes Jahr auf der Hochzeit eines Arbeitskollegen, mhm, und da gab es eine kleine Pause zwischendurch, sind wir ein bisschen durch die Altstadt gelaufen und der hat das super gut gefallen. Gibt sogar Bilder von, wie meine Frau Altbier trinkt. Und sie ist gebürtige Kölnerin, oder was? Ja. Wow. Ja. Aber was gibt's Neues aus Köln? Ja, zurück zum Bericht aus Köln. So sieht es aus. In Köln fordert nämlich jetzt die FDP, habe ich gerade eben gelesen, die Information ist bei mir auch gerade mal so 2 Stunden alt, Google raus. Weil auf Google Earth erscheint Köln erst als Stadt, wenn man so und so oft draufgeklickt hat. Und das findet die FDP schlecht. Die FDP... Köln ist auf Google Earth, so die FDP in Köln, unterrepräsentiert. Unterrepräsentiert. Ja. Ja, das ist klar, dass das von der FDP kommt. Die sind ja auch unterrepräsentiert. Ja, und deswegen... Was eigentlich auch ein schönes Schimpfwort ist. Hör mal, du bist da unterrepräsentiert. Ja, aber Köln ist nicht unterrepräsentiert. Aber es trifft einfach auf die FDP nicht zu. Brind, wer redet, ist nicht tot. Die FDP ist tot. Das wollte ich einfach mal losgeworden Ja, aber sein. Die reden noch. Ja, sag ich ja. Und die werden auch weiterreden. Ich verwette ja einen meiner beiden Ärsche ganz locker darauf, dass die FDP immer weiter dabei bleiben wird. Die werden auch bei der nächsten Bundestagswahl wieder mindestens 5% kriegen. Die werden immer über 5% sein. Ja. Da wette ich drum. Aber es ist erstaunlich, dass die FDP immer dann über 5% kommt, wenn sie auch von Leuten gewählt werden, die die FDP nicht repräsentieren. Ja, das ist eigentlich das Faszinierende, ne? Wobei ich da ja, ich nenne das in meiner privaten Nomenklatur, bezeichne ich das immer ganz gerne als Erstwählerphänomen. Also je jünger jemand ist und ja, je unerfahrener mit unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung Menschen sind, desto einfacher scheint es zu sein, denen dieses Märchen jeder sei seines Glückes Schmied einzureden. Ja, ich setze noch einen drauf. Ich hab schon sehr, sehr oft, also ich mache jetzt seit über 10 Jahren, mache ich ja diese Talksendung im Radio. Das heißt, ich habe schon mehrere Bundestagswahlen, mehrere Landtagswahlen und sowas mitgekriegt und auch besprochen im Radio. Und es waren immer, also die Leute, die FDP gewählt haben, waren tendenziell Erstwähler. Also ich würde jetzt so, meine Privatempirie sagt, die FDP ist, abgesehen von Hoteliers und ein paar Leuten, die irgendwie entweder doof oder gehässig sind, eine Erstwählerpartei. Weil du kannst tatsächlich Menschen, die aus so behüteten sozialen Verhältnissen kommen, so was weiß ich, Apothekersöhne oder so, denen kannst du offensichtlich ganz leicht erzählen, naja, jeder kann es schaffen, jeder ist seines Glückes Schmied. Man muss nur möglichst alles deregulieren, dann klappt das auch. Und irgendwann... Wenn man älter wird, dann stellt man fest, dass das eigentlich gar nicht so einfach ist. Und irgendwann liest man dann vielleicht auch mal Studien, die belegen, dass vom Tellerwäscher zum Millionär das letzte Mal irgendwann im 19. Jahrhundert in den USA funktioniert hat. Oder muss ich meine Frau fragen, ich wasche keine Teller. Aber mehr netto vom Brutto. Das ist zur Zeit. Ja, es geht ja nicht um Deregulierung, das interessiert ja mittlerweile fast keinen mehr in Deutschland. Es geht ja immer um, ich möchte möglichst wenig Steuern zahlen. Ja. Und in Stadtteilen in Köln, du hast letztens einen schönen Bericht empfohlen vom Deutschlandradio, da ging es über Pfingst. Pfingst war das, genau. Ja. Mit einem besonders hohen Anteil von Arbeitslosigkeit, genau. Mit einem besonders hohen Anteil von Hartz-IV-Empfängern. Mhm. Und dort ist FDP gut vertreten, weil die Leute meinen, da müssten sie weniger Steuern zahlen. Und die Leute zahlen in der Regel keine Steuern. Sind, weil sie so wenig verdienen. Sind das denn die Geringverdiener in Pfingst, die die FDP wählen? Oder sind das die, die noch Geld haben, also die noch ein hohes Einkommen in ausreichender Höhe haben, die einfach nur keinen Bock haben, die ganzen Harzer in Pfingst zu finanzieren und sagen, so, wenn wir weniger Steuern zahlen, dann kriegen die auch weniger und das ist gut? Also die haben doch weitaus mehr als 10% bekommen in der letzten Bundestagswahl und das finde ich erschreckend. Das kann nicht sein, dass die Leute, die einigermaßen gut verdienen und deswegen die FDP wählen, die sind, die jetzt die FDP da so hochzwingen. Die anderen gehen da einfach gar nicht mehr zur Wahl. Das könnte vielleicht noch sein. Ja, also weiß ich bin gerade noch von über 10% verblüfft, weil Pfingst ist, wann habe ich in Köln gelebt? 1996 das letzte Mal. Nee, ja, 97 bin ich hier umgezogen. Das ist lange her und da war Pfingst, war da irgendwie so, also weiß, es war eben ja so eigentlich so ein Unterschichtbezirk, also ein Unterschichtstadtteil war das. Ist das immer noch so? Meine Mutter ist Pfingsterin, das kannst du so nicht sagen. Ja, weil sie jetzt. Meine Eltern haben sich auf der Pfingster Kirmes kennengelernt, 1965. Ja. Nee, Pfingst war in unserer linksrheinischen Wahrnehmung immer, in unserer linksrheinischen Wahrnehmung war eigentlich alles andere als Kalk und Mülheim so ein bisschen, war eigentlich alles asozial. Das ist ja alles asozial da drüben. Und Deutz ging halt noch, weil Deutz war so dicht an der Innenstadt wie nichts sonst. Und Mülheim hatte schöne Altbauten, darum haben wir das auch noch irgendwie in unsere ernstzunehmende Wahrnehmung aufgenommen. War Pfingst nie so assi, wie ich ein Bild im Kopf habe? Ehrlich gesagt finde ich den Begriff asozial in Bezug auf Stadtteile mit einem hohen Migrationsanteil, mit hoher Arbeitslosigkeit nicht für korrekt. Der Begriff asozial ist so gut wie nie korrekt. Wir reden uns dauernd über die Leute auf, die angeblich sich von Hartz IV das Leben finanzieren lassen, die in Saus und Braus leben. Asozial sind die Leute, die in der Tat Millionen aus dem Sozialstaat ziehen, ohne für den Sozialstaat irgendetwas zu tun. Ja, das ist asozial, aber so oft wie der Begriff asozial eingesetzt wird, also so viele Asoziale gibt es gar nicht, wie man asozial sagt. Von daher ist der eigentlich immer unangebracht. Aber du hast ihn gebracht, deswegen. Ja, natürlich. Wie redet man als junger Mensch? Das sind ja alles Assis da hinten. Wie redet man als junger Mensch, der sich auch noch für was Besseres hält? Das muss man ja auch mal nochmal sehen. Ne? Kommst dann irgendwie vom humanistischen Gymnasium in einer Boomregion und hält sich als letztlich für was Besseres, weil du das auch nicht anders kennst. Und dann ist natürlich. Als Mensch habe ich also den Begriff Assi auch logischerweise benutzt, ja, aber ich war weder auf einem humanistischen Gymnasium, noch komme ich aus einer besseren Welt. Ja, ich hatte es gut. Also ich bin wirklich in einem ganz guten Umfeld aufgegangen. Also wir waren immer kleine Leute. Aber ich habe einfach sehr viele wohlhabende Menschen in meinem Umfeld gehabt und so. Und da bist du mit dem Begriff Assi natürlich ganz schnell dabei. Ne? Und den habe ich jetzt mehr oder minder zitiert, als ich über Pfingst gesprochen habe. Darum ging es mir. War das gar nicht so? Also haben wir da ein falsches Bild gehabt? Pfingst war früher, als du aufgewachsen bist. Woher kennst du überhaupt Pfingst? Wann warst du das letzte Mal in Pfingst? Wann war ich das letzte Mal in Pfingst? Ich bin da 1900. Lass mich nicht lügen, 91? Also mehr oder weniger kurz nach dem Abi. Also 91 oder 92 oder so bin ich da mal durchgefahren, glaube ich. Also, aber ja. In Pfingst hat es immer viele Sozialbauten gegeben. Aber nur weil man in Sozialwohnungen lebt, ist man deswegen noch kein Assi, wenn auch der Begriff daher kommt. Ja. Also Pfingst war ein Arbeiterviertel. Ja, dieses Sozialwohnungsproblem. Teil von asozial. Das stimmt. Leute, die ihrer Arbeit nachgekommen sind. Ist das ein Teil von asozial, ja. Ja, immer ihre Arbeit nachgekommen, immer brav ihre Steuern bezahlt, Sozialversicherung bezahlt und sonst irgendwas, an dem Leben teilgenommen. Und deswegen ist das nicht asozial gewesen. Aber es ist runtergekommen gewesen, macht sich aber langsam wieder, auch wenn die Arbeitslosenzahlen dort immer noch leider viel zu hoch sind. Wohin werden die Leute eigentlich verdrängt, die da wohnen? Weil eigentlich ist Pfingst ja sowas, ist ja rechtsrheinisch, also der eher unbeliebte Rheinseite von Köln. Das ist nicht anders. Ich wohne in Radweimar. Ja, natürlich. Ja. Aber prinzipiell, also ich meine, wenn es so um Hipness und Coolness und so geht, ist rechtsrheinisch ja irgendwie immer so ein bisschen unbeliebt, was dann auch aus der Historie kommt, dass letztlich, mein Onkel hat immer gesagt, naja, auf der rechten Rheinseite haben die Leute gewohnt, die für die Industriebesitzer auf der linken Rheinseite geputzt haben. Weißt du denn überhaupt, wo der Begriff Schelsig herkommt? Schielende Seite heißt es auf Hochdeutsch, ne? Ja, einverstanden. Schlecht sehende Seite, schielende Seite, ja, einverstanden. Es gab ja früher keine Motoren, deswegen mussten Schiffe auf dem Rhein durch Pferde gezogen werden. Genau, getreidelt. Und die Pferde liefen immer auf der rechten Rheinseite, weil dort weniger Bevölkerung war, man konnte besser laufen. Und die Pferde hatten Scheuklappen auf der linken Seite, Ach. Nicht geblendet werden durch die Lichter von dem eigentlichen Köln, was du ja für das eigentliche Köln hältst. Ach nee, das ist ja klasse. Daher kommt der Begriff Schelsig. Sehr schön. Mhm. Nee, und die also linksrheinisch ist ja grundsätzlich beliebt. Also linksrheinisch sind die Mieten höher. Das war zu meiner Zeit in Köln auch schon so. Was irgendwie ganz witzig war, die Leute haben in Klettenberg ein Vermögen gezahlt, obwohl, wenn du in Deutz oder in Mülheim gewohnt hast, du doppelt so schnell in der Innenstadt warst und nur die Hälfte Miete für dieselben Wohnungen bezahlt hast. Das habe ich immer irgendwie ein bisschen lustig gefunden. Aber du kennst, das ist jetzt praktisch ja nur das Zentrum vom rechtsrheinischen Köln. Ja, die Außenbezirke draußen, Rathheimerbrück und was es da alles gibt, die sind ja noch nicht gerade diejenigen. Die sind einfach nicht ordentlich angebunden an die Stadt, ne? Doch, mit der Linie 9 fahre ich von meiner Haustür aus bis in die Innenstadt in 20 Minuten. Oh, schön. Aber und in 5 Minuten bin ich im Wald. Meine Frage wäre jetzt gewesen, also Pfingst oder also rechtsrheinisch, das ist ja eher Stadtrand. Wohin werden die Leute verdrängt, die da verdrängt werden? Und sie werden ja verdrängt. Aus Pfingst wird keiner verdrängt. Nicht? Kommst du drauf? Kommt die nicht, dass da auch die Aufwertungskarawane vorbeikommt? Nein. Nicht? Also so weit ist Pfingst nicht auf dem Vormarsch, dass man jetzt sagen kann, alle zieht es jetzt nach Pfingst. Nee, natürlich zieht es nicht alle nach Pfingst, sondern die und Leute, die sich Deutz und Mülheim nicht mehr leisten können, die ziehen nach Pfingst. Das hätte ich jetzt vermutet. Ja, Pfingst ist in letzter Zeit viel modernisiert worden. Pfingst sieht nicht mehr aus, wie du das Pfingst kennst, was du 91 gesehen hast. Insofern ist, da sind viele Leute aus den Häusern raus, die Häuser sind modernisiert worden und deswegen konnten auch wieder viele Leute rein. Aber danach ist keiner mehr verdrängt worden in Pfingst. Nein, kann man so nicht sagen. Hätte ich jetzt mit gerechnet, dass das so ein bisschen funktioniert wie auch in Berlin oder in Frankfurt am Main, wo ich jetzt auch ein paar Jahre gewohnt habe. Da war es halt auch so, dass da, wo eigentlich die großen Mietskasernen, also die großen Mietshäuser standen, dass da langsam aber sicher die Leute einfach rausgedrängt wurden, außer jetzt wirklich ganz am Stadtrand, dass da die Leute langsam rausgedrängt wurden, weil in der Innenstadt es komplett unbezahlbar wurde und dann eben die kleinen Leute, das, was man so als kleine Leute bezeichnet, die früher sich noch eine Innenstadtwohnung, um halt auf Köln zu beziehen, die kleinen Leute, die früher sich noch Sülz leisten konnten, die ziehen dann auf einmal raus nach Longerich oder sowas, wo eigentlich früher nie einer wohnen wollte, weil da wiederum viel zu assi war. Mhm. Und auf einmal wohnen die aber alle da. Und die Leute, die dann früher man für assi gehalten hat, wo ziehen die hin? Das frage ich mich immer. In Berlin sehe ich das, wo die hinziehen. Da ziehen sie nach Marzahn-Hellersdorf, also in die Plattenbauten am Stadtrand, tatsächlich am Stadtrand. Mhm. Aber wo gehen die in Köln hin? Ich glaube, Köln ist keine Stadt, welche einen großen Zuwachs an Bevölkerung hat, weil die Leute nach Köln ziehen und deswegen irgendwo auch verdrängen andere Leute. Berlin ist, glaube ich, eher die Stadt, wo mittlerweile viele Firmen neu aufgemacht haben oder neue Geschäftsstellen aufgemacht haben, wo einfach der Nachzug da ist. Leute, die Geld haben. Ja, wir haben es gibt so zwei Effekte. Berlin hat seit, ich glaube, 2005 mittlerweile einen positiven Bevölkerungssaldo. Also jedes Jahr, ich glaube, 15.000 Leute Zuwachs, also Zuwanderung, positive Zuwanderung. Und gleichzeitig gibt es hier wohl das Problem, was heißt Problem, aber die Haushaltsgrößen nehmen ab. Das heißt, es gibt zunehmend Single-Haushalte. Und dadurch ist die Nachfrage nach Wohnungen natürlich gestiegen, obwohl nicht mehr Leute hier wohnen. Aber wie das in Köln ist, weiß ich nicht. Mein Arbeitgeber hat Zuzug ist tatsächlich keiner in Köln. Also weil Köln ist nach wie vor, und das so kenne ich Köln, seit ich denken kann, immer an der Millionengrenze. Und irgendwie alle paar Jahre ist dann mal 1 Million und ein Einwohner und dann steht im Express eine Schlagzeile, Millionenstadt. Und 2 Jahre später ist es dann wieder weg. Ne? Ja, aber in Berlin ist es so, ich weiß selber von meinem eigenen Arbeitgeber, der jetzt ein neues großes Servicecenter in Berlin aufmacht, da kommen die Leute hin, brauchen eine Einzelwohnung, weil sie eventuell pendeln. Oder sie haben eben ihre komplette Familie dabei. Aber die meisten pendeln und dann braucht man eben halt kleine Wohnungen. Ja. Die werden dann mit einer Person bestückt. So einfach ist das. Ich habe jetzt eine Wohnung in Berlin gesehen, in einer Annonce. Ein Zimmer, 16 Quadratmeter. Ja. Und habe mir gedacht, wer wohnt in einer Wohnung, die ein Zimmer und 16 Quadratmeter hat? Sowas hatte ich in Stuttgart. Echt? Ja, mit Schrankbett. Ja gut, aber du bist gependelt, ne? Also du bist jetzt nicht... Ich bin immer in Köln weiter wohnen geblieben und in der Woche war ich in Stuttgart, hab mir doch eine Studentenbude besorgt mit Schrankbett, wie gerade schon gesagt, mit einem kleinen Kochschrank, den du aufmachst, dann hast du 2 Herdplatten da und dann war die Welt in Ordnung. Und dann kommt man auf so blöde Ideen und meint, auf Facebook gibt es nur einen Michael Müller. Ja. kann passieren. Ja, ja, stimmt, also so Pendler vielleicht, ja. Aber sonst 16 Quadratmeter in einer Stadt wie Berlin finde ich eigentlich faszinierend, weil hier gibt es eben echt riesengroße Wohnungen, wo du ein Zimmer dann mieten kannst in einer WG oder so. Die war zu verkaufen, die Wohnung. Und ich habe mir gedacht, ich tue jetzt einfach so, als würde ich die kaufen wollen, damit ich mir mal angucken kann, was da für jemand drin wohnt. Weil ich finde ich faszinierend. Weil 16 Quadratmeter, das weiß ich, ein Freund von mir hat in London, ich glaube mal, in 18 Quadratmetern gewohnt. Aber es ist halt scheiß London und das ist eben unerträglich teuer. Aber in Berlin fand ich das schon verblüffend. Ja, und was hat die Wohnung gekostet? Welche? In Berlin? Diese 16 Quadratmeter. 20.000 Euro, glaube ich, wollten die haben. Das ist ein Schnäppchen. Im Prinzip ist das ein Schnäppchen, ja. Vor allen Dingen die Lage ist ein Schnäppchen. Also die Lage war wirklich sehr, sehr gut. Und glaub mir, auf 16 Quadratmetern fühlen sich Pendler wohl. Die von morgens bis abends einfach durcharbeiten, abends ein bisschen was im Fernsehen und ein bisschen was am Notebook arbeiten wollen. Ja. Reicht dreimal aus. Kriegst du immer vermietet. Ja, dann gehe ich mir die kaufen. Mhm. Brauchst Geld? Soll ich was leihen? Nö, geht so. Nö, ich habe ja auch keins. Hättest du mir trotzdem was leihen können? Kannst du mir trotzdem was leihen? Stimmt. Nee, aber ich könnte noch mal einen Kasten Bier mitbringen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ja, wann kommst du das nächste Mal nach Berlin? Keine Ahnung. Ja, aber bring mit. Ja. Päffgen verkauft keine Flaschen, oder? Oh, nee, Päffgen verkauft keine Flaschen. Ich war jetzt bei Mühlen. Nein, Päffgen habe ich noch nie gesehen. Ich hätte nämlich echt gerne mal ein Päffgen. Also ja, gut, aber es schmeckt doch nach nichts. Findest du? Ich habe das früher immer gerne getrunken. Ja, die Diskussion, die führt man ja in Köln überall. Ne? Stimmt, lass uns Päffgen gehen, lass uns ins Früh gehen, lass uns dahin. Nee, das schmeckt mir nicht. Falls uns Kölner zuhören, hat jeder eine Meinung dazu. Aber der Rest der Bundesrepublik interessiert das, glaube ich, weniger. Ja, und im Prinzip ist es wie mit dem Altbier. Ne? Verbind ihnen die Augen und sie können sowieso nicht unterscheiden und trinken hinterher am liebsten Steffi. Das werde ich jetzt nicht nochmal unterschreiben, weil wahrscheinlich hören meine Kollegen zu. Aber so ist es, ja. Wollen wir einfach mal sagen. Soll ich mal meinen Frieden mit Düsseldorf schließen? Ja, mache ich. Ach, mit Düsseldorf, also Düsseldorf ist ja so schlimm gar nicht. Ich habe ein Jahr in Düsseldorf gearbeitet und ich habe da echt gerne gearbeitet und habe mich in der Stadt auch echt wohl gefühlt. Muss man echt mal sagen. Also klar, diese Königsallee ist irgendwie ein bisschen lächerlich, ne? Weil dazu ist, die Stadt ist eigentlich viel zu klein, um sowas wie die Königsallee zu haben. Also es ist irgendwie so eine Diskrepanz drin. Aber ich fand das echt ganz nett in Düsseldorf. Und die Rheinpromenade hat mir sehr gut gefallen. Und die haben sie jetzt zweitgrößte Stadt Nordrhein-Westfalens. Ja, und die haben, ja, aber für so, ich finde, für so eine Renommiermeile, da musste irgendwie eine Metropole sein. Weiß nicht, da bin ich irgendwie, habe ich religiöse Vorbehalte. Ja. Religiöse Vorbehalte. Genau, stadtreligiöse Vorbehalte habe ich da. Sehr gut. Ja. Den Begriff merke ich mir. Nur zu. Ich habe keinen Kuli dabei. Wie, du hast keinen Kuli dabei? Ich habe jetzt keinen Kuli. Ich habe eben gesagt gekriegt, es gibt irgendwie freundliche Menschen, die Shownotes machen. Das heißt, möglicherweise wird dann der Begriff stadtreligiöse Vorurteile in diesen Shownotes auftreten. Tauchen. Ich glaube, Duden wird das sogar aufnehmen. Ja, früher oder später, wenn wir es oft genug benutzen, nimmt der Duden das auf. Die nehmen alles auf, was man benutzt. Definitiv, ja. Ja. Kann man auch nochmal sagen, ne, für die, die es noch nicht gehört haben. Also ich habe vor, ich weiß, das ist ewig her, da haben wir mal jemanden von der Duden-Redaktion interviewt. Und da ging es eben auch darum, was der Duden erlaubt und was er nicht erlaubt. Und der meinte, der Duden erlaubt überhaupt nichts. Nämlich der Duden, der beschreibt nur und schreibt nicht vor. Das heißt, wenn dir irgendjemand sagt, also wenn du irgendjemanden berichtigst und der sagt, ja, aber der Duden erlaubt mir das, dann kannst du sagen, nee, der Duden erlaubt nichts, der beschreibt nur. Aha, so ähnlich wie Aussprache, Router oder Router. Kannst du machen wie die Dachdecker. Weiß ich gar nicht, ich glaube Router ist richtig. Router ist amerikanisches Englisch. Ich habe gestern auf dem Weg zum Skat ein bisschen gesurft, da fiel mir das gerade nochmal ein. Router, habe ich im Internet gelesen, ist amerikanisches Englisch und Router ist britisches Englisch. Vielleicht kann man ich das mal, da mehr ist, sagen. Aber ich habe mal noch eine komplett andere Geschichte gehört. Gerade werde ich gefragt, ob ich mal das Vorwort im Duden gelesen hätte. Nee, habe ich noch nie. Müssen wir mal machen vielleicht, ne? Shinji fragt. Ja. Die Geschichte, die ich gehört habe mit Router Router, bezog sich auf dieses Lied Get Your Kicks on Route 66, dass das erste Mal gewesen sei, dass das Wort Route Root ausgesprochen worden wäre. Jetzt weiß ich allerdings nicht, also keine Ahnung, was da irgendwie den Tatsachen entspricht. Also das war irgendwie so auch ne, Fernsehbericht über die Route 66, wo dann natürlich dieses Lied auch gelaufen ist. Und ja, da haben die das gesagt, dass es vorher eben immer Route gehießen hätte. Und als dieses Lied dann rauskam. Route 66. Und weil er eben Route 66, ja, Get Your Kicks on Route 66, ja. Klingt ja auch besser. Router klingt ja irgendwie Telefon. Ich habe Router das erste Mal gehört, als Tim Pritloff davon. Ja, der macht das immer. Ja. Der macht, ist auch der Einzige, den ich kenne, der das macht. So, aber ich glaube, in der Wikipedia steht sogar das drin, was ich jetzt gerade fast vorgelesen habe, was ich noch in Erinnerung habe. Mit dem britischen und dem amerikanischen Englisch. Ah ja. Wir werden das wahrscheinlich. Jetzt müsste man natürlich mal jemanden finden, der das zweifelsfrei irgendwie kundtun kann, aber wahrscheinlich kann das keiner. Ne? Ich schreibe jetzt mal das mit dem. Ich schreibe dann mal irgendwie, oder können wir ja crowdsourcen. Mag mal jemand in der Wikipedia korrigieren, dass das nicht mit britisch und amerikanisch ist, sondern an dem Lied liegt? Dann wird der Artikel wegen Vandalismus gesperrt. Das finde ich wieder lustig. Aber eigentlich auch irrelevant. Kann man löschen. Das stimmt allerdings, ja. Schön. Wer schreibt das? Allenkbar im Chat. Wer Router sagt, sagt auch Linux und frisst kleine Kinder. Sowieso und frisst kleine Kinder ist sowieso ein Vorwurf, den man viel öfter mal erheben sollte. Ein Router ist eine Fräse. Router ist eine Fräse? Nicht ja, im Chat. Chat ist böse. Haben wir eigentlich noch Themen? Ja. Ach, warten. In Österreich wollen sie ihre Nationalhymne gerade umdichten. Sehr gute Idee. Wie ist denn die Nationalhymne? Also was heißt sehr gut? Ich kenne die ja gar nicht, aber... Heimat bist du großer Söhne. Und letztes Jahr muss wohl, es gibt, wie heißt die Schlagersängerin da noch aus Österreich? Keine Ahnung. Ja, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, die hat sich beschwert und auch den Text umgedichtet. Das müsste ja auch Töchter heißen. Ach, die gendern ihre Nationalhymne? Ja, und deswegen ist jetzt im österreichischen Parlament, ich weiß jetzt nicht, ob der Bundestag doch da heißt oder sonst wie, gab es jetzt extra eine Aussprache und da haben sich drauf geeinigt, ja, da müssen wir dran. Es heißt nicht nur Söhne, sondern wir haben auch Töchter und auch große Töchter. Korrigiere. Wieso heißen Vaterland eigentlich Vaterland und nicht Mutterland? Ich habe irgendwo mal gehört, dass nur im deutschen Sprachraum es Vaterland heißt, in allen anderen Sprachräumen würde es Mutterland heißen, aber auch da weiß ich nicht, ob das stimmt. Mutter Erde, Motherland. Oh. Weiß ich auch nicht. Vaterland, keine Ahnung, warum es war. Aber, weißt du, ob die nur den Text geringfügig anpassen und eben nicht, wie heißt das, Heimat großer Söhne, sondern vielleicht Heimat großer Menschen daraus machen, um das neutral zu halten, oder machen die eine komplett neue Hymne? Das Wort Töchter, eine komplett neue Hymne nicht, also die Melodie. Jetzt bist du weg. Nee, ach du Scheiße, jetzt ist bei mir das Internet abgeraucht. So. Aber man wüsste nicht genau, was sie machen wollen. Warte mal gerade, da war gerade irgendwie, ist bei mir das Internet abgeraucht. Ich muss mal gucken, ob der Stream noch streamt. Er streamt noch. Retry, Login failed, was heißt das hier? Warte mal gerade, zack. So, jetzt ist der Stream ist gerade abgerissen. Du bist noch dran, ne? Michael? Na toll. Olgi? Ah, da sind wir wieder. Olgi? Ja, hörst du mich noch? Ich höre dich jetzt wieder. Ein bisschen knastern, aber ansonsten. Ja, hier ist irgendwie. Ist hier Scheiße, Alice. Ich werde langsam schlechter. Wie, ich werde schlechter? Das kann auch irgendwie gar nicht sein. Nein, du bist der Beste, aber dein Klang wird schlechter. Ja, nee, ist egal. Also, wenn der Klang bei dir auf der Seite schlecht ist, ist egal. Du klingst bei mir gut und darum geht es ja letztlich dann, dass die Aufzeichnung stimmt. Hier war gerade irgendwie Internet-Fuck-up, weil. Dieses Billo-Alice-Scheiße-Zwangstrennung gemacht hat und ich noch nicht rausgefunden habe, wie ich das hinkriege, die Zwangstrennung zu umgehen. Weißt du das zufällig? Keine Ahnung. Oder wie ich so mache, dass die Zwangstrennung... Oder hast du eine Ahnung, wie ich das so machen kann, dass die Zwangstrennung eben nicht am helllichten Tag passiert, damit sowas wie jetzt gerade nicht passiert? In der Nacht passieren, aber ich vermute, es ist keine Zwangstrennung, weil ich höre dich ja. Weil wenn es Zwangstrennung wäre, könnte ich dich ja eigentlich nicht mehr hören. Na, ich hatte gerade richtig, Internetausfall gehabt und du warst auch kurzzeitig bei mir nicht zu hören. Das ist immer schlecht. Wenn ich nicht zu hören bin, ist immer schlecht. Scheiße. Also Frage vielleicht für die Kommentare im Blog dann später mal, was kann ich tun, damit solche Zwangstrennungsgeschichten... meinetwegen morgens um 3 passieren und eben nicht nachts oder nicht tagsüber, während es hell ist. Aber das ist auch ein Scheiß, ehrlich. Naja. Morgens um 7. Ja, meinetwegen morgens um 7. Wobei, nachher wollen wir eine Morningshow machen, weißt du, wenn wir erstmal richtig groß rausgekommen sind hier mit dem Scheiß, wollen wir eine Morningshow machen, dann kommt dann die Zwangstrennung. Das ist eine gute Idee. Obwohl, wenn wir so groß rausgekommen sind, haben wir eine Standleitung, das ist sowieso egal. Ja. Ich muss noch zur CDU. Wie, du musst noch zur CDU? Hier in Rathheimer ist heute Abend Tennensommerfest, heute und morgen. Ja. Ist, von der Aktion Freizeitbehinderte, also es soll einem guten Zweck zugefügt werden, nämlich der Hilfe von Behinderten. Mhm. Und dahinter steckt die CDU. Also es ist ein Fest, wo du hingehst, obwohl du eigentlich nicht zu dieser Gruppe gehörst, aber weil es eben für Behinderte ist, trinkst du da ein paar Kölsch. Aber irgendwie sind da nur CDU-Leute. Gut, ist in Rathheimer bei uns nicht schwer. und da muss ich gleich hin, weil meine Frau ist schon dahin gegangen. Aha. Ja. Alle Freunde sind da. Kloppt. Wir haben übrigens gerade irgendwie funktioniert der Stream jetzt nicht mehr so richtig. Der Chat beschwert sich gerade. Naja, egal. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Hm? vielleicht kommt es ja an. Ah, der Stream ist wieder da. Okay, es geht wieder. Das ist auch irgendwie blöd, oder? Dann hat man vielleicht keinen Bock auf die CDU, aber man hat Bock auf die Veranstaltung, weil es im Prinzip eine gute Veranstaltung ist. Überlegst du dir das vorher, dass du denkst, so, ach Mann, ey, ich habe eigentlich keinen Bock auf die CDU, aber ich gehe trotzdem hin oder ich gehe deshalb nicht hin, weil es von der CDU ist? Seitdem ich Bier trinke, gehe ich immer hin und habe nie Bock hinzugehen, waren aber immer schöne Abende. Weil ein CDU-Wähler, der etwas getrunken hat in Köln, ich weiß nicht, wie es anderswo ist, ist genauso lustig wie ein SPD-Wähler in Köln. Wieso trollst du eigentlich dauernd die SPD? Ich troll die doch gar nicht, ich amüsiere mich über die. Ja, aber damit ich den Leuten einen Gefallen, die es nicht können. Nö. Nee, damit tue ich überhaupt niemandem Gefallen. Also, mir nicht. Das ist klar. Nein, aber das ist, also ich bestreite wirklich, dass der Hebel, den ich in der Hand habe, auch nur ansatzweise in der Lage ist, Wählerpotenziale zu beeinflussen oder sowas. Und wenn die SPD Scheiße macht, dann kriegt die SPD eben von mir einen Lacher ab. Immerhin das. Also ansonsten, also eigentlich finde ich die SPD noch nicht mal, also ich finde die SPD im Moment nicht satisfaktionsfähig. Darum erwähne ich die eigentlich relativ selten. Sehr oft. Findest du? Nö. Mhm. Also ich, die FDP, die kriegt es von mir immer ab, weil ich die weniger, finde... Weniger, in meinem Gefühl weniger als... Ach echt? Das ist witzig. Ja. Das ist ganz lustig. Und wieso verlieren eigentlich immer nur Doktoren ihren Doktortitel, die ich sowieso nicht leiden kann? Weil du die wahrscheinlich... Ist noch nie einer angeklagt worden, angeklagt ist sowieso noch nie einer worden, aber es ist noch nie einer bezüglich seiner Doktorarbeit irgendwo angemacht worden, den ich vorher sympathisch gefunden habe. Wahrscheinlich, weil... Nur Leute, die sowieso unsympathisch sind, mit ihrem Doktortitel so hausieren gehen, dass sie aufs Radar der Plagiatsjäger kommen. Das ist so das Gefühl, was ich habe. Also guck dir die Koch-Merin an, überall dieser bescheuerte Doktortitel vorne dran bei der. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass das daher kommt. Spendenaffäre. Pressekonferenz, Kohl steht vorne, ist sowieso ein bisschen erregt, ist auch schlecht gelaunt. Und er wird angesprochen mit Herr Kohl. Und er sagt, Herr Dr. Kohl. So viel Zeit muss sein. Hat er nicht sogar so viel Zeit muss sein gesagt? Kann sein. Ich weiß nicht, das ist... Das ist in meinem Lacher untergegangen. Ja? Das kenne ich. Also den Ausschnitt kenne ich. Und ich fand das sehr, sehr tragisch, dass der Journalist, der da war, das korrigiert hat und nicht gesagt hat, okay, dann will ich die Antwort gar nicht hören. Weil ich... Weiß gar nicht, hat der überhaupt ein Recht, so angesprochen zu werden? Nee, ne? Ein Doktor hat kein Recht, damit angesprochen zu werden, oder? Keine Ahnung. Ja, muss ich meine Schwester fragen, die vor kurzem ihren Doktortitel erworben hat. Erworben hört sich ja irgendwie an, wie hat sich gekauft. Nein, erreicht. Nee, ja. Wie heißt es? Erworben, ne? Erworben, ja. Man kriegt ihn verliehen. Man bekommt die Doktorwürde verliehen, genau. Ja, genau so ist. Die muss ich nochmal fragen. Aber ich weiß es auch nicht sicher. Peter schreibt gerade im Chat doch, man kann darauf bestehen, so genannt zu werden. Das ist ja wie darauf bestehen, gesiezt zu werden. Ja, wobei da bestehe ich recht häufig drauf. Also je nachdem. Habe ich noch nie drauf bestanden. Richtig, je nachdem, wer mich duzt, sieze ich so offensichtlich zurück, dass ich danach nicht nochmal geduzt werde. Also wenn so Leute, der Herr Dr. Kohl, Bundeskanzler AD, dich duzen würde, würdest du darauf bestehen, gesiezt zu werden? Den zurückzuduzen. Nee, wenn Helmut Kohl mich duzen würde, würde ich tatsächlich darauf bestehen, dass ich gesiezt werde, weil ich diesen Mann, jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage, ne? Weil ich diesen, ich verachte den. Tatsächlich, also ich verachte den für die Art und Weise, wie er Politik gemacht hat, für die Art und Weise, wie er eigentlich mit der Demokratie umgegangen ist. War heute ein wunderschöner Artikel übrigens im Freitag war der. Liegt auch irgendwo in meiner Twitter-Timeline rum. Für die Shownotes aufschreiben. Also der Freitag-Artikel, der hat beschrieben, also da ging es darum, wie das denn kommt, dass jetzt auf einmal am Ende seines Lebens, wo er ja wirklich eine ungeheuer tragische Figur geworden ist. Das sehe ich anders. Findest du? Ich finde also, ich verachte wirklich kaum einen Politiker persönlich mehr als Helmut Kohl. Ja? und finde trotzdem es unerträglich, wie der vorgeführt wird. Also diesen stammelnden Schatten seiner selbst eigentlich, dass sich überhaupt noch jemand wagt, eine Kamera auf den zu richten, finde ich unerträglich. Doch, also ich finde, die sollen den in Ruhe lassen. Nee, aber der ist nicht Zeitgeschichte als sabbernder Lappen im Rollstuhl. Das hat keiner verdient. Jetzt kommen wir zu Michael Müller. Genau diese Diskussion hatte ich auch mit ihm. Wo ich das erste Mal Helmut Kohl sabbernd und sich nicht mehr richtig artikulierend wissend gesehen habe, bekam ich Mitleid. Und das ist, glaube ich, komplett falsch. Mitleid zu bekommen? Es gibt Leute, die waren immer ein Arsch. Ja. Und selbst wenn sie dann persönliche Schicksale haben, er ist mal gestürzt und deswegen geht es ihm nicht mehr so gut, trotzdem bleibt das, was getan worden ist. Und insofern kann man da durchaus draufhalten. Das Einzige, was ich, und deswegen gebe ich dir wiederum ein bisschen recht, das Einzige, was man Helmut Kohl oder was man über die Berichterstattung über Helmut Kohl sagen kann, selbst ich bekomme kurz Mitleid mit diesem Mann. Und das ist falsch. Dafür ist er nicht bestraft worden für das, was er gemacht hat. Finde ich nicht. Also ich habe da finde ich das Mitleid tatsächlich nicht unangebracht, weil der Typ hat einen scheiß Schlaganfall gekriegt. Ein Schlaganfall kriegen ist scheiße. Hätte man mit dem bösesten vorstellbaren Menschen Mitleid, wenn er einen Schlaganfall gehabt hätte? Ist eine gute Frage. Also wo zieht man die Grenze des Mitleids, ist eigentlich die Frage. Ne? Angenommen Adolf Hitler oder Stalin, ja, sitzt da nach dem Schlaganfall im Rollstuhl und kann praktisch nicht mehr sprechen. Hätte man dann auch Mitleid oder hätte man dann kein Mitleid? Helmut Kohl steht dafür, immer auf die Seite geschlagen zu haben, die auf anderen rumgetreten hat. Er hat sich mit der Bild-Zeitung gemein gemacht, hat er bis vor kurzem immer noch mit dem Diekmann, als er es noch konnte, bis mit Leo Kirsch, mittlerweile ja auch tot. Er hat sich immer auf die Seite geschlagen, wo man auf andere Leute draufgetreten hat. Und insofern, na, ich will nicht sagen, drauftreten ist ja ein falscher Ausdruck, wie soll man es besser sagen? Insofern ist Mitleid genau das falsche Wort, weil ich will ihm nicht verzeihen, was vorher gewesen ist. Es gibt ja viele Leute, die... Ja, aber ist denn in dem Moment... Aber in dem Moment, wo ich Mitleid für jemanden empfinde, verzeihe ich ihm doch nicht, was er vorher getan hat. Also ich verzeihe Helmut Kohl nicht, dass er im Grunde, um nochmal den Freitag-Artikel anzureißen oder zu erwähnen, dass er im Grunde die Demokratie und den Parlamentarismus kaputt gemacht hat, indem er da immer in seinen Klüngelskreisen irgendwie unterwegs war und ganz offensichtlich auch Schmiergelder in die CDU reingeholt hat, noch und nöcher, sodass man sich heute noch fragt, ob da überhaupt alles ans Tageslicht gekommen ist und so. Also der Freitag-Artikel, wie gesagt, der arbeitet das sehr schön auf. Und ich verzeihe ihm doch nicht nur deshalb, weil ich Mitleid mit ihm empfinde, weil ich einfach nur denke, ich möchte selber nicht so vorgeführt werden. Selbst wenn ich der beste Mensch der Welt gewesen sein mag, selbst wenn ich, keine Ahnung, nee, Mutter Teresa war ja gar nicht so gut, wie immer behauptet wird, haben wir ja dann auch neulich gelernt. Also, behauptet das seit Jahren, aber ein anderes Thema. Ja. Also selbst wenn ich der beste Mensch der Welt gewesen bin, möchte ich nach einem Schlaganfall in diesem Zustand nicht so gezeigt werden, weil das einfach, das ist würdelos. Ich finde das wirklich würdelos. Einverstanden, aber Helmut Kohl drängt sich selber immer noch in den Vordergrund. Helmut Kohl geht immer noch auf Veranstaltungen. Helmut Kohl lässt sich immer noch hofieren. Helmut Kohl lässt sich immer noch von der eigenen Partei hochhalten. Selbst eine Angela Merkel hält ihn noch hoch. Und Helmut Kohl geht gestern glaube ich war es, zur Bild-Zeitung und schreibt einen Nachruf auf Leo Kirch. Was das für ein großer... Jetzt haben sie dich. Das ist meine Frau, die jetzt wissen will, wo ich bleibe. Mhm. Ja. Umgelaufen. Jetzt muss ich aufstehen, Headset. Das ist doch alles Mist. Ach, ich bin sofort da. Das darf doch wohl nicht wahr sein jetzt. Das ist wirklich, ne? Wären wir hier der öffentlich-rechtliche deutsche Tonrundfunk, dann würden wir mit wesentlich mehr Respekt behandelt werden. Aber so ist ja nur irgendwie Internetradio, hört ja keiner. Also ist ja wirklich skandalös und menschenverachtend geradezu, was hier passiert. Ich glaube, ich tue meiner Frau auch Unrecht, wenn die das gar nicht jetzt gewesen ist. Und die hört sich das irgendwann mal an. Ja. Die war das nicht. Oh, ja. Eher ist Wo waren wir? Ja, bei Leo Kirch, wo ich auch mal denke, was für ein großer Ausnahmeunternehmen. Ja, genau, der hat eine 6-Milliarden-Pleite hingelegt, wo ein paar hundert Gläubiger, wenn nicht noch viel mehr, einfach mal ihre Kohle nicht gesehen haben, obwohl der Typ gesagt hat, ich bezahle dich. Und das aber Hunderttausende von Euros jedes Jahr offiziell Helmut Kohl in die Taschen gesteckt. Ich weiß gar nicht, wo der den überhaupt beraten hat. Hatte die Nein, der hat ihn nie, nee, der hat ihn nie beraten. Der hatte ja, genau, der hatte so einen 400.000-Mark-Vertrag, ne? So einen 400.000-Mark-Beratervertrag. Und da ist dann auch, ich glaube, Panorama war es, haben dann auch mal ein bisschen recherchiert und haben dann auch ausgebuddelt, als dann die CDU damals Privatfernsehen durchgesetzt hatte. Hat Kohl, glaube ich, also gab es irgendwie so ein Zitat von Kohl, dass er von all diesen Dingen überhaupt keine Ahnung hat und davon auch gar keine Ahnung haben will oder so ähnlich. Also dieser Beratervertrag, das war halt kein Berater, also da geht es eben nicht um Beratung auf dem Niveau, auf dem unser eins vielleicht Beratungsleistungen verkauft oder einkauft, sondern das ist dann, weiß ich nicht, ob das irgendwie so ein nachgelagertes Dankeschön, also irgendwas Schmutziges scheint es gewesen zu sein. Also zumindest sieht es von außen schmutzig aus. Da habe ich den richtigen Ausdruck. Korruption. Ja, Korruption, das ist ja nicht so richtig. Ich zitiere an der Stelle immer, damit auch ich überhaupt nicht angreifbar bin, ich zitiere an dieser Stelle immer Hermann Scheer, einen hessischen SPD-Politiker. Genau, einen verstorbenen, mittlerweile verstorbenen SPD-Politiker, der mal zu Gast in einer Radiosendung von mir war und gesagt hat, das sei Korruption nach deutscher Art, da würde dann halt hinterher bezahlt und nicht vorher. So gesehen ist es vielleicht sogar Korruption gewesen, ja. Das Problem ist, und wahrscheinlich darf man es oder sollte man es deshalb auch Korruption nennen. Wichtig bei Korruptionsbekämpfung ist ja, oder wichtig, um sich gar nicht erst dem Vorwurf der Korruption auszusetzen, ist Transparenz. Und genau das vermeiden sie ja, ne? Du weißt halt nicht, wofür kriegt er das eigentlich, warum kriegt er das. Genauso wie bei solchen Leuten wie Walter Riester, der erst diese komische Rente durchdrückt, an der sich die Versicherungswirtschaft gesund stoßen kann und hinterher hochdotierte Vortragsreisen unternimmt und all solche Sachen, ne? Das sind eben alles so Intransparenzen, die den Eindruck vermitteln, dass man korrupt ist. Und wenn du tatsächlich Korruptionsbekämpfung machen willst, dann darfst du gar nicht erst den Eindruck entwickeln, korrupt zu sein. Und das haben die alle vermieden. Und das hat auch Kohl vermieden und das hat Kirch vermieden. Und das haben dummerweise, und das finde ich das Tragische, vermeiden das sämtliche Bundestagsabgeordneten, indem sie sich weigern, zumindest mehrheitlich, jetzt reicht's aber. Folge? Soll ich ihn mal rausschmeißen? Mich? Ja. Weil das ist doch kacke, wenn der ständig das Telefon klingelt und du aufstehen und weggehen musst. Nee, ich bin eben gar nicht aufgestanden. Jetzt tue ich es mal und mache das Telefon aus. Bin sofort wieder bei dir. Ich dachte, das darf doch alles nicht wahr sein. Ach, ich rede. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich rede einfach weiter, oder? So, was macht der da im Hintergrund? Was der macht. So, da bin ich wieder. Wunderbar. Jetzt habe ich einen Faden verloren, siehst du? Ach so, ja, im Grunde die Parteien, dass die Parteien sich weigern, ihre Finanzen wirklich offen zu legen. Ja? Also weil du ja erst ab einer bestimmten Spendenhöhe sagen musst, wer das gespendet hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Und genauso sämtliche Bundestagsabgeordnete oder zumindest mehrheitlich die Bundestagsabgeordneten sich weigern, ihre Einkommensverhältnisse offen zu legen. Das heißt, die sind alle korrupt. Ja, aber wo fängt denn Korruption an? Korruption fängt da an, wo ich nicht zweifelsfrei belegen kann, dass ich nicht korrumpiert bin. Wir letztens im Radio dann wiederum darüber gesprochen haben oder die Frage aufkam, ob eine korruptionsfreie Gesellschaft überhaupt möglich ist. Weil letztendlich bin ich schon dadurch korrumpiert, dass ich aufgrund des Umstandes, dass ich einen Presseausweis habe, bestimmte Leistungen bei bestimmten Firmen rabattiert bekomme. Mhm. Das ist schon Korruption, ne? Weil die machen das aus einem einzigen Grund, um zu verhindern, dass ich schlecht über sie berichte. Ja, und was ist mit dem Müllmann, der 2 Euro von dir annimmt, weil er immer schön die Mülltonnen weggetragen hat? Das ist ein Trinkgeld, weil ich bin nicht verpflichtet, dem das Geld zu geben und er trägt trotzdem meine Mülltonne weg. Und 400.000 D-Mark waren für Helmut Kohl ein Trinkgeld. Und das ist der Unterschied. Glaubst du, dass das für ihn, das ist doch sein privates Einkommen gewesen. Also was ich ihm nicht unterstellen mag, ist, dass er persönlich korrupt war. Ich glaube schon, dass der das alles für seine Partei beziehungsweise den Erhalt seines Machtapparates gemacht hat. Also diese ganzen schwarzen Kassen und dieses ganze Zeugs. Also ich glaube nicht, dass er sich da persönlich dran bereichert hat. Ich glaube wirklich, dass der so ein komischer... Wer sagt das? Helmut Kohl behauptet, es gäbe ein Ehrenwort. Ja, nee, davon mal abgesehen. Deswegen würde er nicht die Spender nennen. Das war, ist ja, wie soll ich jetzt nachkontrollieren, ob er dieses Geld nicht für die eigene Kassen benutzt hat? Helmut Kohl hat Geld genommen. Keiner weiß, für was er das Geld genommen hat. Keiner weiß, wie viel. Keiner weiß, wie viel. Und deswegen weiß auch keiner, ob er es fürs private Vermögen genommen hat oder für sonst irgendwas. Ist richtig. Wobei der Eindruck, den ich von diesem Mann habe, so über die Jahrzehnte, der Eindruck, den ich von diesem Mann habe, ist, dass der sich nicht persönlich bereichert hat, sondern dass es ihm immer darum ging, seine Macht zu erhalten. Aber nicht irgendwie ein dickes Bankkonto zu haben. Wobei natürlich der Machterhalt auch was von der persönlichen Bereicherung hat. Ne? Ich habe mal gehört, du glaubst an nichts, aber es ist dein Glaube. Das ist eine Mutmaßung. Natürlich, ja. Das ist eine Mutmaßung, klar. Da kann ich auch an den lieben Gott glauben. Nee, den kann ich mir nicht angucken. Den Kohl kann ich mir wenigstens angucken. Angeblich ja nicht, weil er so krank ist. Aber es ist noch ein Lustig. Das kann ich nicht sehen. Das ist ja jemand anderes. Herr Doktor, ich kann kein Blut sehen, ja. Genau, der Freitag-Artikel übrigens, da ging es gar nicht mal so sehr darum, was Helmut Kohl alles an Bösem getan hat, sondern da ging es darum, mal zu reflektieren, woher das kommt, dass die Familie Kohl gerade total demontiert wird. Also dieses Ganze, ne, die heile Welt und die kleinen Filme, und dann hat die Frau sich ja umgebracht und hat dann irgendwie der engste Freund eine Biografie geschrieben und der Sohn hat ein Buch geschrieben gegen seinen Vater und sowas. Das ist ein sehr spannender Artikel, also der ist einfach mal reflektiert und guckt, warum wird da eigentlich, warte mal, ich habe das sogar bei mir im Geheimblock verblockt, vorhin ein Zitat daraus, das kann ich mal vorlesen. Der öffentlich zelebrierte Zerfall der Familie Kohl verdeckt nur unvollkommen, dass auf diese Weise versucht wird, sich von einer Epoche der Korruption und der Gewalt an der Regierung und im Einfamilienhaus zu lösen, ohne diese Epoche denken zu müssen. Das ist eigentlich ganz interessant. Kohl als Sinnbild, ne? Die Familie Kohl als Sinnbild für alles, was der parlamentarischen Demokratie widerliches widerfahren ist in den Jahren. Das ist ein ganz interessanter Ansatz, den sie da aufgebracht haben. So, haben wir noch was Erfreuliches, worüber wir reden können? Sonst rufe ich einfach mal den Nächsten an. Was Erfreuliches? Ich glaube, die CDU freut sich auf mein Geld, dass ich da noch ein paar Bier trinken gehe. Was kostet eigentlich mittlerweile das Kölsch? Weil Kölsch ist doch... Oh, dann hast du nichts Erfreuliches als Thema angetroffen. Ich habe eine Tipprunde im Fußball. Ja. Spielen Kollegen mit, es spielen Freunde von Kollegen mit, es spielen Freunde von mir mit, teilweise von mir, mein Vater macht mit. Und wir haben uns letztens getroffen in Köln, haben eine kleine Stadtführung gemacht und sind danach ins Früh gegangen. Ja. Das gute alte Brauhaus Früh, die nehmen für einen Kölsch 1,70 Euro. Ist das heute auch noch so ein Politikum, der Kölschpreis? Ich weiß noch, also früher, als ich dann das erste Mal so, ne, so als wir dann 17, 18 waren und häufig in der Stadt waren und sowas, damals hat dann irgendwie das Kölsch, glaube ich, eine Mark 20, Mark 30 gekostet oder so. Und als es dann mal auf 1,40 oder 1,50 erhöht wurde, weil alle Kneipen ja auch immer denselben Kölschpreis hatten, als es dann erhöht werden sollte, ist dann so wirklich so ein Sturm der Entrüstung durch die Stadt gegangen. Da wurde tagelang in den Boulevardblättern diskutiert, dass das Kölsch schon wieder teurer wird. Passiert das immer noch oder nehmen die Leute das mittlerweile einfach hin? Hingenommen wird dies nicht. Deswegen merkt man, dass ich etwas älter bin als du. Bei mir waren es 1 Euro das Kölsch. Ja? Fand ich ein fairer Preis, war damals also schon spottbillig. Auch das Kölsch 1,20, 1,30 kostet, so kostet es draußen bei uns in den Stadtteilen. Das ist ziemlich egal. Aber 1,70 ist schon 1,70 hart. 1,70 also, ist eine Unverschämtheit. Das ist hart, das ist wirklich hart. Das ist so ein Touristenpreis, ne? Mhm. Das ist so Altstadtpreise. So. Da würde ich denken, ja, so in der Altstadt, aber doch nicht im Brauhaus. Ja. Ja. Ja. Insofern habe ich jetzt auch nichts Erfreuliches mehr. Es ist alles so unerfreulich, das Leben, ja. Was ist, wenn du sagst, dass du dich noch an Kölschpreis von der Mark erinnerst, was ist das billigste Eis? Kugel. 30 Pfennig. 30? 20 oder 30 Pfennig, weil ich erinnere mich noch an 20 Pfennige. Das war die letzte Eisdiele, also das ist eine uralte Erinnerung. Also mein Opa, der hat vor den Sieben Burgen gewohnt. Das ist am Rudolfplatz ist das. Mhm. Ist nicht Rudolfplatz, Barbarossaplatz ist das. Und da gab es nämlich damals, weiß ich noch, da war ich mit meinen Eltern bei meinen Großeltern und wir sind ein Eis essen gegangen, da hat es 20 Pfennige gekostet, das weiß ich noch. 20 Pfennige. So, jetzt gehst du an der Telefon und ich versuche jetzt mal hier, wie geht das denn hier, jetzt Leute hinzuzufügen? Das ist doch immer ein, warte mal, so. Ich beschimpfe meine Frau und du super, gehst jetzt an den nächsten. Ich kann hier keine Leute hinzufügen. Warte mal, du musst jetzt noch dranbleiben, solange bis ich den Sven dabei habe, weil so geht das ja schließlich nicht. Ansonsten ist ja hier nachher die totale Stille. So, jetzt versuche ich Sven anzurufen, pass mal auf. Mhm. Mal gucken, ob er geht. Nee, er geht nicht. Der will nicht, doch, da ist er. Nee, Sven? Hallo? Ah, es funktioniert. Micha, schönen Dank und schönen Abend noch. Den wünsche ich euch auch. Danke. Gute Gespräche noch. Ich höre es mir noch an. Nee, du gehst jetzt ein Bier trinken. Ja, aber du machst ja einen schönen Podcast. Ich hoffe. Tschüss. Namens Sven. Hallo. Das hat funktioniert. Was willst du? Ein bisschen reden. Ja, kann ja jeder kommen. Wie ist die Soundqualität? Ein bisschen dumpf, aber okay. Ich ziehe dich jetzt ein bisschen auf und drehe ein bisschen am Equalizer, dann müsste das funktionieren. Alles klar. Das ist nämlich so ein Headset, das aus Versehen zu meinem Abi-Zeiten mal im Rucksack gelandet ist, aus unserem Informatikraum. Du hast im Informatikraum das schlechteste Headset aller Zeiten geklaut. Das ist schon ein ganz schön alle doof. Das Gleiche. Achso, ihr habt alle das Gleiche geklaut. Dazu will ich jetzt keine näheren Infos geben. Alles klar. Was hast du, worüber wolltest du? Ach warte, ich sehe hier, das Thema ist Ehrenamt. Finde ich auch interessant. Ja, genau. Also jetzt ging gerade letzte Woche irgendwie durch die Presse, dass sich die Hälfte aller jungen Deutschen ehrenamtlich irgendwo engagiert. Daher wäre das vielleicht auch mal ein Thema für uns hier. Was sind junge Deutsche in diesem Zusammenhang? Also in welches Alter nehmen die da, um junge Deutsche zu beschreiben? Die hatten bis 30. Die bis 30-Jährigen und haben halt festgestellt, dass je höher der intellektuelle Stand, desto mehr engagieren sich halt auch. Das ist ja viel. Ja. Ab wann natürlich die Frage, was als Ehrenamt als gezählt wurde. Das hätte ich jetzt nämlich auch gerne wissen wollen. Also ab wann zählt es eigentlich als ehrenamtliches Engagement? Also wie viele Stunden täglich oder sowas? Ja. Genau. Oder welche Sachen überhaupt? Welche Sachen überhaupt? Was macht die andere Hälfte? Kauft die sich frei oder ignoriert die das? Weil ich kaufe mich frei. In welcher Form? Ich spende nicht geringe Summen. Ah gut, das ist eine Variante. Die anderen haben vielleicht abgeschlossen mit der Gesellschaft und sehen keinen Anlass, sich irgendwie zu engagieren. Zum Beispiel. Kann natürlich auch sein. Das müssen wir wirklich mal, da gibt es doch bestimmt auch Zahlenmaterial drüber, wie viele Leute in welchem Alter und in welchen Einkommensverhältnissen zu spenden bereit sind und sowas. Und ob die auch noch ehrenamtlich tätig sind, das wäre ja auch mal interessant, ob es da Überlappungen gibt oder ob das tatsächlich getrennte Milieus sind. Was ehrenamtelst du denn? Also ich bin schon seit jeher eigentlich in der Freiwilligen Feuerwehr. Wo? In Prenzlau. Mhm. Nicht Prenzlauer Berg. Klar. Sondern 100 Kilometer nördlich weiter, ja. Also mit der Jugendfeuerwehr mit 10 Jahren angefangen. Warum? Warum, ja, das fragen immer alle. Warum? So genau weiß ich jetzt nicht mehr. Einfach eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung gesucht in der Stadt und dann irgendwie über 1000 Ecken zur Jugendfeuerwehr gekommen. Was wären denn die Alternativen gewesen? Die Alternativen sind eigentlich immer die sportlichen Sachen. Das ist eigentlich auch das Hauptproblem der Jugendfeuerwehr, weil die Jugendfeuerwehr beginnt eigentlich mit dem Alter von 10 Jahren und da sind die meisten Kids natürlich schon irgendwo weg. Der eine spielt im Fußball, der andere ist irgendwo rudern, paddeln im Kanuverein und somit schon gar nicht mehr frei für die Feuerwehr, sag ich mal. Wäre es dann nicht schlau, die Feuerwehr würde ganz einfach so wie so eine große Firma zum Beispiel. Ich weiß nur, mein Vater, der hat bei Ford gearbeitet und Ford hat zum Beispiel einen eigenen Tennisclub und so. Wäre es dann nicht schlau, die Feuerwehr würde einfach hingehen und sagen, so, hier ist die Feuerwehr-Fußballmannschaft? Die haben wir auch. Achso, die habt ihr auch, aber eben auch nicht aus so jungen Leuten. Nee, also die Jugendfeuerwehr, die ist 50-50, machen die immer so Sport, Spiel, Spaß und 50% ist dann wirklich schon an der Feuerwehrtechnik. Ist halt kostenlos und derzeit ist der Zuwachs auch wieder besser als damals. Und um dieses Problem mit dem Alter halt auszumerzen, gehen jetzt viele Jugendfeuerwehr noch dazu über, dann schon mit 8 Jahren die Kinder aufzunehmen. Aber da hat man dann halt das Problem, dass eine relativ große Altersspanne in der Jugendfeuerwehr ist. Da gibt es dann natürlich auch Differenzen. Ich kann nicht mit einem 8-Jährigen die gleichen Dinge üben und trainieren, wie mit einem 17-Jährigen, der dann gleich in den aktiven Einsatzdienst übergeht. Bis wann gilt es als Jugendfeuerwehr? Bis zu welchem Alter? Also man darf ab 16 Jahren in den aktiven Einsatzdienst überwechseln. Hier in Prenzlau handhaben wir das so, dass ab 17 Jahre und dann noch je personenbezogen, weil man sieht ja manchmal nicht so sehr schöne Dinge, dann müssen halt die Jugendwarte auch entscheiden, ob derjenige schon geeignet ist für den aktiven Einsatz. Also geistige Reife gleichsam. Ja, genau. Verstehe. Wobei man gerade mit diesen psychischen Eindrücken das auch nicht so im Vorfeld wirklich abschätzen kann. Man sieht dann, wie die Leute im Ernstfall darauf reagieren und dann lernt man das eher kennen. Gibt es da irgendwie noch besondere Aufnahmekriterien, wenn man Feuerwehrmann werden will eigentlich? Oder kann ich da auch hingehen und sagen, ich will Feuerwehrmann werden? Kannst du auch machen. Also es gibt immer diesen Passus im Gesetz, man muss körperlich und geistig geeignet sein, aber das ist natürlich der Kaugummi, der gedehnt werden kann. Aber man muss ja auch nicht den Einsatzdienst fahren. Wenn ich jetzt sage, ich bin körperlich nicht in der Lage, dann mache ich halt die Küche bei Großeinsätzen, mache die Versorgung oder rückwärtige Dienste. Also rückwärtige eigentlich kann sich Dienste. eigentlich kann sich jeder irgendwo sein Aufgabengebiet bei der Feuerwehr suchen. Was sind denn rückwärtige Dienste? Ja, meinetwegen bei Großeinsätzen, dann kocht man den Kameraden halt mal eine Bockwurst und schmiert ein Brötchen und bringt sie dann vor Ort, damit die sich stärken können oder solche Geschichten halt. Ah. Fährst du denn raus zu Einsätzen, also löschst du Brände und birgst Verletzte? Genau, ja. Seit ich 17 bin. Gerade gestern hatten wir wieder eine Sache zum Schmunzeln. Um 22 Uhr mussten wir ein junges Pärchen aus dem Fahrstuhl befreien. Und wir munkelten ja, der Zwischenstopp war nicht so ganz ungewollt. Ach so, die haben, aber wie stoppt man denn dann den Fahrstuhl? Indem man einfach stoppt? Ja, das war natürlich, also die haben jetzt zwischen zwei Etagen genau gehangen, war schon technischer Defekt. Mhm. Bloß wir wussten ja nur nicht, wer drin ist. Wir haben die Tür dann so einen kleinen Spalt aufgehabt. Dann haben wir gesehen, junges Pärchen drin, erstmal so natürlich schelmisch. Dürfen wir schon aufmachen oder müssen wir noch einen Moment warten? Ja, und die Leitstelle fand es dann auch ganz amüsant, nachdem dann die Meldung kam, junges Pärchen unverletzt aus dem Fahrstuhl gerettet. Naja, man erlebt schon Sachen. Oder auch die Leute, die anrufen, weil sie eine Fledermaus irgendwo im Hausflur haben. Da ruft man natürlich hier hilflos, wie der Deutsche ist, erstmal seine Feuerwehr. Echt, ich hätte gedacht, dass die erstmal die hier sag schnell, die Polizei anrufen. Kann sein. Nee. Vielleicht war doch die Vorgeschichte die, und die Polizei hat gesagt, hier, was sollen wir, da ruft man die Feuerwehr. Ich glaube, die 112 ist aber weiter verbreitet in den Köpfen der Menschen, oder? Kann das sein? Das glaube ich auch. Also wird immer mehr Mädchen für alles. Egal, ob irgendwo im Bad da ein Eckventil wegfliegt und ein Wasserhahn läuft. Echt? Die Leute sind so hilflos, die kommen nicht mal auf die Idee, irgendwo an die Wasseruhr zu gehen und den Haupthahn zuzudrehen. Da wird dann die Feuerwehr gerufen, hier aus meinem Bad läuft Wasser, so in der Art. Also ist schon krass teilweise. Das erzählst du jetzt nur so, ne? Oder passiert das tatsächlich, dass die Leute die Feuerwehr rufen, weil sie einen Wasserrohrbruch haben? Es passiert tatsächlich, das war, glaube ich, Anfang des Jahres, aber es war nun eine schätzungsweise 85-jährige Frau. Ja, also okay. Da kann man dann wieder, es wieder relativiert sich ein bisschen. Die Gewitteroma hat die Feuerwehr gerufen. Ja, das ist genau dieser Mitschnitt hier. Ja. Genau. Ja. Nee, ansonsten waren wir mit einer Truppe auch mal 2007 bei den Waldbränden in Griechenland. Ach, da wird's dann spektakulär auch. Also, dass man also so heftig das dann wahrscheinlich ist, aber man kommt rum. Also das war eine freiwillige Sache. Die Organisation nennt sich ESEPA. Mhm. Die machen sogenannte Waldbrandcamps zur Unterstützung der griechischen Feuerwehrleute. Ja. Und da ist die Sache komplett anders. Also wenn hier die Leute denken, Feuerwehr ist alltäglich. In Griechenland kam da wirklich, wir haben dort am Waldbrand 3 Tage gecampt und immer tagsüber dann die Brandbekämpfung gemacht, weil nachts war es zu riskant, in den Wald zu gehen. Mhm. Da kamen wirklich die Griechen morgens mit ihren Autos vorgefahren, haben gefragt, was sollen wir euch zu essen holen? Wollt ihr einen Kaffee? Also ganz anders, die Leute sind total dankbar dort. Na klar. Und hier in Deutschland wird alles als Selbstverständlichkeit angesehen. Man ist da ja, glaube ich, dann auch gespalten, oder? Also das heißt, ja, wir fahren jetzt nach Griechenland, helfen da bei der Waldbrandbekämpfung. Das ist ja einerseits ist das so, ey cool, wir fahren nach Griechenland. Ne? So, hey, wir kommen mal raus. Andererseits ist das natürlich eine ziemlich schreckliche Sache, die da passiert. Mit was für einer Stimmung fährt man denn dahin, dann, wenn man Feuerwehrmann ist? Also wir sind 2007 dorthin gefahren, 6 Prenzlauer Kameraden. Mhm. Die Kollegen von uns, also ein paar sind schon damals, ich glaube so 2002, 2003 unten gewesen. Und die hatten einen tollen Urlaub dort. In der Zeit, wo die unten waren, hat es nicht gebrannt. Mhm. Die hatten halt ein bisschen Ausbildung, haben im Pool gelegen tagsüber. Ja, und wir 2007 hatten genau den Zeitraum, wo die Jahrhundertbrände dort waren, 1000 Brände in Griechenland. Und das war auch so, da hatten wir einmal eine Situation, wo wir wirklich rennen mussten, weil überall ringsrum auf einmal ein Knistern angefangen hat. Und das ist schon eine Situation, wo einen da ganz anders wird. Warum können die Griechen da unten sich nicht selber helfen? Also warum brauchen die Feuerwehrleute aus Deutschland, die dann noch nicht mal die Sprache sprechen? Also die Griechen waren, ich sag mal so, die haben dort sehr wenig Kräfte. Wir waren da, sind der Waldbrand, wo wir waren, da kamen wir an, da standen da 2 Tanklöschfahrzeuge von den Griechen und vielleicht 10 Mann. Also in Deutschland hätte man hier 10 Fahrzeuge aufgefahren und 5 Flugzeuge. Seid ihr da auch mit Fahrzeugen runter? Also nicht nur mit Personal, sondern auch mit Material? Also die Fahrzeuge, die waren schon unten. Dieses ESEPA-Camp finanziert sich aus Spenden. Und deutsche und österreichische Feuerwehren die Altfahrzeuge gehen dann nach Griechenland. Mhm. Also die haben da Kontakte zu bestimmten Feuerwehren, die dann immer Material spenden. Und das haben wir erst, die erste Woche war praktisch nur diese Fahrzeuge bestücken, wieder einsatzbereit machen. Und die zweite Woche war dann wirklich Einsatz in Griechenland. Helfen die einheimischen Länder auch mit oder sind es tatsächlich ausschließlich Feuerwehrleute, die dann da auch antreten und arbeiten? Bei der Brandbekämpfung, da helfen auch die Einheimischen mit. Also die waren da sehr engagiert, haben uns wirklich geholfen. War sehr bergiges Gebiet, die haben uns die Schläuche mit hochgeschleppt dort zum Brandherd. Ja, also ist schon ganz anders als in Deutschland. Deutschland, da ist die Feuerwehr halt immer mehr Dienstleister. Und ja, Mädchen für alles sozusagen. Wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Waldbrandlöschen und einem Hausbrandlöschen? Waldbrand, Hauptproblem ist eigentlich diese Unübersichtlichkeit der Lage. Also wenn ich als einzelner Feuerwehrmann unten mit meinem Fahrzeug stehe, kann man die Situation gar nicht einschätzen. Also man kann die Lage nicht überblicken, man sieht gar nicht, ob der Hang da schon brennt. Beim Wohnungsbrand habe ich halt meine Wohnung, die brennt. Da weiß ich, ich muss da rüber gucken, die Leute rausholen, muss da runter nachher kontrollieren, ob da alles okay ist. Also ist einfach dieses große Areal, was da irgendwie betroffen ist. Wie verhält man sich denn eigentlich bei einem Wohnungsbrand? Also beispielsweise ich, also meine Wohnung, ne? Ich habe einen Balkon, auf den kann ich vom Wohnzimmer und von der Küche aus. So, jetzt habe ich aber mein Schlafzimmer, ist nach hinten raus, da habe ich eben keinen Balkon und keine Möglichkeit irgendwie rauszukommen. Was würdest du mir empfehlen, um mich einigermaßen zu schützen? Weil ich wohne außerdem noch im dritten Stock in einem Altbau, das heißt aus dem Fenster hüpfen ist auch keine Option. Also es brennt jetzt in deiner Wohnung? Es brennt jetzt in meiner Wohnung, genau. Na, erstmal, wenn es noch möglich ist, erstmal die Türen schließen und dann über den Hausflur flüchten. Türen schließen? Die Türen schließen, ja. Aha. Damit möglichst das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr erstmal auf einen Raum begrenzt bleibt. Und das Gefährliche ist ja auch nicht sind nicht die Flammen an sich, sondern der Brandrauch. Aha. So drei Atemzüge Brandrauch und du liegst da und. Echt? Drei Atemzüge reichen da? Drei Atemzüge reichen, ja. Ja, im Chat kommt auch gerade Rauchmelder, ist auch ganz wichtig. Der Rauchmelder ist im Hausflur draußen, also den habe ich nicht in der Wohnung, also im Haus, im Treppenhaus ist er. Würde ich auf alle Fälle empfehlen, in der Wohnung noch zu machen. Mhm. Auf alle Fälle im Schlafraum, weil in der Nacht kommt er zu den meisten Brandopfern, weil man nachts einfach den Brandrauch nicht wahrnehmen kann. Da inhaliert man sozusagen mehr als drei Atemzüge, schon bevor man überhaupt zu Bewusstsein kommt, ja, und man schläft dann halt den ewigen Tod weiter. Steigt der Rauch denn sofort nach oben, wenn es brennt, sodass der Rauchmelder angeht, bevor ich das einatme? Genau, aufgrund der Wärme steigt natürlich der Rauch nach oben. Ja, klar. Deswegen lernt auch erste Regel bei der Feuerwehr ist eigentlich immer, wenn ihr irgendwo drinnen seid, geht unten hin, dort könnt ihr noch gucken, da ist die Luft ein bisschen besser. Man hat ja sowieso Atemschutz auf, aber halt die Wärme steigt nach oben, unten ist immer noch am kühlsten und auch die Sicht am besten. Deswegen und auch, sobald Brandrauch ist, dann sich irgendwie nach unten begeben. Dort ist die Luft immer noch am reinsten. Und was mache ich, wenn es bei mir im Wohnungsflur brennt und ich aus meinem Schlafzimmer gar nicht mehr raus kann? Aus dem Fenster springen? Ich hatte noch Möglichkeit, du hattest gesagt, den Balkon. Nee, den habe ich ja nicht, der ist ja vorne. Also ich komme da ja gar nicht mehr hin, wenn es im Flur brennt. Na dann nach Möglichkeit die Türen schließen. Wenn es noch möglich ist, irgendwie einen Lappen über den Türschlitz unten legen, über den Spalt. Ja, und dann halt Fenster auf und sich am Fenster bemerkbar machen. Aha. Und dann auf die Feuerwehr warten und hoffen, die Kameraden sind schnell. Ja. Ich überlege gerade eigentlich, vielleicht wäre es gar nicht so dumm, sich eine Strickleiter hinten hinzulegen, damit man im Zweifelsfall durchs Fenster abhauen kann, oder? Muss aber natürlich den festen Anschlagpunkt haben. Wenn die Leiter auf halber Strecke dann oben den Halt verliert, ist auch schlecht. Stimmt, das ist ein bisschen kacke dann. Ja gut, aber da kann man ja, weiß ich nicht, Heizkörper... der dann irgendwie 100 Kilo aushält, wenn du dann ranhängst oder so und dann auch noch hin und her wackelst, weil du dich da auch gar nicht ordentlich drauf bewegen kannst. Weiß ich auch nicht. Ein Feuerlöscher habe ich hier stehen, immerhin. Was denn für ein? Sag jetzt nicht Pulverlöscher. Weiß ich nicht, so einen kleinen roten Feuerlöscher, den gab's mal im Baumarkt. Ach, das sind bestimmt diese Feuerlösch-Sprays, die... Nee, so ein ganz normaler, so ein, was ist denn da? Ich kann jetzt schlecht... Das ist bestimmt ABC-Pulver dann. Ja, so, also was... Also wenn du den einsetzt in der Wohnung, dann ist der Schaden durch das Pulver größer als durch das Feuer wahrscheinlich. Ah, ist nämlich so ganz fein, also Pulver in der Wohnung einsetzen ist verheerend. Ich glaube, wenn man da die Wohnung wieder bezieht, da findet man nach Jahren noch dieses Pulver. Ach echt? Auch noch gesundheitsschädlich. Naja gut, klar. Deswegen Wohnungsbereichen würde ich immer sagen, Schaum. Ah ja. Wieder was gelernt, in der Wohnung lieber ein Schaumlöscher. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich da für einen habe. Also den gab es im Baumarkt und der hat irgendwie, weiß ich nicht, ABC-Pulver, 30 Euro gekostet oder so, ich habe keine Ahnung. Wie funktioniert das mit dem Pulver? Also wie löscht dieses Pulver? Durch Ersticken. Also ist ganz fein, ist noch feiner als Mehl. und erstickt halt das Feuer durch Entzug des Sauerstoffes. Aha. Der Brandherd wird praktisch in diese Pulverwolke gehüllt. Und dann wird halt durch Ersticken gelöscht. Aber wenn das noch feiner ist als Mehl, also man kennt doch so Staubexplosionen und so, kann das nicht explodieren? Nee, also die Löschwirkung ist da, kann nicht explodieren. Faszinierend. Ja, aber ist halt auch gesund nicht so, oder gesundheitsschädlich. Beim Einatmen sollte man schon, oder man sollte vermeiden, die Sache einzuatmen. Oh, Feinstaub, ne? Ja. Genau. Ist halt nicht so schön. Aber beim PKW-Brand ist Pulverlöscher eigentlich in Ordnung. Passiert das noch, dass PKWs brennen? Also jetzt abgesehen davon, dass irgendein bekloppter einen Grillanzünder auf den Reifen legt. Also wir sprechen ja jetzt schon die ganzen letzten Einsätze durch. Gestern um 22 Uhr war diese Sache Fahrstuhl. Ja. Vorletzte Nacht, nachts um 2 war PKW-Brand bei uns im Prenzlau. Ja, den haben wir halt gelöscht. Aber nachts um 2, der stand schon im Vollbrand, als wir ankamen. Der wurde relativ spät entdeckt, da kann man dann natürlich nichts mehr machen. Aber sind das dann Brandstiftungen oder passiert es tatsächlich noch, dass Autos sich selbst entzünden durch irgendwie spontane? Also bei dem Fahrzeug, die anwesende Polizei hat gleich gesagt, bei dem PKW waren wir doch vorletzte Woche, weil mitten in der Nacht irgendwie die Hupe an war. Aha. Warum auch immer, also aufgrund dieser Info würde ich mal davon ausgehen, dass ein technischer Defekt war. Spontane PKW-Selbstentzündung, ich bin fast, das ist ja echt nur beeindruckend. Ja. Ja, dann sprechen wir da einfach die weiteren Einsätze durch und davor. Davor hatten wir am gleichen Tag, also vorgestern um 22 Uhr in etwa, war eine Türnotöffnung. Das ist immer der Fall, wenn jetzt irgendwo jemand alleine zu Hause ist. Da war, glaube ich, eine alte Frau gestürzt zu Hause, konnte sich nicht mehr zur Tür bewegen. Dann werden wir zusätzlich zum Rettungsdienst alarmiert, um halt dem Rettungsdienst da Zutritt zu verschaffen. Also das heißt, ich kann jetzt nicht die Feuerwehr rufen, wenn ich mich ausgesperrt habe? In prekären Situationen schon. Also ich sag mal, wenn du jetzt dein Herd anhast und die Qualmwolken schlagen schon raus, dann wäre es schon sinnvoll, die Feuerwehr zu alarmieren. Nee, ich dachte jetzt eher so, um diese Schlüsseldienstabzock-Typen irgendwie zu umgehen, weil... Also, na, Hilfeleistungseinsätze sind ja bei uns auch kostenpflichtig. Ja, aber vermutlich ist ein Feuerwehreinsatz, wenn ich, um meine Tür aufgebrochen zu kriegen, billiger, als irgendwie so einen Assi-Schlüsseldienst dann zu holen, der mir dann das Schloss kaputt bohrt oder weiß der Geier was macht, um mir hinterher für 500 Euro ein neues zu verkaufen, oder? Was kostet das, wenn ich... Ich möchte jetzt keine Infos geben, Holger, sonst fahre ich ja jede Nacht zu irgendeiner Tür öffnen. Stimmt auch, ja. Und die Tür mit der Axt machen wir auch nicht auf, wie ich gerade im Chat lese. Tür mit der Axt ist wirklich nur, wenn wir wissen, die Situation ist jetzt so, dass da medizinische Hilfe extrem schnell benötigt wird. Habt ihr denn so Lockpicking-Werkzeuge und sowas? Nicht so ganz. Wir haben sowas, das nennt sich T-Fix. Also damit bohren wir dann den Zylinder raus. Oder so eine Apparatur, womit man angekippte Fenster halt komplett aufbekommt. Ach, da gibt's eine Apparatur für? Gibt Werkzeuge dafür, ja. Dann brauche ich also, das ist also auch selbst mit so einem Sicherheits-Dingsbums-Fenster, das kriegt man dann auch aufgehebelt. Ja, also die normalen angekippten Fenster, da probiert man halt erstmal mit so wenig Schaden wie möglich. Manche haben wir so schon aufgekriegt, bei manchen funktioniert es nicht, aber man kann ja erstmal probieren, wenn man ein bisschen Zeit hat. Aber manchmal hat man halt auch keine Zeit. Wie viel Zeit verbringst du denn in deinem Ehrenamt? Was machst du beruflich? Machst du beruflich auch was oder bist du irgendwie Student, Schüler? Ja, beruflich mache ich natürlich auch was. Nee, also beruflich bin ich hier beim Energieversorger, beim Regionalen, und habe Versorgungs- und Umwelttechnik studiert, letztes Jahr fertig geworden und Feuerwehr ist halt komplett ehrenamtlich, komplett freiwillig bei uns. Also insgesamt fahren wir bei uns in der Feuerwehr so 120 Einsätze im Jahr, sag ich mal. Mhm. Dieses Jahr sind wir irgendwo jetzt schon bei um die 80. Und da bist du dann immer dabei? Also bei uns ist das so, wir sind in der Feuerwehr etwa 50 Kameraden. Ja. Wir sind geteilt in zwei sogenannte Löschzüge. Das heißt, jede Woche hat ein Löschzug Bereitschaft. Und bei kleineren Einsätzen, wo halt abzusehen ist, ich brauche nicht komplett 50 Leute, wird da nur die Hälfte alarmiert. Wie wird alarmiert? Also ich weiß noch, früher, als ich ein Kind war, da in dem Kaff, wo wir gewohnt haben, gingen dann die Sirenen. Damals wurde dann irgendwie über Sirenen alarmiert. Und dann in unserer Straße hat einer gewohnt, der ist dann wie von der Tarantel gestochen in sein Auto und Vollgas zur Wache gefahren. Nee, wir haben jetzt sogenannte Rufmeldeempfänger. Also sozusagen Pager. Da kriegen wir dann gleich eine Info rauf, was passiert ist und wo, mit einem Stichwort. Damals war das so, da waren die Alarmierungstechniken noch relativ teuer. Da hatten erstmal nur diese Führungskräfte Pager mit Displays, wo die Infos dazu da waren zum Einsatzort. Man sich schon mal, man kennt ja seine Objekte in der Stadt, schon mal moralisch drauf einstellen kann, was könnte da passieren, wo könnten da die Gefahren liegen. Und die normalen Einsatzkräfte hatten halt nur einen Pager, der einfach nur gepiept hat. war denn das Zeichen, beweg dich mal zu deiner Feuerwache, zieh dich um, setz dich auf Fahrzeug und dann geht's los. Und das, wenn du sagst, also diese Woche hat mein Löschzug Dienst, ist das gleichbedeutend mit, wenn du schläfst, geht dein Pieper an und dann musst du los? Genau, also so wie gestern um 22 Uhr der Fahrstuhl, davor die Nacht zweimal. Aber ist schon heftig, sag ich mal. Also und im Schnitt kann man sagen, jeden dritten, vierten Tag, wenn man Bereitschaft hat. Und das macht dein Arbeitgeber dann mit? Weil im Zweifelsfall kommst du morgens total übermüdet und übernächtigt auf die Arbeit. Und also die Arbeitgeber sind verpflichtet, ihre Feuerwehrleute gehen zu lassen. Und für den Zeitraum der Einsatz. Das heißt, das kann auch sein, dass du, während du im Büro sitzt oder wo auch immer du arbeitest, dass dein Pieper losgeht und du sagst, sorry Leute, ich muss jetzt löschen gehen? Na klar, Holger, wenn deine Wohnung am Tag brennt, willst du auch, wenn einer kommt, löschen. Also ja, hier gibt es ja keine hauptamtlichen Feuerwehrleute. Das ist in Berlin anders, oder? In Berlin haben wir eine Berufsfeuerwehr. Eine Berufsfeuerwehr und freiwillige Feuerwehr noch dazu, ja. Ah ja. Also Berufsfeuerwehren eigentlich ab 100.000 Einwohner. Mhm. Hauptamtliche Kräfte ab 30.000 Einwohner. Also hauptamtliche Kräfte ist so, die haben dann mal 7 Mann irgendwo auf der Wache sitzen, dass erstmal das erste Fahrzeug rausfahren kann und der Rest wird dann durch die Ehrenamtlichen gestellt. Ah. Shinji fragt gerade im Chat, ob es schon Feuerwehren gibt, die von Dräger diese Wasservernebelungssysteme einsetzen. Keine Ahnung, was der meint. Weißt du, was der meint? Wahrscheinlich diese Fognails, wo man erstmal durch die Tür so eine Art Nagel haut und der dann feinen Wasserstrahl im ganzen Raum verteilt. Vielleicht meint er diese Sache. Wird bei uns aber nicht eingesetzt, weil man dort eigentlich den Brandherd gar nicht findet. Also, Hochdrucklöscher kommt jetzt hier. Ja, also den haben wir persönlich nicht, so eine Art Hochdrucklöschsystem. Gibt es dort diese Efex-Kanonen, die haben sich aber eigentlich nicht so durchgesetzt. Efex-Kanone, was ist das, was macht das? Da schießt man praktisch Wasserstöße, zum Beispiel beim Pkw-Brand wird das eingesetzt. Wenn man jetzt einen Autobahnabschnitt im Ausrückebereich hat, ist immer das Hauptproblem, man muss Löschwasser vor Ort bringen. Ja. Und diese Löschkanonen, die machen halt aus wenig Wasser einen ganz, ganz feinen Nebel und das wirkt dann stark abkühlend durch die große Oberfläche der vielen kleinen Tröpfchen und wirkt auch gleichzeitig erstickend. Aber es hat sich eigentlich nicht so wirklich durchgesetzt. Warum nicht? Zu teuer? Zu schwer zu bedienen? Zu stören? Tankfischfahrzeug, da habe ich 2000 Liter dabei und damit kriege ich eine Wohnung aus, damit kriege ich einen LKW sogar vielleicht aus, einen PKW auf alle Fälle. Daher ist es ausreichend. Dann kommt noch ein zweites Löschfahrzeug und versorgt das erste und dann Ein LKW brennt länger als eine Wohnung? Auf alle Fälle. Also eine Wohnung, sag ich mal, halt mit 100 Liter Wasser aus. Ach. Ja. LKW, dieser Plastikkram, erstmal mit Wasser. Ach, stimmt, überhaupt. Die Reifen und den ganzen Kram, ja. Genau, da muss man dann mit Schaum löschen. Für eine Wohnung reichen 100 Liter, das ist ja gerade mal eine Badewanne. Ja. Gezielt eingesetzt. Also wir sind ja hier nicht die Stimmt, ihr seid ja jetzt nicht Feuerwehr, die irgendwie die Holgi-Wehr, der mit einem Eimer Wasser in der draußen steht, durch das offene Fenster Wasser reinläuft. Das ist dann die ozeanische Löschmethode. Genau. Wenn Wasser unten wieder rausläuft, ist der Brand aus. Genau. Ja. Wie löscht ihr denn dann? Also wie macht ihr das richtig, wenn ihr es richtig macht? Sind wir jetzt beim Wohnungsbrand oder, noch? Oder was mache ich falsch, wenn ich meinen Wohnungsbrand lösche? Also gibt's bestimmt auch den Standardfehler, oder? Man muss auf alle Fälle erstmal den Brandherd suchen. Mhm. Also im Extremfall ist ja alles verqualmt, die gesamte Wohnung. Und ich brauche nicht in die Wohnung gleich auf dem Flur irgendwo blind Wasser rinhauen. Da muss man halt erstmal den Brandherd suchen. Und wenn man den Brandherd gefunden hat, gezielte Wasserstöße, dann gucken, wie sich der Brand verhält. Und dann halt immer stoßweise und sparsam mit dem Wasser umgehen. Was ist denn der Brandherd? Also ich habe jetzt hier Backdraft-Bild im Kopf gerade, dass mein Wohnzimmer komplett in Flammen steht. Passiert das überhaupt nicht, dass es überall brennt? Klar, das passiert, aber also müsste ich jetzt mal überlegen, wo wirklich ein extremer Wohnungsbrand war, ist mir jetzt eigentlich nicht in Erinnerung. Meistens ist es dann wirklich dieses vergessene Essen auf dem Herd oder ein Toaster hat angefangen zu brennen oder der Wasserkocher schmort ein bisschen vor sich hin. Aber wirklich ein richtiger Vollbrand. Also gerade in Wohngebäuden wird doch der Brand relativ schnell entdeckt. Und daher ist die Ausdehnung noch nicht so vorangeschritten, wenn wir vor Ort sind. Wie lange brauchen die, um überhaupt vor Ort zu sein? Also wenn jetzt hier bei mir die Wohnung anfängt zu brennen? Ja. Übrigens gibt es auch von der Berliner Feuerwehr ein sehr interessantes Video. Bei YouTube sicherlich irgendwo. Dort haben die ein Kinderzimmer nachgebaut. Mit diesem ganzen Kunststoffspielzeug und so weiter. und haben dann einfach mal ein Streichholz irgendwo hingelegt und haben dann den Brandverlauf beobachtet. Also nach 5 Minuten war es schon richtig extrem. Also um vor Ort zu sein, war jetzt die Frage. Ja, weil ich frage mich gerade, wie lange brennt denn eigentlich so eine Wohnung, wenn die brennt? Also ich bilde mir mal ein, dass das irgendwie ratzfatz, 10 Minuten, Viertelstunde ist die Wohnung komplett abgebrannt. Ja, also da ist dieses, ja, jetzt kommt bestimmt der Link zu dem Video im Chat. Kann ich eh gerade nicht gucken oder will ich eh gerade nicht gucken. Ja. Also. Wir haben eine Ausrückezeit von vielleicht 6 Minuten. Hm. Ja, dann fahren wir vor Ort. Also nach, die Hilfsfrist ist glaube ich 15 Minuten, müssen wir jeden Bereich das oder jede Stelle unseres Ausrückebereichs erreichen. Mhm. Das ist irgendwie eine Vorschrift im Brandschutzgesetz. Da hat der Rettungsdienst oft Probleme mit. Ja, ansonsten. Das klingt aber so, als wäre, also wenn meine Wohnung anfängt zu brennen, dann kommt ihr nicht, um meine Wohnung zu löschen, sondern um zu verhindern, dass das ganze Gebäude Feuer fängt. Kann das sein? Also wir haben im Studium, da spielt jetzt mein Studium wieder rein, da haben wir gelernt, die Gebäude sind ja im Brandabschnitt da eingeteilt und im Mehrfamilienhaus ist gleich eine Wohnung ein Brandabschnitt. Und da war immer die Regel, sobald ein Brandabschnitt brennt, der Brandabschnitt, wo es brennt, ist verloren. Ah ja. Deswegen kann man sagen, wenn wir kommen, natürlich löschen wir das, aber die Wohnung ist sowieso unbewohnbar. Da kann man bloß noch Acht geben, halt wie mit dem Wasser, nicht zu viel Wasser einsetzen, dass noch andere Sachen in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber deine Wohnung, wenn es da brennt, ist, ob wir in 6 oder 7 Minuten da sind, sowieso verloren. Ah ja, gut zu wissen. Das heißt, wenn es einmal brennt, dann brauche ich mir gar keine Gedanken mehr zu machen, da nochmal irgendwie reinzukommen oder sowas. Ja. Genau. Also ist sowieso der größte Fehler, da noch irgendwie Löschversuche zu unternehmen. Da liegt man dann bloß selber drin. Da hat man keine Chance, ohne Atemschutzgeräte irgendwie vorzugehen. Echt, so schlimm ist das? Das heißt, ich habe mir den Feuerlöscher auch völlig überflüssigerweise hier hingestellt. Ja, der Feuerlöscher ist natürlich sofort einsetzbar. Wenn jetzt deine Kerze umkippt und deine Gardine fängt ein bisschen an zu brennen, dann kannst du den Feuerlöscher natürlich noch einsetzen. Aber sobald deine Wohnung dann verqualmt ist, hast du natürlich keine Chance mehr. Das heißt, dann einfach nur noch Schuhe an und raus. Genau, die Türen hinter dir zumachen, Feuerwehr anrufen, raus. Deine Mitbürger noch warnen wahrscheinlich. Und dann warten auf die Dinge, die da kommen. Aber ist ja sowieso, Feuerwehr ist ja nicht mehr nur Brände löschen. Eigentlich haben die Hilfeleistungen ja schon die Überhand. Oder nicht eigentlich, ist es so. Hilfeleistung ist Katze vom Baum holen. Katze vom Baum holen, Verkehrsunfälle, irgendwelche auslaufenden Flüssigkeiten auf dem Wasser, auf dem Land. Halt also diese Sachen. Hältst du das für eine kluge Entwicklung oder eine gute Entwicklung? Oder wäre das schlauer, wenn man das irgendwie auslagern würde und sagen würde, nee, für sowas ist es THW, da gibt es jetzt wir machen jetzt den neuen THW-Notruf 113 oder sowas. Oder ist es schlau, dass die Leute alle zur Feuerwehr kommen? Würde sich jetzt nicht mehr ändern lassen. Also die ganze Technik ist ja davon schon durchzogen. Unsere Fahrzeuge sind eigentlich Rundumfahrzeuge, Universalfahrzeuge. Wir können da sofort technische Hilfeleistungen mitmachen und auch Brandbekämpfung. Und wenn ich jetzt zum Unfall fahre, dann muss ja immer Brandbekämpfung parallel abgesichert werden zur Hilfeleistung. Wäre da eigentlich unsinnig, wenn ein THW kommt, denn Feuerwehr müsste ja sowieso kommen. Also eine kluge Entwicklung. Ja, kluge Entwicklung. Also bei uns ist es so, die Aufgaben sind eigentlich so breit gefächert, man kann gar nicht mehr neben seinem Beruf alle Dinge beherrschen. Also wir haben auch noch einen Gerätewagen Gefahrgut und wenn man da wirklich komplett drinstecken will, dann ist man ja halber Chemiker. Und man kann nur sich Spezialisten irgendwo heranzüchten, sag ich mal, die sich dann auf einer ist ja zum Beispiel der Gefahrgutspezi und wenn der vor Ort ist beim Einsatz, dann kann er seine 10 Mann dort anleiten und dann läuft der Einsatz. Aber ich kann nicht erwarten, dass alle 10 Mann die Gefahrgutspezies sind. Man muss halt seine Spezialisten haben und die Mannschaft dazu. Und dann funktioniert die Sache auch. Also es wird zunehmend arbeitsteilig, ne? Genau. Also man kann einfach neben dem normalen Job nicht alles beherrschen. Dann sollten wir mehr Berufsfeuerwehrleute haben. Wer bezahlt die? Tja, wer bezahlt die Freiwilligen? Träger des Brandschutzes sind immer die Gemeinden. Also die Stadt bezahlt den Brandschutz. Die sind verpflichtet, hier eine schlagkräftige Feuerwehr zu unterhalten. Und wenn die nicht unterhalten wird, dann wird halt eine Pflichtfeuerwehr eingeführt. Eine Pflichtfeuerwehr? Genau. Wie geht das denn? Na, dann wird gesagt, Holger Klein, du kommst jetzt mal bitte. Du bist körperlich geeignet für die Feuerwehr. Du wirst jetzt verpflichtet. Und wenn ich nicht will? Das ist wie Bundeswehr. Einzug zum Kriegsdienst. Ist sowas schon mal passiert? Das höre ich gerade zum ersten Mal, dass man zum Feuerwehrdienst verpflichtet werden kann. Das war mir überhaupt nicht klar. Irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern, dieses Jahr oder letztes Jahr. Aber es ist in der Regel immer so gewesen, bis jetzt, auf Dauer hat keine Pflichtfeuerwehr bestanden. Es war dann immer so, dass die Verpflichteten, man muss ja mal praktisch denken, der Bürgermeister ist der oberste Dienstherr der Feuerwehr. Ja. Und wenn er jetzt sagt, er muss eine Pflichtfeuerwehr gründen, wen holt er denn? Er holt doch welche, die damals schon irgendwann mal in der Freiwilligen waren. Die werden dann gezwungen, dort ihren Dienst zu tun. Und da die ohnehin ihren Dienst tun, sagen die dann auch irgendwann, jetzt lass doch diesen Quatsch mit der Pflichtfeuerwehr, wir machen es jetzt wieder so, als freiwillige Feuerwehr. Also es war nie länger als 3-4 Monate, wo da eine Pflichtfeuerwehr bestand, meines Wissens. Interessant. Hauptproblem ist natürlich, das trifft jetzt auch auf uns zu, die Tagesalarmbereitschaft. Also viele Leute arbeiten halt außerhalb oder können halt auch nicht weg von ihrem Arbeitgeber. Also für eine Ölspur oder so haue ich jetzt tagsüber nicht ab. Klar. Wenn ich jetzt aber sehe, jetzt ein Wohnungsbrand oder Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen, dann muss ich natürlich los. Weil ich könnte gar nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, da ruhig auf der Arbeit sitzen zu bleiben und zu wissen, tagsüber sind die Leute hier knapp. Aber wie kriegst du das denn gelöst, dieses arbeitsteilige, also das Problem der Arbeitsteiligkeit oder das Problem der Arbeitsteilung, dass du eben im Prinzip immer mehr spezialisiertes Personal brauchst? Wie kriegst du das denn in den Griff? Weil es ist ja nicht ein unendliches Reservoir an freiwilligen Feuerwehrleuten vorhanden. Ja, da liegt halt Werbung macht ihr ja ohnehin schon genug. Also es gibt ja praktisch ständig Feuerwehrfeste irgendwie dann in den Orten, wo freiwillige Feuerwehren sind. Das ist eigentlich bei uns das Hauptproblem. Also die meisten Leute, ich sag mal, über die Jugendfeuerwehrzeit rekrutiert man vielleicht 90% der Jugendlichen. Die bleiben dann aktiv und werden aktiv in der Feuerwehr. Mhm. Aber das Hauptproblem, was ich immer sehe, also ich bin auch mit der Öffentlichkeitsarbeit bei uns beschäftigt, wie kriegt man Leute in die Feuerwehr mit vielleicht 30, 40 Jahren? Mhm. Also das ist nämlich auch genau die Altersklasse, die bei uns fehlt. Wir haben die ganz Alten, in Anführungsstriche, die 50, 60 sind, die alten Hasen und dann ein Batzen von jungen Leuten, die von 20 bis 30 Jahre sind. Aber dazwischen, die Schicht fehlt halt. Irgendwann werden die alten Leute nicht mehr da sein, weil sie halt körperlich die Sache nicht mehr können oder auch sagen, jetzt reicht mir das mal. Ja, aber dann bist du ja die Zwischenschicht, also dann bist du ja 30. Ja. Oder gehen die ganzen halt 30-Jährigen dann auch irgendwann wieder raus? Also gibt es irgendwie so einen Moment, wo alle die Freiwillige Feuerwehr auf einmal verlassen? Eigentlich nicht. Also wenn, dann ist es immer beruflich bedingt, weil es halt nicht mehr mit dem Beruf vereinbar ist oder die Leute ziehen weg. Aber in der Regel hat sich das jetzt gebessert. Hauptproblem ist halt immer wieder die Rekrutierung von neuen Leuten. Weil die brauchen halt immer eine Zeit, bis man die Grundkenntnisse hat, bis man sich spezialisiert hat. Man muss ja auch viele Lehrgänge machen und so weiter. Ganz kritisch ist immer die Sache bei Maschinisten, die halt einen LKW-Führerschein brauchen. Oder halt Atemschutzgeräteträger, da braucht man auch eine ärztliche Untersuchung und eine spezielle Ausbildung. Na, kann ich den LKW-Führerschein denn nicht bei euch machen? Also wenn ich sage so, hier, ich kann eigentlich nichts, aber ich würde gerne, kann ich bei euch einen LKW-Führerschein machen? Dann gehört mein Arsch euch. Ist so ein guter Deal eigentlich. Ja, da ist die Stadt sieht noch nicht so ganz die Notwendigkeit des LKW-Führerscheins. Also die haben sich jetzt durchgerungen, einen pro Jahr zu bezahlen. Und da hängt, ich glaube, die machen jetzt 6 Jahre Verpflichtung mit dran. Also die Stadt bezahlt den LKW-Führerschein einen im Jahr für einen Kameraden. Da muss sich der Kamerad dann aber 6 Jahre verpflichten und wenn er vorzeitig austritt, dann den Führerschein anteilig bezahlen. Na, immerhin. Also finde ich ganz. Dann gibt es jetzt diese Kompromisslösung, diesen Feuerwehrführerschein. Dort kann man, wenn man jetzt schon diesen neuen PKW-Führerschein nur bis 3,5 Tonnen hat, kann man mit einer Zusatzeinweisung, wie auch immer die aussehen wird, das ist jetzt noch nicht raus, bis zu 7,5 Tonnen fahren. Das ist halt hauptsächlich für diese kleineren Dorffeuerwehren gedacht, weil die halt sogenannte Tragkraftspritzenfahrzeuge haben, die halt bis zu 7,5 Tonnen wiegen. Und dann können die zumindest tagsüber zum Einsatz fahren, auch mit einem, der nur Führerschein Klasse B hat. Ja, ist ein bisschen so wenn du einen Führerschein machst mit einem Automatikauto, darfst du halt nur Automatikautos fahren, so ähnlich klingt das. Also eben stark begrenzt. Wen habe ich denn jetzt angerufen? Doch, Sven. Jo, hi. Hi. Oh, jetzt wird kompliziert. Wieso? Feuerwehr-Sven, der andere Sven, der wollte irgendwas mit dir besprechen, hat er gerade geschrieben. Da habe ich gedacht, den stelle ich mal dazu. Ja, nur zu. Ja, es fiel mir ein, wo ihr hattet ja relativ früh schon am Anfang über Aufzüge geredet. Also über Aufzugsnotbefreiung. Und ich habe beruflich quasi ein bisschen damit zu tun und wollte mir mal so anhören, wie da irgendwie die, die Abläufe sind. Du hast beruflich quasi so ein bisschen damit zu tun. Du bist schon mal Aufzug gefahren auf dem Weg ins Büro oder was bedeutet das? Nee, ich arbeite nebenbei, also neben meinem Studium in einer Aufzugsfirma. Bin da aber nicht irgendwie an den Aufzügen selber tätig, sondern am Telefon. Also ich koordiniere halt irgendwie die Störungsvergabe und für Kundengespräche und solche Geschichten. Aber man kriegt halt da auch eine Menge darüber mit. Du koordinierst die Störungsvergabe? Was? Ja. Achso, das ist, du bist der Typ, wenn ich feststecke und auf den Knopf drücke, bist du der Typ, der dann rangeht? Das auch. Ja, cool. Also all das macht man. Also Notrufe annehmen und halt bearbeiten. Störungsannahme, wenn du halt ganz normal irgendwie Mieter bist und am Morgen merkst, dass dein Aufzug nicht geht, rufst du auch bei mir an. Aha. Und ich bin halt derjenige, also man springt halt in den Bereichen, wenn man als studentischer Mitarbeiter dabei ist und was wollte ich gerade sagen? Ja, oder ich bin halt derjenige, der dann die Störungen in irgendwelchen Städten verteilt, so in Köln irgendwie, fahr mal dahin. Ach, das wird noch, das wird tatsächlich so sehr zentral geregelt. Ich dachte, das wäre dann irgendwie, wenn dass die Notrufzentrale dann wenigstens bei mir um die Ecke ist oder so ähnlich. Nee, das, das denken teilweise auch die Leute leider. Das ist irgendein Inder, der dann reingeht. Hello, how can I help you? tatsächlich ist es halt so, dass du dich ja natürlich entscheiden kannst als Hausbetreiber, wo du jetzt irgendwie deinen Aufzug mit einem Notruf absicherst. Mhm. Das heißt, du kannst auch irgendwie, keine Ahnung, wenn du irgendwie so ein Betriebsgelände hast, hast du halt so eine Leitwarte und dann macht das irgendwie der Pförtner noch mit oder wie auch immer. Ja. Er muss halt irgendwo ankommen und das ist halt eine relativ sinnvolle Alternative, weil du halt so einen Notruf 24 Stunden besetzen musst. Mhm. Das ist einfach zentral einer Firma zu überlassen, die halt ihr Notrufsystem installiert und dann halt 24/7 halt irgendwo erreichbar ist und sich dann um die Koordination der Befreiung kümmert. Und das ist bei dir die Aufzugsfirma. Also ist es bei der Hersteller des Aufzugs, bei dem du arbeitest dann auch? Oder irgendwie eine Betreiberfirma? Das Lustige ist, dass der Markt an sich, wenn es jetzt die Frage war, der Markt an sich ist relativ verwirrend eigentlich, weil du als Hausbesitzer oder Verwaltung oder was auch immer, Aufzugsbetreiber halt mehr oder weniger, dein Notrufsystem und deine Wartung, deine Entstörung und das Herstellen bzw. das Bauen des Aufzugs halt auf verschiedene Firmen verteilen kannst. Ach. Halt als, ja, also es kommt tatsächlich. Ich dachte so, ja, so, ne, über was gibt's denn da? Weiß ich, wer baut denn überhaupt Aufzüge? Also die großen. Schindler, Otis, Ohrenstein und Koppel, oder? Die großen sind Otis, Schindler und Thyssen? Thyssen, genau. Genau, die sind die großen drei am Markt. Und die, also ich kann also sagen, jetzt, ich kann jetzt also sagen, Otis, bau mir einen Aufzug und sag dann, Schneidereit, mach du mir mal die Wartung. Es gibt tatsächlich so lustige Gebäudesachen, wo dann irgendwie Otis einen Aufzug baut, Schindler dann die Wartung bekommt, aber Otis noch irgendwie den Notruf hat oder noch irgendwie bei Bosch, die dann keine Befreiung machen, sondern die Befreiung nur einleiten, irgendwie das Notrufsystem hängt. Und die Leute vor Ort teilweise, die Hausmeister und so weiter, blicken auch überhaupt gar nicht durch, wen sie jetzt wofür anrufen müssen. Und, oder die Mieter auch, die rufen dann bei dir an und sagen, ja, hier Aufzug. Und dann, nee, sind wir nicht, aber es steht doch drin, so, euer Name steht doch da drin. Nee, da müsste man den Hausmeister fragen, wer da bei ihnen entstört. Das klingt so ein bisschen, als wäre das so ein Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Unternehmer-Modell, wo irgendwer den Überblick dann verliert. Naja, es ist halt ein Markt, ne? Also ja. Wenn du willst ja nicht deine Seele für immer und ewig einer Firma überschreiben. Und wenn du halt sagst, okay, die werden mir jetzt zu teuer oder bieten mir nicht genug Service oder wie auch immer, dann gehst du halt zu anderen Firmen und lässt da halt die Entstörung machen. Was dazu führt, dass die anderen Firmen halt irgendwie versuchen müssen, mit der Technik der Herstellerfirma irgendwie klarzukommen. Ist so ein bisschen wie bei Softwareentwicklung, wenn du schon ein Produkt hast, das du von einer anderen Firma dann erweitern oder anpassen lassen willst oder so. Ist schon, das Problem habe ich nämlich gerade. Ja. ich halte mich jetzt noch mal raus. Hier, neuer Sven, sprich doch mal mit dem alten Sven. Ihr wolltet doch da noch irgendwas besprechen. Ja, nee, ich wollte jetzt eigentlich nur wissen, wie so der Ablauf für so Aufzugsnotbefreiung bei der Feuerwehr aussieht. Also das war jetzt bei uns eigentlich der erste Aufzugeinsatz sozusagen, der mir in Erinnerung ist. Die Hotline war wohl nicht erreichbar. Wir hatten auch nochmal vor Ort direkt, dort stand nochmal so ein Aufkleber mit der Telefonnummer. Dort war nur der Anrufbeantworter dran. Wir haben den Schornsteinfeger, sag ich jetzt schon, den Hausmeister auch nicht bekommen. Ja, dann sind wir halt so vorgegangen, dass wir die Tür entriegelt haben. Man hat ja oben diese Dreikantstifte dort, haben die äußere Tür entriegelt und die innere Tür entriegelt und dann die Person halt rausgeholt. Aber normal kann, also ich muss gerade überlegen, normal läuft das ja über die Dreikant, ne? Das sind ja die Notentriegelungen von außen für die Schachttür. Das bringt es ja eigentlich fast immer nur, wenn der Aufzug bündig steht, oder? Also er stand genau mittig zwischen zwei Geschossen, aber es war halt ein halber Meter Spalt. Ah, okay. Gefahr ist halt nur, wenn der Aufzug sich mal wieder bewegt, ja, eigentlich schon. Dann in dem Moment. Also ihr sichert das auch irgendwie gar nicht oder lasst die ab, die Aufzüge oder irgendwas? In dem Moment war vielleicht auch unser Fehler, wir hatten die Tür aufgeschoben und in dem Moment kamen uns die Leute schon entgegen. Also da hätte man vielleicht mal sagen sollen, bleibt mal drinnen, wir verkannten jetzt erstmal die Sache, aber ist ja alles gut gegangen. Ach, das heißt, da könnte dann, also rein theoretisch könnte es dann sein, dass du gerade so am Klettern bist, ne? So, ach, ich kletter jetzt hier raus. Eigentlich und dann fährt der Aufzug los und schneidet dich in der Mitte durch, so wie damals beim Terminator? Genau, das wäre eigentlich die größte Gefahr dabei. Das ist halt tatsächlich die größte Gefahr. Also das sagen wir den Leuten auch, dass sie, wenn sie zwischen den Etagen stecken und irgendwie die Türen aufgeschoben bekommen oder so, auch nicht rausgehen sollen. Weil, also es ist mir nicht bekannt, dass da irgendwie mal was passiert wäre. Aber das ist tatsächlich die Gefahr, weil die Sicherheitskette ja schon ausgelöst hat und der Aufzug halt steht. Und dann keine weitere Überwachung mehr irgendwie erfolgt. Das ist Stoff für einen Film, so Staplerfahrer Klaus-mäßig irgendwie, weißt du? Aber gerade gestern war ich bei diesem Einsatz auch noch der Einsatzleiter. Da kam mir der Gedanke hinterher auch, scheiße, du hättest jetzt die Verantwortung getragen, wäre das jetzt passiert. Hinterher, super. Aber man lernt aus Fehlern. Okay, yes, ich hätte tatsächlich gedacht, dass es irgendwie mal öfter vorkommt, dass ihr da irgendwie eingreift. Dass Leute in der Mitte durchgeschnitten werden vom Aufzug. Nee, da sieht man bei Verkehrsunfällerinnen schlimmere Sachen. Ja, Verkehrsunfälle sind immer schlimm. Ich war ja mal vor vielen, vielen Jahren bei den Maltesern, auch so Jugendorganisation. Da haben wir mal einen Motorradfahrer eingesammelt, der, wo wir dann auch ein bisschen länger nach dem Kopf suchen mussten. Das war auch irgendwie fies. Also mein Schlimmstes war mal ein Selbstmörder, der hat sich auf den Bahnübergang mit seinem PKW gestellt. Mhm. Oh Gott. Da war auch nicht mehr so viel übrig. Oh, da habe ich mal eine krasse so eine Reportage irgendwie im Spiegel gelesen, wo irgendwie ein Redakteur irgendwie mitgefahren ist oder so und dann geschildert hat, wie der Lokführer dann irgendwie noch ganz pflichtbewusst irgendwie seinen Wagen sauber gemacht hat und noch bis zum nächsten Bahnhof fahren musste oder irgendwie sowas Krankes. Ja, das war der Schock. Also Anfang des Jahres war es bei uns ganz schlimm, da hatten wir innerhalb von einem Monat, glaube ich, 3 Selbstmorde. Und war alles so, dass man immer irgendwie andere Leute beteiligt waren und nicht schön. Andere Leute beteiligt im Sinne von jemand anders, also im Sinne von, der hat sich nicht einfach nur ein paar Schlaftabletten reingedreht, sondern sich irgendwie in der Öffentlichkeit hingerichtet. Ja, genau, oder halt der sich auf den Bahnübergang gestellt hat, der hat ja sozusagen auch den Zugführer auf Jahre hin irgendwie geschädigt, belastet. Das passiert oft, oder? Suizide? Also eigentlich ja, oft, was ist oft? Naja, also man hört es ja nie, ne? Also es gibt ja bis auf einige wenige Krawallblätter werden solche Dinge ja nicht in der Presse berichtet. Ne? Es gibt ja ich weiß gar nicht, ob das jemals irgendwie jemand miteinander vereinbart hat, aber es ist so ein mehr oder weniger ungeschriebenes Gesetz, also ein Kodex, wie man so schön sagt, nicht über Selbstmorde zu berichten, weil in dem Moment, wo ein Selbstmord in der Zeitung steht, gibt es Nachahmungstäter. Also man animiert, durch Berichterstattung animiert man Leute, Dinge zu tun. Das ist mit jeder Berichterstattung so. Letztendlich ist jede Form von Berichterstattung Werbung für den Gegenstand der Berichterstattung. Und das ist bei Suizid natürlich dann genau dasselbe. Ich muss gerade mal husten. So, da bin ich wieder. Das ist bei Suizid ungefähr, das ist ja dann dasselbe. Kann ich kurz einhaken? Ja, mach mal. Wenn du sagst, jede Berichterstattung, wenn ich jetzt irgendwie Berichterstattung über Griechenland und Schuldenkrise höre, wofür ist es dann Werbung? Das ist Werbung für Griechenland und Schuldenkrise. Das ist dann nicht in unmittelbar, es ist dann in dem Moment zwar nicht unmittelbar in ein Produkt übertragbar oder in ein Verhalten übertragbar, aber letztendlich hast du dann Griechenland-Schuldenkrise im Kopf. So. Und wenn du ohnehin vorhattest, nach Griechenland in Urlaub zu fahren, oder wenn du ohnehin vorhattest, in ein Land in Urlaub zu fahren, in dem du billig essen gehen kannst, fährst du vielleicht dann nach Griechenland, weil du denkst, ach ja, da ist ja gar nichts, das ist ja alles nichts mehr wert da unten. Also irgendwie, letztendlich ist es immer eine Werbung. Also immer irgendwie eine Form von PR. Also du schaffst Öffentlichkeit für das Thema, über das du berichtest. Ja, klar, gut. Meinungs. Und das ist, wenn du ohnehin keinen Bock aufs Leben hast und denkst, naja, aber ich muss ja. Nee, das ist klar. Und die ganze Zeit stehen in der Zeitung, reihenweise hüpfen die Leute vom Haus, denkst du dir dann halt auch, dann kann ich das ja auch machen, wenn das ja so normal ist, wenn das, ne, das ist ja, So, gibt's ja, und Zeitungen schreiben halt nicht drüber. Es wird halt nicht drüber berichtet. So, das ist manchmal, selbst Polizeiticker, die ich so verfolge, da kommt sowas nicht drin vor. Darum meinte ich viel. Also, weil, weiß ich nicht, wenn du sagst, es eher, wie viel? Letzten Monat 3 Selbstmorde hattet? Also, Anfang des Jahres, da waren es in einem Monat, glaube ich, 3. Aber es war auch eine extreme Häufung. Mhm. Also, sonst haben wir generell bei unserem Einsätzen, wenn man mal über das Jahr betrachtet, vielleicht 1-2 Todesopfer gehabt. Warum auch immer jetzt nicht, nur Suizide, Unfälle und so weiter auch. Aber das war halt eine Häufung jetzt im Januar. Da hatten wir 3 oder 4 Todesopfer und da war halt eigentlich alles Selbstmord, also war schon komisch. Ja. Alles gleich oder? Nee, alles unterschiedlich. Also manche Sachen, da wusste man in dem Moment auch gar nicht, dass Selbstmord war. Also nicht miteinander korreliert irgendwie? Nee, gar nicht. Gibt es beliebte, aus so deiner Erfahrung, gibt es da beliebtere und unbeliebtere Methoden? Die Feuerwehr kriegt ja nicht alle Methoden mit. Ja, stimmt. Das war mit einem, wer kriegt das mit? Der Notarzt kriegt das mit, ne? Na, der RTW-Fahrer, also der, ja. Genau, der RTW-Fahrer oder halt der Notarzt, der dann schlussendlich die Todesursache feststellen muss. Ja. Hier, alter Sven, Feuerwehr-Sven, ich sag mal schönen Dank. Ja, nicht zu danken. Bis zum nächsten Mal und dann spreche ich noch ein bisschen mit dem neuen Sven. Das ist auch noch einfacher mit den Svens. Alles klar, okay. Bis schönen Abend noch. Tschüss. Ciao. Namens Sven. Hi. Wolltest du eigentlich noch was anderes oder nur wolltest du kurz mit dem Sven sprechen gerade? Du wolltest noch irgendwas anderes, du hast noch irgendwas mit Thesen geschrieben, ne? Über die Facebook-Sache, ja. Die Facebook-Sache. Ja, du vertrittst ja immer relativ lautstark die These. Ich so, vertrete ja lautstark alle Thesen. Also. Ja, das ist richtig. Also, aber ja, welche konkret meinst du, welche spezielle These meinst du denn jetzt? Dass man das Ganze ja nicht braucht und irgendwie Kommunikation mit anderen, das macht man dann schon, wenn man es irgendwie braucht. Ja. Und ich finde ja, du unterschätzt immer so ein bisschen, also es kann natürlich auch, oder es ist wahrscheinlich auch größtenteils im Freundeskreis irgendwie begründet, aber das normale sich miteinander kommunizieren, wenn man so täglich nichts miteinander zu tun hat, hat doch schon eine relativ große Hemmschwelle. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Mail schreiben will, irgendwie so, hey Holger, ich hab dich seit 5 Jahren, seit dem Abi oder so, haben wir uns nicht mehr gehört, ich wollte jetzt einfach nur mal was schreiben, ciao Sven, dann kommt es halt im Normalfall nicht so irgendwie gut. Aber wenn du halt irgendwie auf Facebook irgendwie so mehr oder weniger deine Schulkameraden irgendwie mal so nebenbei geaddet hast und es dann so nebeneinander herläuft, schreibt halt irgendwer mal irgendwie was, so hey, coole Prüfung gehabt, wer hat heute Nachmittag irgendwie Zeit? Und dann sagst du, ja, erstmal Glückwunsch oder so. Und dann steht halt so eine Mikrokommunikation quasi, dass man sich gar nicht irgendwie, dass man keinen großen Anlass braucht oder so, sondern dass man halt irgendwie nur einen kleinen Text dazu schreibt und damit irgendwie mal wieder ins Gespräch kommt. Und tatsächlich war es bei mir jetzt irgendwie so, dass ich mit ein paar Leuten, mit denen ich irgendwie länger nichts mehr zu tun hatte, dass irgendwie einer davon mal geschrieben hat, so hey, irgendwie, ja gut, das ist schon wieder ein bisschen länger her, wenn ich rausgucke, hey, es ist cooles Wetter, lasst mal grillen gehen oder so. Und dann saß ich halt mit ein paar Leuten, die ich ewig nicht gesehen habe, dann irgendwie am Abend oder an einem Sonntag am Tempelhofer Feld und habe mit denen gegrillt. Und dann welche anderen Leute, die ich noch nicht kannte, sagten dann, hey, willst du nächstes Wochenende mit uns was machen? So. Und da ergibt sich dann spontan auch was. Aber wärst du ohne Facebook, wärst du nicht zu diesem Grillen gegangen? Nee, ich hätte davon ja gar nichts gewusst. Genau, einfach, aber du wärst irgendwo anders. Es war Facebook-Party, öffentliches Event halt. Und da hat einer halt irgendwie geschrieben, der noch so bei Facebook mit mir befreundet ist. Ich habe da also auch irgendwie eine Policy von wegen, also jeden, den ich irgendwie in Realitas mal gekannt habe und vom Namen her zuordnen kann, kann mich da gerne adden. Na, und der hat dann halt irgendwie so, ja, irgendwie jetzt beginnt gerade das schöne Wetter. Das war halt irgendwie so im Frühling. Wäre eigentlich schade drum, lasst mal grillen gehen. Mhm. Hier soll, dann nächste große Firma, hier soll laut Google Maps ein Grillplatz sein auf dem Tempelhofer Feld, lasst mal da hingehen. Genau, und dann standet ihr da, wo kein Grillplatz war, ne? Genau, das war. Da standen wir nämlich auch schon mal. Ja. Achso, hast du es gar nicht, ich dachte, du hättest dich jetzt auf die Brummschleife bezogen, da habe ich die Geschichte nämlich schon mal erzählt. Nee, gar nicht. Nee. Da war ich ja schon mal. Nee, wir sind zu dieser roten Tonne, also ich bin ein bisschen später dazu gekommen, deshalb kann ich die Geschichte auch nur irgendwie vom Hören sagen. So. Die sind von vorher zu dieser roten Tonne, die da steht. Ne? Also da kommst rein und da steht da so eine riesige rote Tonne, sieht so ein bisschen aus wie eine Litfaßsäule und da ist das so Info. Und die haben halt irgendwie gefragt, so ja, wo können wir da drüben grillen? Sagt er irgendwie, ja. So, und dann sind die halt ein paar Schritte weitergegangen zu diesen Kreisbänken, die da irgendwie sind, und haben ihr Grillzeug aufgebaut. Und da lief dann noch so ein einzelner Security-Typ vorbei, irgendwie, keine Ahnung, was das, wie die sich dann nennen, Wachschutz irgendwie. Den haben sie wohl auch nochmal gefragt und der sagte auch, ja, ja, klar. Und dann kam ich so dazu und dann waren wir so quasi mittendrin im Grillen, also gerade wirklich alles Fleisch auf dem Grill. Da kam so ein Auto noch vorbei mit irgendwie, keine Ahnung mehr, was das für eine Firma war, Firmenlogo, auch Wachschutz halt, und kam dann und sagte, also nee, hier dürft ihr nicht grillen, sondern nur auf den ausgewiesenen Grillflächen. Mhm. Und die ganzen Leute natürlich so, hä, wir haben doch vorher gefragt und was soll das jetzt? Ja, räumt es mal weg. So, wir sind gerade mitten am Grillen, das Ding ist komplett heiß. Und dann, als sie gemerkt haben, dass wir nicht ganz bescheuert sind, haben sie dann gesagt, naja, okay, dann grillt jetzt mal ab, macht hier keine Stunde mehr und hier ist Wasser zum Löschen. Und das ist, kommt dann diese Securities auf dem Tempelhofer Feld sind sowieso die coolsten aller Zeit. Also ich stand mit Nils und Nikolas war, glaube ich, auch schon dabei. Wir standen und hatten so einen Einweggrill, ne? So eine Aluschale. Also nur eine Schale oder auch einen Ständer? Nee, nur eine Schale. Haben das Ding da auf die Wiese geschmissen, angezündet, angefangen zu grillen, kommen drei Securities. So hier, mit so einem Grill darfst du nicht auf die Wiese, weil braune Flecken, bla. Sonst nehme ich tatsächlich auch. Aber jetzt kommt's, pass auf, das ist der Hammer. Und das Ding war eben auch am Brennen und wir standen da auch und haben einfach nur mal hilflos geguckt. Und der eine Typ zog sich Handschuhe an und meinte, ich übernehme das mal. Nimm den Grill. Nimmt den Grill und trägt den rüber zum Asphalt. Das ist, und das fand ich total cool. Also das bin ich eigentlich nicht gewohnt von Sicherheitsleuten. Und auf dem Tempelhofer Feld scheint das aber normal zu sein, dass die total entspannt und freundlich und hilfsbereit sind. Weil da gab es nämlich kürzlich, ich glaube, das war sogar im Tagesspiegel und in der Taz, einen Artikel darüber, dass die so freundlich wären da auf dem Tempelhofer Feld. Und jetzt erzählst du schon wie auch, dass die irgendwie cool und freundlich sind, weil eigentlich hat man mit so Securities ja dann doch eine andere Erfahrung. Die kamen halt irgendwie halbwegs großkotzig an, so, ja, was ist das jetzt hier, das geht so aber nicht. Und dann haben sie halt gemerkt, dass es war halt größtenteils so studentisches Umfeld, das war dann ganz nett und freundlich und überlegt halt, ja, Entschuldigung, wussten wir nicht, aber wir haben extra da vorne und da lief vorher auch noch einer vorbei, wer war denn das? Ja, keine Ahnung, ich habe mir den Namen jetzt nicht aufgeschrieben, aber der kam halt vorbei und wir durften und so weiter. Und dann kamen sie auch langsam runter und dann, wir haben jetzt hier halt die Kohlen und alles und Fleisch ist auch noch drauf, haben sie halt gesagt, ja, grillt mal ab und dann bringt das mal weg, da hinten sind Aschetonnen. Das Lustige war dann, das lustige Ende von der Geschichte war dann, dass irgendwie meine Kumpels das halt dann dahin gebracht haben und dann zurückkamen und sagten, ja, da hinten ist zwar ausgewiesene Grillflächen, aber da fliegen die ganzen Drachenflieger rum. Die hätten den Grill die ganze Zeit umgetreten, wenn ja, herrlich. Die langrennen mit ihren Drachen. Ja, oder Drachen wäre angebrannt, das wäre auch ganz lustig. So reingeflogen. Ja, aber zum Anfang zurückzukommen, also dieses Facebook-Ding, also das Facebook-Problem, was ich habe, das ist keine, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht missverständlich unterwegs bin auch, es ist nicht so, dass ich Facebook ablehne. Ja, ja, klar. Es ist tatsächlich so, dass du ich damit nicht... Du siehst nur für dich keinen Sinn, so habe ich das verstanden. Absolut nicht, ich weiß mit dem Ding nichts anzufangen, und all die Leute, mit denen ich irgendwie Kontakt habe oder haben will, mit denen habe ich den sowieso. Und dazu brauche ich kein Facebook. Also das ist tatsächlich auf meinen Freundeskreis, abhängig davon, wie dein Freundeskreis organisiert ist wahrscheinlich. Ne? Ja, natürlich. Also was bei mir zum Beispiel der Fall war, als ich dann 2007 nach Frankfurt am Main gezogen bin, habe ich eben meinen Freundeskreis in Jabba mitgenommen. Also ich habe den tatsächlich Instant Messaging mitgehabt. Und wenn ich das nicht gehabt hätte, dann wäre ich auch sehr, sehr traurig und sehr, sehr einsam gewesen. Und kann natürlich sein, dass Facebook auch so eine Funktion erfüllt. Was ich bei Facebook eben zusätzlich anstrengend finde, ist die Art und Weise, wie das mir die Nachrichten der anderen Leute präsentiert. Also praktisch ständig wird es irgendwie, hatten wir ja schon mal das Thema, dass es irgendwie ständig vollgemüllt wird. Und das finde ich bei Google eigentlich ein bisschen angenehmer. Aber gut, da sind auch weniger Leute drin. Ja, bislang noch. Mal gucken, wie das da sich entwickelt. Und was mir fehlt, ist echt ein Client. Ich möchte nicht auf so einer Webseite rumhängen. Das merke ich immer wieder. Auch bei Google Plus, das ist alles ganz toll und diese Asymmetrie und so, aber ich will einen Client haben. Ich will nicht eine Webseite aufhaben dafür. Also ich weiß nicht, ich habe das halt irgendwie den Facebook-Feed so an sich. Na gut, Facebook muss man halt immer noch auf der Seite benutzen, aber ich habe es halt irgendwie in meinen Tweet-Deck irgendwie mit reingeworfen. Da läuft es dann zumindest nebenher durch. Aber es ist halt immer noch anders. Ne? Instant Messenger ist auch so. Man macht ihn halt an und sieht so, okay, da ist jemand online. Aber wenn du jemandem was schreibst, dann kommst du ja auch in die Verlegenheit, was schreiben zu müssen, effektiv. Ne? Du schreibst du Hi, dann sagt er auch Hi, ja, wie geht's? Ja, gut. Und dann ist irgendwie ruhig. Ne? Wie gesagt, auf Facebook läuft halt die Kommunikation so ein bisschen mit, auch so mit irgendwie alten Schulfreunden, die dann irgendwie studienmäßig irgendwie rumziehen. Mit denen muss ich jetzt auch nicht täglich irgendwie sprechen. Aber das läuft dann halt irgendwann so mit, wenn sie dann sagen, ja, hey, am Wochenende endlich mal wieder in Berlin. Und kannst und halt dazu schnell schreiben, hey, wollen wir was machen oder so. Wie viele Leute hast du da? Also wie viele Freunde hast du da auf Facebook? Das ist gar nicht mal so viel. Im Vergleich? 80. 80, ja, ja. Vielleicht behält man da dann noch den Überblick. Vielleicht ist es tatsächlich auch ein Problem der Masse. Also bei mir sind es, ich weiß es gar nicht, 150 oder, also ich habe alle Leute, die ich irgendwie kenne, die habe ich bei Facebook als Freunde bezeichnet. Dann eben auch so alte Schulkameraden, ehemalige Kollegen und so. Was, in so einem Leben sammelt sich ja einiges an, auch an flüchtigen Bekannten. Die habe ich dann da hinzugefügt und ich merke einfach, dass ich da auch irgendwie keinen Überblick habe. Aber wahrscheinlich, also ich überlege gerade, ich habe auch das ja, gut, Gefühl, du kriegst ja auch nicht von allen Leuten, die du followst, irgendwie nicht alles mit, oder? Ich hab, das ist halt eine Momentaufnahme, da wirst du einen Blick drauf. Genau, mir fällt gerade auf, dass ich die Momentaufnahme bei Twitter habe und auch völlig okay finde, bei Facebook aber das Gefühl habe, alles mitkriegen zu müssen. Interessant. So ähnlich was bei mir, als ich dann mal Twitter angefangen habe zu benutzen, dann dachte ich dann so, den 10. User irgendwie followen, dir so oder was, keine Ahnung. Dann kommt man am Abend nach Hause, setzt sich an den Rechner und sieht so, oh Gott, dieser Spinner hat irgendwie gerade 30 Nachrichten geschrieben, während du weg warst. Die kannst du jetzt nicht alle lesen. Entschuldigung. nur als, und das ist schon eine andere Sache, dass man ein bisschen lernen muss, dann einfach das als Momentaufnahme zu sehen irgendwie. Dass man, dass es halt Echtzeit nebenbei läuft, aber nichts ist, was man irgendwie den ganzen Tag irgendwie nachvollziehen muss. Ja, und das ist bei Facebook, muss man sich vielleicht auch erstmal daran gewöhnen, dass es Momentaufnahme nebenbei ist. Ja, je nachdem, wie viele Leute du halt hast und was du von dem. Und natürlich muss man die ganzen komischen Singer-Games blocken. Das ist auch, ja, das klar. Ne, hat einen Glückskeks geöffnet und Nein, hilf ihm seinen Haken, seine Schubkarre reinzuholen. Was ist das denn jetzt? Hilfe, keine Ahnung, wie diese Farmwheel-Sachen, da gibt's dann auch irgendwie, ja, hier Dings, hilf ihm auf seiner Farm irgendwie irgendwas zu machen und keine Ahnung. Das habe ich ja noch nie gesehen, das ist ja furchtbar. Aber damit verdienen die halt Geld, ne? Das ist das, womit Facebook seinen Umsatz macht, oder? Dann über diese Spiele damit irgendwie? Ja, wahrscheinlich, ne, die sind sicherlich beteiligt, aber daran verdient ja hauptsächlich, glaube ich, erstmal die Firma, die Spiele halt anbietet. Ist denn in diesen Spielen Werbung oder ist das in irgendeiner Form verknüpft? Ich hab keine Ahnung, ich habe es nie wirklich mir angeguckt. Ja, ich nehme mich leider auch nicht. Ich weiß, so ein Bekannter von mir, wie gesagt, der hat irgendwie so ein Facebook-Spiel geschrieben. Ich wusste auch nicht, wie das heißt, aber weiß ich auch nicht mehr. Das ist eher ein Freemium-Modell, woran sie verdienen. Das heißt, du darfst, alle Leute dürfen spielen. Aber es gibt so ein paar coole Sachen, also paar coole Sachen per Geld einfach zu kaufen. Ich frage mich nur, wie verdient der sein Geld? Also, weil der sagt, er könne da im Prinzip von leben. Also das, was Facebook abwirft, da könne er von leben. Und ich muss den echt mal fragen, wenn ich ihn mal wieder treffe, was sehr selten der Fall ist, auf welche Weise er überhaupt sein Geld verdient, ob das auch so ist. Also, ob die irgendwie ihn anteilig an der Werbung beteiligen, die eingeblendet wird, während das Spiel gespielt wird oder sowas. Ich frage mich gerade wirklich, wie das geht. Aber also wie gesagt, diese Singer-Games oder was verdienen auch viel über dieses Freemium-Modell halt. Dass du ein kleiner Prozentsatz, aber auch nur den brauchst du, der Geld bezahlen will für irgendwie noch coolere Items oder irgendwie. Na klar, wenn bei 100 Millionen Usern nur 1 Million bezahlt, dann ist das ja. Ja, oder nur 100.000 geben halt irgendwie $8 für irgendwie eine krasse Harke aus oder so. Keine Ahnung, was man sich da Tolles kaufen kann. Das ist absurd eigentlich, aber krasse Harke, es findet halt statt. Was ist das eigentlich, dass die Leute sowas tun lässt? Keine Ahnung. Weil ich finde es total absurd. Und ich kenne auch eigentlich, also zumindest Menschen, mit denen ich in so engen Kontakt stehe, dass ich mir einzuschätzen anmaße, was die absurd finden, die finden das auch alle absurd. Naja, es ist halt das Einzige, was das halt ist, dass es ein kurzer Zeitvertreib ist. Ne? So eine Spielrunde, die du irgendwie machen kannst, um da sinnvoll irgendwie tätig zu werden, ist, glaube ich, zwischen 2 und 5 Minuten oder so. Ah. Und ich habe letztens beim, ich glaube, D-Radio war es oder so, einen kurzen Beitrag dazu gehört. Zielgruppe sind halt größenteils wirklich irgendwie 75% der Spielerinnen sind irgendwie Frauen. Da sind die Frauen, ja. Okay. Sogar im älteren Alter halt. Das sind, ja, ich kann es mir jetzt nicht genau vorstellen, aber es sind halt Leute, die sich nicht irgendwie ernsthaft hinspielen wollen, um jetzt hinsetzen wollen, um irgendwie eine Stunde, was weiß ich, irgendein Sportspiel zu spielen oder so, sondern die halt einfach irgendwie zwischendurch so ein bisschen unkompliziert das Spiel brauchen oder so. Ja, ich werde es wahrscheinlich nie rausfinden. Jetzt hätte ich gerne was gemacht, was Skype aber nicht kann. Finde ich sehr schade. Ich hätte nämlich jetzt gerne noch, weil es gibt einen, mit dem würde ich gerne noch reden. Der hat aber nur eine Telefonnummer angegeben, über die ich ihn erreichen kann. Und den kannst du jetzt nicht anrufen? Den kann ich aus der Skype. Den scheine ich nicht anrufen zu können aus unserer Konferenzschaltung heraus jetzt. Ja, den kann man schlecht adden, ne? Du musstest mich wahrscheinlich auch vorher adden irgendwie für den. Genau, ich musste dich adden. Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Genau, ich musste dich adden und in dem Moment, wo du es angenommen hast, konnte ich dich dann dazustellen. Genau, ach schade. Ja, das ist ärgerlich. Ob ich es einfach mal versuche, dann schmeiße ich dich raus und versuche den anzurufen. Ja. Kann ich eigentlich mal ausprobieren. Du könntest versuchen, mich dann wieder reinzuholen. Oder so. Ach so, ja, das könnte man mal machen, ne? Warte mal, dann probiere ich mal. Ich muss auf jeden Fall erstmal den Stream wieder anmachen, dass ich Ja, aber mach ihn leise an. Jetzt, ja. Also ich rufe den jetzt mal gucken, was passiert. Also ich rufe jetzt einfach mal an, weil eigentlich müsste ich raustelefonieren können, weil ich habe hier ein Guthaben. Wenn jetzt gerade gleich alles zusammenbricht, dann ist halt alles zusammengebrochen, dann müssen wir damit leben. Aber also ja. Halt durch, bleib dran. Dumm, die dumm. Mal gucken. Ich bin gespannt. Ah, hier passiert gar nichts. Das klingelt. Das hallo? Hallo, bist du Sebastian? Hallo? Sebastian? Ja, hallo. Hallo, hier ist Holgi. Ja. Ich versuche gerade hier irgendwie eine Konferenzschaltung hinzukriegen. Das habe ich mitbekommen. Achso, das hast du mitgekriegt. Jetzt ist halt nur die Frage, ob ich den Sven hier noch dazu kriege. Warte mal, ich probiere das mal eben. Jo. Warte mal, also nicht, was heißt warte mal, bleib einfach dran. So, Sven? Sven ist nicht dabei. Du bist aber noch da, Sebastian, oder? Ja, ja. Warum ist denn der Sven jetzt nicht dabei? Jetzt ist da der Sven rausgeflogen. Ich versuch's einfach nochmal. Das muss doch gehen. Pass mal auf. Nee, jetzt ist Sven ganz weg. Scheiße. Kennst du dich mit Skype aus, Sebastian? Ein bisschen, aber nicht so richtig viel. Das heißt, du weißt jetzt nicht, warum Sven nicht dabei ist, obwohl er als Konferenzteilnehmer angezeigt wird. Nee. Komisch. Tja, ich habe kein anständiges Headset. Das Leben ist hart, ja. Ja, ja. Achso, sonst hättest wenn du ein richtiges Headset hättest, dann hättest du... Ja, die OS geskypt, genau. Ah, verstehe. Kannst du aber auch ruhig machen, haben wir festgestellt, wenn du das interne Mikrofon deines Laptops benutzt. Hauptsache, du hast einen Kopfhörer auf, also so, dass da keine Rückkopplungen passieren oder sowas. Oh ja, da muss ich mal suchen. worüber wolltest du denn reden? Du hast jetzt sozusagen das letzte Wort dieser Sendung. Super. Nee, ich wollte mal erzählen, dass ab morgen ja so ein schicker Wettbewerb ist, der durch die Alpen geht. Die X-Alps. Die werden von Red Bull gemacht. Was ist das? Das ist ein Gleitschirmflieger-Event, wo so 30 Gleitschirmflieger vom Osten der Alpen bis in den Westen der Alpen und dann runter nach Monaco müssen. Und die dürfen halt nur laufen oder Gleitschirmfliegen. Also kein Motor, keine Seilbahn, kein Auto. Und das findet so alle 2 Jahre statt. Und man kann es auch im Internet schön live verfolgen. Also man kann sehen, wo jeder gerade ist. Und ja, das ist sehr spannend. Da kann man sich den ganzen Tag und die ganze Nacht mit beschäftigen. Wie, Moment, ich kann im Internet zugucken, wie die Gleitschirmflieger da Gleitschirmfliegen. Na, zugucken nicht, aber so relativ live, also so 2 Minuten Zeitverzögerung ungefähr, kann man das sehen auf einer Karte oder sich in Google Earth anschauen. Auch ob der jetzt gerade in der Luft ist oder wo er lang fliegt. Ach, das ist ja cool. Magst du da mal einen Link irgendwie ins Blog posten? Also ja, das ist eine gute Idee. Oder mir sagen, wie es heißt, dann kann ich ja versuchen. Redbullxalps.com. Auch noch Reklame für ein Getränk, das ich nicht mag. Das ist doch furchtbar. Ja, aber also, muss ich ja nicht trinken, aber also ich trinke das Zeug auch nicht, aber die machen echt tolle Sachen. Ne? So, wo habe ich denn hier den Chat? Nee, ach ja, ich suche das einfach nachher raus. Also ja, oder wahrscheinlich sind sowieso die freundlichen Leute, die ach, war schon drin, ja. Die Shownotes machen. Ach, war schon drin? Ach, ja, tatsächlich, ja. Da ist es schon drin. Ja. Wichtig ist, dass das hinterher in den Shownotes steht, Leute. Es ist wieder so peinlich. Aber einmal hat es geklappt, dass ich die Shownotes nicht selber schreiben muss. Jetzt verlässt man sich dann natürlich intuitiv darauf, dass es sowieso immer weiter klappt. Genau. Das ist eine Frechheit. Bist du denn Gleitschirmflieger oder wie kommst du da drauf? Ja, ich mache das auch selber. Aber das in Berlin ist das natürlich gar nicht zu machen. Da muss man ein bisschen fahren. Entweder hier südlich von Berlin, Altes Lager. Altes Lager, was ist das? Das ist da bei Jüterbock, so ein alter Militärflughafen. da kann man sich halt mit der Winde hochziehen lassen. Oder aber man fährt halt in die Alpen. Wie hoch lässt man sich mit der Winde ziehen, wenn man sich ziehen lässt? Die ziehen so ein paar hundert Meter, kommt man da schon hoch. Also wenn die Winde so anderthalb Kilometer lang ist, wenn der Wind gut steht, dann kommt man da schon 400, 500 Meter hoch. Und wenn man dann halt in die Thermik gerade schafft einzudrehen, dann fliegen die von da bei Jüterbock mal locker bis irgendwie hinter den Spreewald oder bis an die polnische Grenze oder bis zum Harz. Also da gibt es schon ein paar wirklich Cracks, die da relativ weit kommen. Wovon hängt denn das ab, ob du weit kommst oder ob du nicht weit kommst? So eine Erfahrung, also fliegerisches Können? Na, eigentlich erstmal gutes Wetter. Ja klar, das ist klar. Also gutes Wetter, gute Thermik und so, klar. Und dann, ja, entweder kann man es oder man kann es nicht. Also man muss da natürlich schon viel fliegen und muss dann auch zum richtigen Zeitpunkt da sein. Also es ist weniger das Equipment, als dann schon mehr wirklich die Erfahrung. Das ist so ein Nerd-Hobby auch, oder? Also man muss, weil ich finde Gleitschirmfliegen so unglaublich geil, dass ich mir gedacht habe, boah, das will ich auch mal. Und habe dann mal so angefangen, ein bisschen rumzurecherchieren und habe dann irgendwann gedacht, so, nee, das lässt du mal, weil das ist eigentlich was, das musst du jeden Tag machen oder zumindest jedes Wochenende. Und Also eigentlich muss man das schon wirklich so machen, wenn man da halt in Berlin wohnt mit Familie und so. Warum höre ich denn jetzt andere Geräusche? Ist jetzt noch einer in der Konferenz? Ich wollte kurz anmerken, ich konnte mich irgendwie wieder dazuschalten. Wie, du konntest dich dazuschalten? Ich habe jetzt hier irgendwie richtige Konferenz gefunden und dann stand da irgendwie Join Call und dann habe ich das ausprobiert. Das heißt, irgendwie geht's, wir wissen nur nicht wie. Super. Cool. Na, jetzt reden wir gerade über Gleitschirmfliegen. Kannst du da was beitragen, Sven? Wenig, aber ich würde interessiert zuhören. Ja, dann hör mal interessiert zu. Wie oft fliegst du denn da, Sebastian? Also ich bin, bin ich dieses Jahr schon mal geflogen? Nee, dieses Jahr noch nicht. Also ich mache das eher mal so im Urlaub, dass ich mal wirklich dann in die Berge fahre zum Fliegen oder so beim Skifahren. Wenn wir eine Woche Skifahren, dann kann man auch mal fliegen. Aber ich bin da eigentlich eher so der, ja, möchte gern Genusspilot, wo man dann mal vielleicht eine Woche Flugurlaub macht oder so, dann geht es dann auch jeden Tag oder nur mal. Ach, du bist einer von denen, als ich früher mal im Skiurlaub war. Sven, kannst du dich einen Tick leiser machen, weil du brätst gerade leider den Sebastian komplett platt. Klappt das, dass du irgendwie, weiß ich nicht, oder einfach nur das Mikrofon ein Stück weg vom Mund nimmst? Ist schwierig. Ist blöd, aber Skype ist so viel besser als Telefon, dass du gerade sehr, sehr, sehr fett wirst. Ich muss mal gucken, wo ich mit dem Sound, ich kann auch leise reden, aber dann bist du einer von denjenigen, die im Skiurlaub, wo ich früher mal war, irgendwie dann am Himmel einfach nur so rumsegeln. Genau. Also im Winter, wenn es wirklich kalt ist, dann geht es eigentlich auch nur runter. Aber wenn dann schon mal weniger Schnee liegt und die Sonne da voll auf die Bäume raufgeht, dann reicht es manchmal schon zum Obenbleiben. Verlernt man das? Also du hast einmal Gleitschirmfliegen gelernt. Ist das wie Fahrradfahren, dass man das immer kann oder musst du jedes Mal neu lernen, wenn du mal wieder fliegen willst? Also man kann es dann schon. Da ist die Frage, ob man dann wirklich noch so die Schirmbeherrschung hat, ob man, also da ist ja viel auch Feinmotorik dabei und dass man halt im richtigen Augenblick, wenn doch mal irgendwie der Schirm einklappt oder so, dass man dann doch die richtigen Sachen macht. Und da muss man schon ein bisschen trainieren. Also da kann man auch gut hier Flughafen Tempelhof da ein bisschen Aufziehübungen machen. Ach, das sind Aufziehübungen, die ihr da immer macht? Ja, also nicht, das sind eben nicht diese Kites, die weiter weg sind, sondern wirklich so Gleitschirme, schon klar, wo einer dranhängt. Ja, und schon klar. Und ich denke, ich sehe das ja immer und denke mir immer so, mein Gott, ey, armes Schwein, du kommst auch eh nicht hoch. Das heißt, ihr wollt überhaupt nicht hoch, sondern ihr übt, das Ding zu kontrollieren. Genau. Ach so. Also das gibt welche, die können auch da tolle Sachen machen. Die können auch ein bisschen hochspringen und so. Also da kann man auch viel machen. Und eigentlich kann man alles, was man in der Luft macht, eben auch mal am Boden schon testen. Wenn der Wind gut steht und Schirm hochziehen, einklappen. Ich dachte, siehst du, dann ist das dann. Und ich dachte immer, das wären ganz tragische Figuren, die irgendwie versuchen, ich will auch mal fliegen. Oder so. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Sind die wirklich fleißig sind und auch mal üben. Hast du eine eigene Ausrüstung oder gibt es die Möglichkeit, sich die zu leihen, wenn man irgendwo ist? Naja, eigentlich sollte man schon eine eigene haben. Also kann man auch gebraucht kaufen, dann gibt es auch einen guten Markt für. Aber also so ausleihen, das macht man, wenn man irgendwo mit einer Flugschule unterwegs ist. Dann gibt es die auch ausgeliehen, so in der Ausbildung. Aber anschließend sollte man schon irgendwas Eigenes haben. Wie lange dauert denn sowas? Wie bitte? Wie lange dauert denn sowas? So eine Ausbildung, wenn man es wirklich ganz schnell machen will, ist man da in 2 Wochen auch durch, wenn das Wetter passt. Aber dann darfst du praktisch nirgends fliegen, ne? Das ist so richtig, das ist ein Pilotenschein, den man da hat. Ja, das ist ein Pilotenschein. Dann darf ich überall fliegen und in Deutschland nur von irgendwelchen zugelassenen Startplätzen natürlich. aber ich darf dann immerhin vom Startplatz zum Landeplatz fliegen. Wenn man dann noch ein bisschen weitermacht, dann darf man halt auch überall hinfliegen. Da gibt's dann auch so Abstufungen gibt's dann, ne? Dass du in die Alpen darfst oder nicht in die Alpen und solche Dinge, oder? Das ist dann eigentlich eher so, ob ich vom Berg starten darf oder von der Winde. Ah, verstehe. Also da braucht man auch mal wieder was extra. Was kostet das, so einen Schein zu machen? Schein machen ist gar nicht so teuer. Weiß nicht, vielleicht so 1.500 Euro oder so. Kann man auch nicht verschätzen. Aber da kommt natürlich schon viel dazu, wenn man auch eine Woche dann irgendwo ist. Eine Woche mindestens in Alpen und ja, da ist dann schon Übernachtung, hinfahren, Ausrüstung ausleihen oder dann doch selber haben. Also da kommt schon einiges zusammen. Was ich ganz interessant... Entschuldigung, Sven? Nochmal zusätzlich, also passt das von der Lautstärke her jetzt, oder? Ja, super. Okay, habe ich hinbekommen. Also nochmal zusätzlich zu den 1.500 bis 2.000, oder? Alles ja, da kommt dann so eben, ja, du musst ja da irgendwo übernachten und... Also du machst ja, im Grunde, du zahlst einen Urlaub in einer vielleicht etwas schwieriger zugänglichen Bergregion und haust dann nochmal die Ausbildung oben drauf. Genau. Ja. Was ich ganz interessant fand... Komplett dann. Ja, was ich ganz interessant fand am Gleitschirmfliegen ist, also ich neige jetzt zum Übergewicht, also ich bin fett. Und beim Gleitschirmfliegen ist das schön, es gibt unterschiedlich dimensionierte Schirme, sodass du da im Prinzip auch einen 300-Kilo-Mann drunter hängen kannst und der kann trotzdem Gleitschirm fliegen. Genau, zur Not nimmst du einen Tandemschirm. Ja, und das finde ich irgendwie so ein vergleichsweise demokratische Möglichkeit, den Himmel zu bevölkern irgendwie. Vor allen Dingen hast du auch immer eine Ausrede, dass du nicht abnehmen musst. Sonst musst du ja einen neuen Schirm kaufen, da kann sich ja kein Schwein leisten, ne? Genau. Sehr schön, clever. Da hätte ich ja wirklich mal drauf. In welchen Gewichtsklassen laufen die denn? Sehr gut. Celine schreibt gerade, in den Chat schreibt Celine gerade Breitensport. Treffer. Sehr geil. Ah, cool. Weil die Tandemflieger, die finden es dann nicht so lustig, wenn die Passagiere so schwer sind. Das ist dann relativ schwer für die. Also ja, die müssen die zwar nicht tragen, aber so beim Start ist es ja meistens so, dass der Passagier sich dann immer gerne reinsetzt. Also man rennt los und dann heißt es zwar, ja, schön weiterrennen bis ewig, aber was macht der Passagier, wenn er mal ein bisschen Luft unter den Füßen hat, der setzt sich natürlich hin. Na klar. Und im dümmsten Fall rollt dann der Pilot über den Passagier, also dem tut es nicht so weh, aber im besten Fall trägt er ihn halt noch ein Stück. Und das ist natürlich mit schweren Passagieren dann auch nicht so schön. Ich überlege gerade, ob ich nicht vielleicht doch irgendwie das Sparbuch platt machen und noch einen Gleitschirmschein machen sollte, wenn man das auch als Gelegenheitsflieger machen kann. Ja. Was kostet die Ausrüstung? Wenn man nicht an den Bergen wohnt, lohnt sich das schon. Also so ein Gleitschirm fängt so ab 2.000 Euro an und da braucht man noch ein Gurtzeug für, sagen wir mal, 500 Euro. Hat er gerade 2.000 gesagt? Ja. Und dann gibt es noch einen Rettungsfallschirm, den man braucht, der ist auch ein paar hundert Euro und einen Helm und Stiefel und vielleicht noch ein Overall und ein GPS und ein Variometer. Also da kann man sehr viel investieren. Variometer ist das Ding, was anzeigt, ob du steigst oder fällst, ne? Das piept dann, ob man genau. Steigt oder fällt. Genau. Ja, es gibt eine legendäre Doku, die ich mal, und da habe ich auch den Föhn her oder diese fixe Idee, dass ich dann gerne mal Gleitschirm fliegen würde. Es gibt einen Film von einem, der ist mit dem Gleitschirm über die Alpen geflogen. Genau. Um dann irgendwo in Südtirol einen Kaffee trinken zu gehen oder sowas. Und der hatte so ein Gerät dabei und das hat eben die ganze Zeit gemacht. Umso höher das piept und umso schneller, umso mehr steigt. Und das war also wirklich, das gehört zu den coolsten Sachen, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Der Typ ist eben einfach mal, hat sich die an den Berghängen hochgeschraubt und ist dann eben über die Berge drüber und hat dann zwischendurch hat er mal Pause gemacht und dann auf irgendeinem, so, was weiß ich, irgendwie 5000 Meter hoch einfach mal kurz gelandet. So, tock. Ja. Hat sich ein bisschen umgeguckt und ist dann weitergeflogen. Und da habe ich gedacht, sowas will ich ja eigentlich auch. Aber das kannst du natürlich vergessen, ne? Ja, guckt euch nächsten Tage da Red Bull X-Apps an. Total genial. Ja, wäre vielleicht mal eine Maßnahme. War der Link schon in den Shownotes? Bitte? War der Link schon in den Shownotes? Der Link ist im Chat. Ja, musst du mal wunderbar. Gucken. Und in die Shownotes kommt er bestimmt auch irgendwann, wenn ich die Shownotes dann rechtzeitig... Also das war teilweise schon so, dass die Leute dann auf die Straße gegangen sind, um den Leuten dann den Weg zu zeigen, den Fliegern. Weil die sich wieder mal irgendwie verlaufen hatten oder irgendwas. Sehr geil. Nee, aber das sind dann absurde Kosten. Da kaufe ich mir lieber ein neues Motorrad. Stimmt. Ja, ist irgendwie, da kann ich wenigstens ordentlich ordentlich mit umgehen und muss es nicht mehr großartig lernen. Hier, ich mache jetzt mal Schluss, Kinners. Was kann ich noch du? Zwei Sachen anmerken? Mann! Ja. Sorry. Zum einen muss ich mich natürlich noch, wie ich dir bekannt bin, vorstellen. Ich bin derjenige, den du immer Leisure nennst. Leisure, du bist Leisure. Ah, genau. Ja, steht ja hier. Stimmt, Leisure. Was soll das denn eigentlich wirklich heißen, dieser Nickname? Ja, der Nickname ist ein Anonym. Das heißt einfach falsch rumgeschrieben. Von Leruse, wie ich da quasi im Chat noch unterwegs bin. Das ist eine lange Geschichte. Das springt okay. Wahrscheinlich in. Also eine aber, etwas länger. Aber Leisure finde ich schon okay. Das ist auch eine schöne Sache, ja. Ne? Was waren das andere? Ach ja, die Sache mit den Shownotes. Ich hatte, glaube ich, auf Twitter, glaube ich, mittlerweile schon 5 Mal oder so immer mal wieder zwischengeschoben. Du kannst die eigentlich auch einfach crowdsourcen, so wie es jetzt irgendwie passiert, einfach in einem Pad. Die Community kann ja viel bessere Sachen zusammenstellen und du hast ja genug Aufmerksamkeit, um einfach mal drum zu bitten. Stimmt, aber was für ein Pad? Also ich war, das ist im Moment passiert, dass da unten ist was, piratenpad.de. Chat, genau. Schreibt der Chat. Da ist der Link, ja. Ja, nee, aber ich bin ja total gerührt und finde das super, das gecrowdsourced zu kriegen, aber ich denke immer so, mein Gott, schäm dich doch, du Arschloch. Du sitzt da und lässt die anderen die Arbeit machen. Also weil eigentlich ist ja mein Job ist ja eigentlich dann irgendwie die Arbeit zu machen und ihr sollt euch unterhalten lassen, ne? Naja. Ja, aber die Sache mit den Shownotes ist halt schon, gerade wenn man die Sachen nachhört, dann ist es irgendwie so 3 Themen so, es ist irgendwie immer schwierig einzuordnen. Na, vor allen Dingen nachhören kann ich die Sendung sowieso nicht. Ich habe noch nie eine Sendung von mir nachgehört, das mache ich nicht. Ich meine auch im Sinne von, wenn ich jetzt irgendwie in zwei Monaten mir denke, ich habe doch irgendwie Holger hat doch mal mit dem coolen Feuerwehrmann geredet. Mhm. So, und dann sehe ich irgendwie die Shownotes von dir mit 4 Themen, dann muss ich mich da irgendwie ewig durchhören, bis ich zu dem speziellen Beitrag will. Stimmt. Wenn ich jetzt hier sehe, irgendwie Staplerfahrer Klaus, ja, dann weiß ich, okay, dann bin ich schon zu weit, wenn ich zu Störungsannahme für Fahrstühle will oder so. Ja, stimmt. Ach ja. Ja, dann nehme ich die Shownotes aus dem Pad und formatiere die dann einfach nur so, dass die im Blog schön aussehen. Ja. Und wenn du einfach offiziell, ich finde es auch bei Tim, ihr habt ja eine riesige Hörerschaft, die überlass doch die Shownotes denen. Ja, werde ich einfach im nächsten NSFW mal Tim vorschlagen, aber der wird das wahrscheinlich nicht haben wollen, weil der da gerne... Muss er sich auch seine Shownotes nicht während der Show zusammen googeln. Ja, das wäre ja eigentlich ganz praktisch, aber dann habe ich auch wiederum nichts, wofür ich ihn dissen kann. Das klappt dann auch nicht mit den Amazon-Links, ne? Stimmt. Die kann man ja noch nachtragen. Stimmt, kann man nachtragen. Ja, aber Affiliate-Links sind wichtig. Kommt da eigentlich was rein? Weißt du das? Da kommt total viel rein. Und also und zwar weiß ich nicht, wie viel bei Tim reinkommt. Also ich vermute mal, dass bei dem Millionen und Abermillionen reinkommen. Ich habe das mal gemacht. Und zwar habe ich mal, boah, was war denn das? Genau, ich habe bei mir im Geheimblock, also in meinem Holger, Stackenblochen, genau. Da habe ich so einen Amazon Affiliate Default-Link. Ja, ja. Über den kannst du, also wenn du was bei Amazon bestellen willst, klickst du auf meinen Link und wenn du in der Session, während dieser Session bei Amazon was bestellst, krieg ich eben hier so Affiliate-Dingsbums gut geschrieben. Und als ich den neu hatte, und das, dann habe ich das Ding mal über Twitter angekündigt, sodass dann einige darüber auch da drauf gekommen sind und da mitgemacht haben. Ja, ich hab's mitbekommen. Da kamen, das war total krass, das waren dann irgendwie so binnen 6 Wochen 50 Euro. Pff, krass. Was richtig, ich finde, das ist extrem, oder? Das musst ist du da eigentlich im... Ist ja, wie viel Sales waren denn das dann zwischenzeitlich? Das weiß ich nicht, kann ich aber mal nachgucken. Gucke ich mal durch und kann ich mal offenlegen. Ist ja kein Ding. Aber das fand ich, da war ich wirklich sehr, sehr erstaunt. Dachte so, wo kommt denn jetzt auf einmal das Geld her? Also es waren dann immer so, oder nee, war länger als 6 Wochen. Das war, ich weiß nur, ich habe 3-mal Mails gekriegt von denen. 2-mal stand drin, hier ist eine Abrechnung, aber es reicht noch nicht, um ausgezahlt zu werden. Und dann habe ich irgendwann mal 50 Euro ausgezahlt gekriegt. Und jetzt habe ich kürzlich wieder eine Mail gekriegt, worin schon es ist was aufgelaufen, aber es reicht noch nicht, um ausgezahlt zu werden. Also dürfte sich das irgendwie so auf, ich schätze mal, so ein 20er im Monat, der da reinplätschert. Krass. Ja. Gibt es das eigentlich alles in der Steuererklärung noch? Ja, sicher. Oh Gott. Ja, sicher. Das ist, ansonsten, ich hab mal, das ist eine Geschichte, die kann ich irgendwann mal erzählen, ich hab mal, das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen hatte ich mal am Hals. Das aufgrund eines Versehens und das ich aufklären konnte. Und das aufzuklären war schon teuer genug. Und also es war wirklich sehr, sehr unangenehm. Man möchte die Steuerfahndung nicht am Hals haben. Man möchte keinen Ärger mit dem Finanzamt haben. So. Und weil ich den nicht haben möchte, ich gebe alles an. Ich bescheiß noch nicht mal. Also weißt du, ich gebe noch nicht mal Quittungen ab, wo mein Steuerberater immer sagt, ja, siehst du mal, Quittung ab. Wo ich gesagt, nein, das war eine private Anschaffung. Ich habe so einen Schiss vor denen, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Das ist eh das Krasse, ne? Als Selbstständiger kannst du ja alles. Also wenn man das so mitbekommt im Bekanntenkreis, so, hey, hast du noch ein paar Tankquittungen? Theoretisch. Ich habe einfach mal für 150 Euro mehr getankt. Ja. Ja, und das dieses, wie kam man denn jetzt auf dieses Amazon-Affiliate-Dings? Ich weiß es auch nicht mehr. Naja, ja, genau. Über das Crowdsourcen. Genau, da kommt einiges rein, denke ich mal. Also das ist, und wenn da jeden Monat ein 20er reinkommt, dann ist das exakt, sind das genau die Hosting-Kosten beispielsweise. Mhm. Ja. So, und jetzt mache ich aber wirklich Schluss, und zwar aus einem einzigen Grund. Um 22 Uhr, was nach meiner Uhr in ungefähr 2 Minuten ist, fängt auf dem Radiosender, der mich groß gemacht hat und den ich deshalb immer als Heimatsender bezeichne und auch immer bezeichnen werde und auf den ich nichts Schlechtes kommen lasse, nämlich Radio Fritz vom RBB in Potsdam. Um 22 Uhr fängt da eine Sendung an, die heißt Blue Moon, was die erste Hörertalk-Sendung ist, zumindest die erste Hörertalk-Sendung, die ausschließlich eine lange Hörertalk-Sendung. Meinst du echt, das kennen die Leute, die hier zuhören, noch? Weiß ich nicht, kann ja sein, dass der eine oder andere es noch nicht gehört hat und vor allen Dingen, wer hinterher einen Podcast vielleicht hört und davon noch nichts gehört hat, kann dann ja auch mal Fritzhörer werden, weil alle Leute Fritzhörer werden sollten. Außer, ja doch, nee, eigentlich sollten alle Leute Fritzhörer werden. Weißt du, worum es geht? Nee, ich habe keine Ahnung. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob Nina Zimmermann das heute Abend macht. Normalerweise ist Freitag ja immer Nina Zimmermann dran, aber der will ich halt nicht in die Parade fahren sozusagen. Ich dachte mir, dann schiebe ich lieber noch 3 Leute darüber, die Bock auf den Blue Moon haben. Und Nina Zimmermann über Angst, Euphorie, Einsamkeit, Wut, Trauer, Liebeskummer. Das ist doch geil. Ist doch starke Ansage. Starke Ansage. Jungs, ich danke für eure Anrufe. Oder ja, so ähnlich. Danke für die Sendung. Ja, jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ach Mist, jetzt habe ich hier mein Gerät vergessen. Ah, warte mal. Muss ich mein Gerät noch einschalten? Jetzt haben die alle schon aufgelegt. Und ich spreche ins Schlusswort rein. Sprich du ruhig ins Schlusswort rein. Ich habe nämlich vergessen, hier meine selbstgemachte Musik wieder einzublenden. Um hinten so ein bisschen Musik rauszuhaben, damit das alles nicht so Schmerzen, weißt du, kennst du ja. Also so schmerzhaft ist. Und dann kommt jetzt von hinten, pass auf, jetzt fährt die Musik wieder rein. Ich find's geil. Ich könnte den ganzen Abend sitzen und mit dem Ding rumspielen. Unter dem Soundboard reden. So ist Techno erfunden worden. Ich sag's dir, irgendjemand hat, ja, so ist Techno erfunden worden. Schafft entspannte Gesprächsatmosphäre. Irgendwie ja, ne? Aber ich habe ein paar alte Chaos-Radios mal reingehört. Da haben wir ja immer so Musik drunter laufen gehabt. Und das ist eigentlich auch schrecklich. Das ist grauenhaft, ja. Musikbett. Will man nicht länger als 2 Minuten machen. Nein, Musikbett ist Teufelswerk. Also das ist wirklich ganz, ganz böses Zeug. Ich mag das auch nicht. Aber ist ja modern und alle Radios machen das, wenn man es meint. Außer in diesem Sinne, schönen Abend noch. Schönen Abend, Leute. Tschüss. Das war jetzt nochmal, ich mache jetzt nochmal so eine Art Absage. Das war die Ferngespräche Nummer 3. Die automatisch vergebenen Sendungsnummern heißen KL10 und KL11, was daher kommt, dass ich zwischendurch, meine Internetverbindung abgekackt ist und der Server dann eine neue Sendung draus gemacht hat. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das und ich hoffe, ich finde irgendwann mal raus, wie man das so macht, dass die Sendungsnummern auch tatsächlich chronologisch sind. Wobei, ich weiß gar nicht, ich muss ja eigentlich auch nur die Datei anders benennen, wenn sie in einen Podcast geht, dann merkt sowieso kein Schwein, dass da was mit den Sendungsnummern nicht so richtig stimmt. Die Homepage zur Sendung, falls ihr euch nicht mehr erinnert, heißt Wer redet, ist nicht tot. WRINT.de. Und ich bin Holger Klein und danke für eure Aufmerksamkeit.